Mein Wahnsinn ist heilig, fass ihn nicht an. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. 18 Uhr, 18. Hallo, guten Abend. Schönen guten Abend. Pünktlich wie immer. Dobry wieczór. Ja. Das ist ein bisschen schlecht, nie. Nicht? Nee. Aber dann ist es doch immer total übernächtigt, das Verbrechen. Was habe ich damit zu tun? Ja, aber wir sind Gedankenverbrecher. Deswegen, wir schlafen nie. Ja, die Narzissten, die sind politisch aktiv. Ja, a narcissist above average politically active. Wer hätte es gedacht, dass jemand, dem es um Macht und Beeinflussung in persönlichen Beziehungen geht und weniger um das Erfinden von Emotionen, dass die sich hingezogen fühlen zu Macht und Politik. Das ist wirklich so eine Studie, wo ich sage, bin ich froh, dass ich darauf verweisen kann, wo ich aber sage, nein, doch, oh. Also, ja, aber hat sich auf US-Kontext bezogen, von dem her. Naja, das bezieht sich aber nicht nur auf US-Kontext. Also, ja. Dass Leute, wie du sagst, dass Leute, die eh schon eine Prädisposition in Richtung Macht ausüben haben, gerne in die Politik gehen. Zumal man da ja auch im Rampenlicht stehen kann. Das ist für Narzissten ja auch eine tolle Sache. Ja. Man hat halt einfach Studien durchgeführt, also 3 Studien in United States und Dänemark und noch weitere halt, ja, hat herausgefunden, dass narzisstische Leute so einen Hang haben, um wirklich mal aktiv zu werden und Sachen zu machen und sie umzusetzen und nicht zwangsläufig davon geleitet sind, dass sie was bewegen wollen, sondern dass sie zuallererst, also sie selbst, sich bewegen und dadurch irgendwie, ja, die Welt verändern. Aber das machen sie ja aus Selbstzweck, aus Selbstbeweihräucherung. Was heißt Welt verändern? Die meisten Leute, die wollen sich nur ein Stückchen vom Kuchen abschneiden. Ja, das meine ich ja. Also im Endeffekt geht es um inhaltsleeren Status. Also, ja, klar, natürlich. Handeln einfach nur, um was zu tun, damit man sagen kann am Ende des Tages, ich habe was gemacht. Ob das, was man gemacht hat, signifikant irgendwie langfristig was verändert ins Positive, ist eine viel komplexere Frage. Aber ja, Narzissten ist das ja unwichtig. Ja, aber könnte es nicht auch ein Zeichen von Narzissmus sein, wenn man irgendwie 300 Streams lang immer wieder seine eigene politische Meinung? Ja, also würde, also hat schon selbstdarstellerischen, also ich weiß so, also. Ja, jede Kommunikation hat ja auch so einen Sendungswert, ne? Das Ding ist halt, wenn Leute nach 300 Streams erst zu Narzissten werden würden, wäre das okay, dann wäre das verständlich. Aber Leute werden auch mit weniger schon narzisstischer. Also generell alle Leute, die im Internet Cloud haben, sind ein bisschen komisch. Also generell das Internet selbst, so die Idee, dass wir uns mal verbinden sollten und Informationen austauschen. Und hier habe ich einen Blog und eine Facebook-Seite und ein MySpace und einen Knuddel. Gleich sagt er wieder, das Safe Space. Nein, sage ich nicht, das hast du jetzt gesagt. Du hast das .net vergessen. Miete pro Kopf. Miete pro Kopf, ja. Yeah. More narcissistic participants presuppose a less civil society. Nein, doch, oh. Das ist ein bisschen profane Erkenntnis, ne? So. Ja, weil sie halt von sich selber auf andere schließen. Those scoring higher in narcissism participate more in politics, including contacting politicians, signing petitions, and joining demonstrations, more likely to publicize their own opinions. Ja, also ja. Da sind wir jetzt direkt selber mit eingeschlossen. More likely to publicize their opinions. Weltraumaffen, Chapeau. Ja, guck dir der. Interessant, wäre vielleicht die Frage, ob nicht vielleicht auch Narzissten durch das System gemacht werden oder so. Das ist dann aber auch schwieriger nachzuweisen, ist schon klar. Ja, aber. Ich denke, dass das Internet auf jeden Fall wird zumindest. Das Internet auf jeden Fall halt die Möglichkeiten bietet, seinen Narzissmus besser auszuleben. Und wer weiß, ob manche Leute da dann nicht auch ein bisschen weiter rausgezogen werden. Also ich würde eigentlich eine These aufstellen, bei der es darum geht, dass Leute halt einfach so verklemmt sexuell sind, ja, weil BDSM recht neues Ding ist, so als Bewegung, und deswegen die Leute das so rauslassen von Opferkult und Täterkult, und dann wollen sie einfach mal, dass man auf sie tritt, weißt du, so tread on me, weißt du. Das ist Sadomaso? Ja, genau. BDSM. Sadomaso, ja, damit, dass man sich eben, ne, guck dir doch an, was die machen, die legen sich buchstäblich auf den Boden, Menschen. Leute in Deutschland knien sich buchstäblich hin und entschuldigen sich vor Schwarzen. So, Humiliation-Fetisch. Ja, eben, ja. Das ist einfach so, so Cuckoldry, Domination-Fetisch, so Zeug halt, ja. Erinnert ihr euch noch an den Boogie 2998 aus der Gamergate-Zeit? Ja. YouTube-Streamer, von dem habe ich auch krasse Sachen letztens irgendwie in so einer Art Doku gesehen, wo er dann irgendwie gesagt hat, ja, er sei online, weil er ein Märtyrer sein will und er zieht halt den Hass auf sich und dadurch werden andere nicht geschädigt und er macht es so lange, bis er sich umbringt irgendwann und so. Also Narzissmus kann viele Formen annehmen im Internet. Das ist schon sehr merkwürdig. Also, praktisch Jesus, was er macht. Also, ja, aber das ist ja... Erinnere dich dran, wie das auch Leute während Gamergate gesagt haben, hier, ich werfe mich in die Bresche, Arthur Chu, ich werfe mich in die Bresche, damit ich den Dreck abkriege und nicht Anita und so. Also es ist alles sehr schlüssig für mich auf jeden Fall, was diesen Narzissmus in publicizing their opinions angeht. Macht aber auch Spaß. Also es finde ich ein unterhaltsamer WGZSZ. Also auch zu Gamergate-Zeiten. Jedes Wochenende Drama gehabt. Weißt jedes so, Wochenende. Wenn es so weitergeht, werden die Leute mit größerer Wahrscheinlichkeit aus dem Fenster eher schauen als auf Fernseher. Das ist sehr gut. So. Da draußen ist die Welt dann viel verrückter. Wenn das Fenster dann noch auf den Wald rausgeht, dann... Oh. By the way, der Rob Henderson, der eingeblendet ist, der hat auch immer ganz nice Tweets zu Büchern, die er gelesen hat, kann ich auch empfehlen. Also falls jemand einen Twitter-Account hat, @RobKHenderson. Also nicht affiliiert mit ihm. Also hier haben wir nochmal so eine Studie, bei der wir, wie soll ich sagen, bei der wir die Psychologie verwenden, um das politische Spektakel zu pathologisieren. Und zwar gibt es eine kleine Minderheit an Menschen, die sich ständig als Opfer sehen müssen, wollen, tun. Also die immer glauben, dass sie ein Opfer von anderen sind. Oh. Also dass die mit dem intersektionalen Anhängsel oder so. Ja, dass das wahrscheinlich so eine Theorie besonders bei denen gut ankommt, die sich eben als Opfer sehen. Also und auf der Right-Wing-Seite hast du ja auch so Theorien, dass überall NWO ist und dass die die Luft vergiften und die Impfungen und alles und so, weißt du? Jo, richtig, danke Merkel. Ja, aber das ist halt ein sehr, sehr einfaches Ding, was so ziemlich schnell sich halt etablieren kann in jeder kollektivistischen, autoritären Bewegung. Es geht eigentlich nur darum, dass du, wenn du so ein Mindset hast von, ich bin das Opfer und die Welt ist gegen mich, ja, dann kannst du genau dieselbe Weltanschauung recyceln und dann sagen, wenn dir mal was gelingt, hast du einen viel größeren Schub an Energie und Dopamin, weil es heißt, jo, ich gegen die ganze Welt und ich habe gewonnen. So, das ist im Grunde so ein Kreislauf, so würde ich das erklären. Heldenmythos. So, ich bin der Held auf der Weltbühne und da, weißt du? Und wenn dann noch eine Ideologie dazukommt, dann verstärkt sich das. Also ich würde sagen, die Leute selbst haben das charakteristisch aus ihrem Leben, so aus ihrem Umfeld, was sie da miterleben, wie sie es interpretieren. Dann kommt eine Ideologie eventuell mit dazu. Und deswegen tun sich die Leute in Ideologien zusammenpacken und dann verstärkt sich das alles. Und dann so, ah! Ich würde es sogar noch anders sehen. Ich würde sogar sagen, die intersektionale Geschichte, die benutzt genau dieses Ding, indem sie auch immer mehr Leuten einredet, Opfer zu sein. Ja, genau, ja. Das machen auch das, Religionen schon seit Anbeginn der Zeit. Schuld sind die Narzissten so. Das Nice daran ist ja auch, dass du jemanden hast, der als einem Status innerhalb der Gemeinschaft, der Gruppe niedriger ist und dem du einfach sagst, das liegt nicht daran, dass du vielleicht manche Sachen nicht so gut hinbekommst, dass du nichts hast im Leben, sondern das ist das böse System, was gegen dich kämpft. Und wenn du nur mir hinterherläufst und wir ein paar Sachen zusammen klein schlagen, dann können wir die Macht in einem Laden an uns reißen. Also das ist ja das Schöne daran. So, du ja, die Macht in dem Laden ist ein gutes Stichwort, weil das ist doch auch irgendwie so eine Art, ja, so eine Art groß angelegte Verschwörungstheorie, dass eben die einen die Opfer des der anderen immer wären oder so. Mm. Ja, so eine einfache Welterklärung oder so. Aber das ist ja auch dann also besonders hart in Sachen wie hier mit Social Justice und so, weil Christina Hoff-Sommers hat mal erzählt gehabt, wie sie da auf einer Konferenz war, wo sich Social Justice Warrior da zusammengetroffen haben, und die haben dann wirklich einfach so lange sich ihre Privilegien da aufgezählt, bis jede einzelne von denen alleine eine eigene Bewegung hätte gründen müssen, damit die überhaupt mal was sagen können. Das kam überhaupt nicht zu einem Austausch, weil die alle sich so sehr in diesem Opferschuldkult befinden. Das ist ja gut, traurig. Aber wenn es zu keinem Austausch kam, warum sind die jetzt überall in den Medien an den Schaltstellen? Ja, weil, das ist halt auch eine Frage. Also ich verstehe zwar, warum, also ich kenne zwar das Zitat von der Hoff-Sommers, aber ist ja was anderes. Also ja. Der Grund dafür ist halt einfach, weil die Leute sich nicht auf so einem engen Raum begegnen. Die Leute begegnen sich nicht aus verschiedenen Bereichen einfach als Individuen, sondern eher als Kollektiv oder als Repräsentant eines Kollektivs und haben das schon im Kopf. Und da haben sie genetzwerkt, um aufzusteigen. Ja, genau, ja. Was du eigentlich da gesehen hast, ist, wie sich solche Kollektive, wie schnell die sich entfalten können durch intersektionale Theorie, wo du sagen kannst, ja, ich bin ein größeres Opfer als du und deswegen muss ich mich davon distanzieren, und wenn du mit mir reden willst, musst du mir zuhören. Weißt du, Gespräche ist einfach nur zuhören. So entwickelt sich das. Also eigentlich ist es genau das Gegenteil. Das zeigt, also wie bin ich genau gerade ein Opfer vom OPEX. Also. Ja, das bist du. Das bist du auch davor. Ja. Und wer mir nicht zuhört, das ist Zensur. Ja. Genau. Ja, dazu passend habe ich mir gedacht, bringe ich den mal mit hier. Machte eine Zeitung, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, machte eine Story daraus, dass ja weiße Sänger oder Influencer sich gerne mal eine leicht dunklere Hautfarbe zulegen und dann sich als dunkel eben ausgeben, als ja exotisch oder so, den Exotenbonus dann versuchen abzugreifen, den es wohl durchaus eben gibt, ne? Der sich bemerkbar macht. Was die Prominenz angeht, Models of Color nie so gefragt gewesen sein wie jetzt, heißt es halt. Ja, und das ist eigentlich also mit dem, dass man sich dann dunkel macht, das ist vielleicht ein bisschen ein neuer Trend oder so. Aber dass es Exotenbonus gibt in Deutschland, das halte ich eigentlich irgendwie nicht für neu. Die ganzen Schlagersänger früher, das waren alles irgendwie Ausländer, ne? So gesehen. Dass man sich dunkler macht, ist doch auch nicht neu. Ich meine, guck dir Modern Talking an. Also jetzt mal. Also, ja, aber die haben sich ja noch nicht als dann, ja, soll ich es sagen, als anders rassisch ausgegeben oder so. Ist natürlich auch Quatsch, ne? Also tun die, glaube ich, auch, also weiß ich nicht genau. Ich denke, das ist schon. Dass man will den Eindruck vermitteln halten. Ne? Ja, aber ich meine, das ist doch eh sinnlos. Also es kommt ja doch sowieso raus. Also siehe Rachel Dolezal oder irgendwer. Es ist ja nicht möglich, sich unbemerkt sozusagen in jemanden einer anderen Hautfarbe zu verwandeln. Ich verstehe es überhaupt nicht. Übrigens ist es folgendermaßen so, es ist eher so ein kulturelles, soziales Konstrukt, was echt ironisch ist, dass die Ecke von Denkern, die sich dagegen soziale Konstrukte stellt und sie zerschmettern will, damit man da freier lebt und so, sind die, die da hingehen und sagen, ja, hier, das oberflächliche Hautfarbe, so die oberflächliche Ethnie, also du bist so white passing, heißt es dann. Du gehst als Weißer durch und du gehst so als Schwarzer durch. Und das macht man nur in westlichen Ländern. Wenn du dich mal nach Indien umschaust oder nach Asien, so in dem Raum da drüben, ja, oder nach Afrika, da gibt es Produkte, die eben darauf ausgerichtet sind, deine Haut zu bleichen, weil die Leute eher nicht schwarz sein wollen, sondern eher weiß. So, und von daher, ja, was soll's? So, natürlich, wenn du nur westliche Welt betrachtest, siehst du nur das, was hier drin steht, und das, dann haben die Leute kulturell sich entschieden, so Schwarze zu fetischisieren. Das ist halt dämlich, aber ja. Kultur ist ein rechtes Schlagwort. Ganz interessant, dass hier die Kritik auch von den Schwarzen ausgeht. Naomi Campbell zum Beispiel hat sich beschwert. Das ist das deutsche Team. Ja, aber das ist nicht die richtige Schwarze. So, das ist... Wer schwarz ist, bestimmt der OPEX. Genau, ja. Ja, doch, die ist schon eigentlich die ist so richtig schwarz. Nee, ist sie nicht. Ja, aber willst du mir erzählen, dass Naomi Campbell nicht privilegiert ist, Mama? Das natürlich nicht. Es geht doch hier immer darum, dass bei dem ganzen Konflikt, dass Hautfarbe Privilegien beinhaltet oder halt nicht. Und Naomi Campbell ist halt zum Beispiel ein Beispiel, meiner Meinung nach, dafür, dass das halt Bullshit ist. Genau, ja. Wie hier irgendwelche schwerreichen Hip-Hopper. Ja, so sehen wir das im Prinzip schon immer so ein bisschen Trend, oder es war eben immer Teil davon, ne? Könnte man auch eher sagen, dass immer ein paar dunkle Models auch dann dabei waren und so. Ist ja richtig, was sie sagt, wir sind kein Trend. Wir sind hier, um zu bleiben. Ja, und die anderen, wenn die einen Trend draus machen, ist es auch richtig, dass es eben blöd ist, dass es vergänglich dargestellt wird oder so. Finde ich jetzt aber auch die Kritik an sich ein bisschen kleinlich sozusagen. Ja. Aber das kommt doch wieder auch daher, dass Naomi Campbell auch schon zu viel von diesem Opfershit gefressen hat. Und, ja, das braucht sie halt nicht. Ne? Genau wie Madonna, die braucht das auch nicht. Oder die darf das eigentlich nicht. Oder Bünze. Ja. Bünze. The Age of Ass Protest. Das ist eine wunderschöne Handreichung vom CSIS, was sich da drum dreht, dass weltweit in vielen Regierungen Power-Vakuums zunehmen, die von Massenprotesten begleitet sind. Also das mit dem Power-Vakuums, das ist eine generelle Observation, die man machen kann, und die Massenproteste, die versuchen eben dieses Vakuum zu besetzen. Und wir sehen weltweit halt große Wellen an Protesten, und das ist eine ganz gute Handreichung dazu, die man bei Zeiten lesen sollte, wenn man sich denn dafür interessiert, was auf der Welt so passiert. Ja, da habt ihr es. Und was ist denn nicht? Sehen die Autoren das eher als einen positiven oder einen negativen Trend? Ja, das kann positiv, aber auch negativ sein. Also, das kommt halt drauf an. Also, alles, was gegen progressive Bestrebungen geht, ist natürlich negativ, und alles, was progressiv ist, ist natürlich positiv. Yes, Lifet Square ist Tahrir Square. Man vergleicht schon das, was in den USA passiert, mit dem arabischen Frühling. Und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich so der Fall ist oder nicht, aber wir wissen ja alle, wie gut das ausgegangen ist. Ja, also mehr Autoritarismus, weniger Reformbewegungen, Machtvakuum, Bürgerkrieg, Failed States und so. Die Leute, die gewählt wurden mit den demokratischen Rechten, waren auch Extremisten. Also in Ägypten zumindest. Diese Muslimbruderschaftspartei. Also auch nicht so gerade das rosigste Szenario, von dem man ausgehen kann. Und ich denke mal, ja, also da gibt es ja auch viele Leute, die jetzt von der Revolution träumen. In dem Zusammenhang. Naja, auf jeden Fall hat sich der CIA mit dem arabischen Frühling ordentlich ins Knie geschossen, würde ich sagen. Ah, den CIA gibt es gar nicht. Das ist eine rechte Verschwörungstheorie. Der wurde nur vom IS erfunden. Oder genau. Der wurde vom IS erfunden, die Amerikaner zu schwächen. Das ist The Long Call. Unser Republika-Beitrag dazu ist ja dieses Jahr ausgefallen, deswegen. Ah, ja. Africa reacts to George Floyd's death and US protests. Das ist das Afrika-Programm, und die haben verschiedene Leute zu Wort kommen lassen, also verschiedene Journalisten. Und wenn ihr euch dafür interessiert, wie sozusagen die Wahrnehmung von den Protesten in Afrika aussieht, dann seid ihr hier gut aufgewahrt. Also schaut es euch an. Kommt in die Quellen. Ich finde es gut, dass hier der Media Queries Contact Andreas Schwarz heißt. Das ist aber ein Kluge. Also. Ja. Auf Tagesschau gibt es heute einen Artikel darüber, dass Ghana schon seit längerer Zeit halt unter African Americans halt wirbt dafür, dass sie nach Ghana kommen sollen. Es haben auch schon 1000 Leute das Angebot angenommen. Ja, ich fände es interessant, aber wenn du sagst, so Reparationszahlung und ein Ticket aus Amerika zu flüchten, das will dann auch wieder keiner nehmen, und sagt mal, das ist ja rassistisch, wenn du sowas sagst. Alter, bevor wir das Video anschauen, was ist denn bei Twitter mit den Trends in Deutschland los? Trans, Polizeigewalt, alle 11 Minuten, Wagner. Alle 11 Minuten erfährt eine Transperson Polizeigewalt durch Herrn Wagner. Alle 11 Minuten transitioned ein Polizist zu Antifa. Bei Parship. Alle 11 Minuten verliebt sich ein ARD-Mitarbeiter in Robert Habeck, heißt das. Robert Habeck. Gut. Ja, das Video wollte ich jetzt auch eigentlich gar nicht abfahren. Das habe ich überlegt. Ich wollte nur sagen, worum es da geht, weil es ist eh auf Englisch. Und also die Dame hier am Akzent, merkt man das eigentlich, ist wohl eine gerade Eingewanderte, also eine nicht in Amerika geborene Dame. Also klingt ziemlich afrikanisch, die Betonung, die sie so hat. Und die beschwert sich halt über so einen Black Lives Matter-Protest in diesem Video und über die Doppelmoral, die die halt haben, dass sie sich da jetzt hinstellen, weil ein Schwarzer von einem Weißen umgebracht wurde und dann sagen so, ja, hier jetzt ist Black Lives Matter, aber bei den ganzen Sachen irgendwo in Chicago, wo die Schwarzen umbringen, da stellt sich keiner hin. Da stellen sie sich eher hin und sagen, noch mit der Polizei wird nicht gesprochen oder so. Genau, ja. Witz ist ja mit der Doppelmoral, was ja auch häufig ein Narrativ ist, dass eben die schwarze Bevölkerung heute noch unter Sklaverei leidet. Und wir hatten in 400 Jahren historischen Sklavenhandel, 11 Millionen Menschen, die verschleppt worden sind. Wir haben heute, jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, 22 Millionen Menschen, die in Sklaverei aktiv leben. Also jetzt, in diesem Moment. Und darum kümmert sich halt nicht wirklich irgendwie der Woke-Journalism, den ganzen Aktivisten, weil man da nichts gewinnen kann, weil man da tatsächlich Menschen helfen muss und nicht nur uns gut aussieht, wenn man irgendwas fordert, was eh schon Konsens innerhalb der Gesellschaft ist. Ja, und dieser Dame wird auch in dem Video von einer weißen Frau dann gesagt, hier, so ist es toll, dass du dich nicht als Opfer siehst, aber Schwarze sind halt Opfer, so. Und dann sagt eben diese gute Frau darauf so von wegen, nein, sind sie nicht, ich habe die Möglichkeit, mich frei zu entfalten in diesem Land, deswegen bin ich hier und so, du kannst mich mal. So, also es ist wirklich skurril, sich das anzuschauen. Und das ist genau, was ich meine mit, das ist die falsche Schwarze. Ja, no true black woman. Aber dazu passt halt auch, dass ich habe ein paar Zahlen dazu gelesen, jetzt auf Twitter. Der Mann hat Quellen angegeben, ich habe nicht in die Quellen geschaut soweit, aber es ist wohl so, dass Einwanderer aus Nigeria in die USA deutlich erfolgreicher sind als Menschen, die praktisch als Afroamerikaner geboren werden. Ja. Also es gibt einfach Unterschiede. Ich denke mal, dass so jemand wie sie das als Chance begreift, ja, diese Einwanderung und die Freiheit in Amerika im Gegensatz zu der Gegend, aus der sie gekommen ist. Und viele schwarze Amerikaner sehen das halt gar nicht so, weil sie halt von Anfang an gesagt bekommen haben, du Opfer. Ja, genau. Ja, und diese totale Vermischung von ganz vielen verschiedenen Gruppierungen, ja, da muss man wirklich sagen, es gibt einfach diese eine Gruppierung, die Descendants of American Slaves, ja, ADOS, die sind auch eine eigene Gruppierung, die sind aber total in den Hintergrund geraten, weil die halt dieses Mainstream-Narrativ nicht so ganz mittragen. Die wollen weiterhin Reparationen haben. Es gab ja auch einen Vertrag, dass die Schwarzen Reparationen bekommen haben und bekommen sollten. Das ist allerdings nie umgesetzt worden. Allerdings wird das jetzt ja projiziert auf diese ganze POC-Community. Und da ist es ja an sich egal, ob du überhaupt aus Afrika kommst oder ob du aus Südamerika kommst. Ja, es geht nur darum, dass du nicht weiß bist, in Anführungszeichen. Ja, also ich habe das so verstanden, dass sie das gemacht haben, um sich quasi davor zu schützen von dem Vorwurf, dass er jetzt ein schwarzer Präsident war, dass sie dann sagen so, ja, nee, nicht wirklich. Der hat ja erstens eine weiße Mutter gehabt und dann war ja auch der Vater von ihm direkt aus Kenia und der hat ja dann gar keine Vorfahren in dieser Sklaverei-Geschichte und deswegen zählt er dann nicht und deswegen braucht er. Aber willst du mir sagen, ja, die haben Obama gecancelt? Ich sag jetzt mal, von den ADOS-Leuten wurde der Barack Obama ja akzeptiert als Repräsentant. So, aber nicht halt als Afroamerikaner, das stimmt schon. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Vor und ja, die Dame hier sagt auch halt eben, als sie dann was von Oppression und sowas hört, Unterdrückung, meint sie dann so, ich bin nicht unterdrückt, ich bin schwarz. Fand ich auf jeden Fall ziemlich cool, die ganze Sache. Und was ich auch bemerkenswert fand an dieser Sache, dieses Video ist hier, wie man an dem kleinen Logo unten in der Ecke sehen kann, irgendwie bei Breitbart erschienen. Heide Rabban. Und dazu fiel mir dann sofort wieder ein, damals diese, das hatten wir auch als Einzelvideo hochgeladen, ich weiß zwar nicht mehr, wie ich sieh's, auf jeden Fall, das war so ein Ausschnitt irgendwie von der ARD, wo sie da irgendwie behaupten, dass Breitbart, dass der Sender für weiße Vorherrschaft wäre. Und da musste ich hier bei diesem Video dran denken, weil wenn hier irgendjemand die weiße Vorherrschaft irgendwie tapeziert, dann sind das diese weißen Leute, die da rumstehen und der Dame hier erklären, dass sie ein Opfer gefälligst zu sein hat oder ist, obwohl sie es nicht merkt oder was auch immer. Und da dann ihren komischen politischen Krempel da abziehen. Das sind die Leute, die weiße Vorherrschaft zementieren. Und nicht so Leute wie die Dame hier. Also. Leute, die weiße Vorherrschaft wollen, die sind ja auch bekanntlich sehr individualistisch, sehr freiheitlich orientiert und sehr ist auf friedliche Gespräche ausgerichtet, genau. Ja, ja. Breitbart, Alter, weiße Vorherrschaft, sei doch still. Auch das ist. Ah, gutes Video. Das ist auch weiße Vorherrschaft, ja. Genau, ist auch irgendeine Vorherrschaft. Also hier sehen wir eine Dame, die sich auf die Straße stellt, um ein Instagram-Foto zu machen, hübsch zurechtgemacht mit Protest Wahnsinn. Im Hintergrund. Burek, du reifst du Mata. Wahaha. Weil man das ja gerade so macht. Ja, ist eben diese Modefotografie mit diesem realistischen Hintergrund, ne? Glaube ich, ist das innen. Also. Ja, der Modi-Fotografie mit einem realistischen Hintergrund. Dass man es verstanden hat, ne, dass man einer von den Guten ist, dass man die Unterdrückten dieser Welt gerne vertritt. Das Interessante ist halt, man kann schon wirklich so die Gedankengänge sehen von, hey, okay, wir stehen jetzt hier, gut gekleidet, ja, okay, dann lass mal vielleicht doch auf die Straße gehen, das ist dann viel authentischer. Also ja, komm, ja, auf die Straße. Lass genau. Mal den Leuten den Weg laufen oder so. Oh Mann. Ja. So. Und dann auch mal schnell das Haar richten. Aber da im Hintergrund, das ist auch krass, ja, da im Hintergrund einfach alles mit Brettern einfach zugebrettert, da gibt es keine Scheiben mehr, wie es scheint. Bist du Bretterphob oder was? Huh? Ja, ich habe ein Brett vom Kopf. Je heruntergekommen in das Ambiente, umso wertvoller das, was fotografiert wird. Ja. Vielleicht kommt es so rüber, vielleicht soll das so rüberkommen. Ja gut, das ist ein Fun-Gleitkopf. Das ist schon, das ist ja eins der ersten Ziele bei solchen Plünderungsaktionen. Deswegen ist es schon gut, dass der Bretter davor hat bestimmt. Na, ob dir was geholfen hat. Mammon hat einen Fotografiekurs gemacht, ich sag's euch. Einfach Gespür für sowas. Dann mit künstlichem Blut. Gemacht, ja. Aha, was hier los, ha? Georg Restle, was willst du sagen? Ich liebe den Restle. Der Restle, der liefert immer schmerzhaft. Der Restle, der liefert immer so ungelogen, jedes Mal so richtig, so richtig dünnes, wo ich mir einfach denke, Restle, ich hab dich einfach gern. Also ich finde es zwar nicht gut, dass du in der Tagesschau bist, aber du hast schon was, weißt du, du kriegst es hin. Also. Was man hier vielleicht vorausschicken sollte, ist, dass es vor diesem Kommentar auch noch ein Interview gab. Weißt du, das haben wir, glaube ich, nicht, oder? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht, nee. Mit Aminata Touré, der stellvertretenden Parlamentspräsidentin, glaube ich. Dazu haben wir was, aber das Interview von ihr haben wir nicht. Ja, aber ich wollte nur sagen, also vorher haben wir 5 Minuten lang ein Interview, ein sogenanntes, gehabt, wo der Typ von den Tagesthemen wirklich nur als Stichwortgeber da war. Der hat dann so Sachen gefragt, ja, betrifft das denn alle, blablabla, was gibt es denn da für Gruppen und so. Also er hat ja eigentlich nur Stichworte gegeben und sie konnte einen kompletten intersektionalistischen Grundkurs in den 5 Minuten abliefern. Ich weiß nicht, was mit unseren Medien los ist. Irgendwie ja, und die Dame verlernt. Und die Dame ist stellvertretende Parlamentspräsidentin in Schleswig-Holstein, glaube ich, ne? Weil das ja hier ein rassistisches Land ist, was die Leute unterdrückt und die alle nicht haben will und denen allen sagt, geht nach Hause. Deswegen ist das so. Ja, und sie hat sich hochgekämpft in die Politik. Also trotz dem ganzen strukturellen Vorherrschaftsgedöns. Also. Ich habe das Ganze leider bei einem Kumpel live mitverfolgen dürfen. Und also erst sitzt man durch diese 5 Minuten Aminata Touré und denkt sich schon, alter Schwede. Und dann wird gnadenlos hier hingeschnitten. Okay, dann schneiden wir auch mal gnadenlos hier hin. Schlimme Bilder sind das aus den USA, ein schlimmer Rassismus und ein schlimmer Präsident, der seine Ku Klux Klan-Gesinnung wie einen Keil in die amerikanische Gesellschaft treibt. Auf jeden Fall. Alter Schwede, also ich hab's gesehen. KKK, Bitch. Na, aber KKK ist doch ja das Ding von Demokraten, oder? In Amerika. Nee, Birth of a Nation ist nichts gegen Trumps Twitter-Tweet einen Tag lang. Ja. Ich sag's euch, ja, das war. Ku Klux Klan gesehen. Fun Fact: Der Ku Klux Klan erwähnt, Hillary Clinton wurde mehrfach endorsed vom Ku Klux Klan. So, also ja, er ja auch. Das werfen sie ihm ja vor, aber bei Clinton ist ja egal. Ja, aber Obex muss das verstehen. Wo der Ku Klux Klan noch Einfluss hatte, da waren sie natürlich bei den Demokraten. Jetzt sieht das anders aus. Einer flog über den Ku Klux Klan, das wollte ich alles gesagt haben, fertig. Und der Wrestler zieht seine Bahn überm Reich. Alles weit Video weg, hat nichts mit uns zu tun. Trump, mit schwarzen Gästen im Oval Office. Und der Trump, der hat auch relativ früh in seiner Amtszeit hat der die Black Colleges mit 12 Milliarden oder waren es 11 oder 13 Milliarden, ich weiß es nicht mehr, müsst es raussuchen, auf jeden Fall zweistellig Milliardensumme in den Rachen geworfen. Das ist typisch Ku Klux Klan-Gesinnung. Wo Obama vorher im selben Zeitraum waren es, glaube ich, drei oder sechs und er ist zweistellig gegangen auf 12 Milliarden war es, glaube ich, die halt Institutionen, die halt, also Sport und aber auch Universitäten etc., die halt traditionell von vielen Schwarzen besucht werden, die halt unterstützt werden, wo ich mir halt auch denke, ja, das ganze KKK-Gedöns, da willst du, dass der Schwarze eine gute Bildung hat und dann bist du Rassist, weil ja, Gehirn. Ja. Der Erste sagt das ja trotzdem, ne? Völlig. Vor allem sitzt der Trump dann da und erzählt halt darüber, dass er halt für Equal Justice einsteht und dass halt irgendwo niemand so behandelt werden sollte. Und er nimmt George Floyd wie halt einen Menschen wahr, der er auch so gewesen ist. Dann heißt es, ja, Ku Klux Klan hat die Gesinnung, das spaltet die Gesellschaft, da Twitter irgendwas. Komm, Restler, erzähl mir. Ku Klux Klan, ey. Nun haben wir da etwa ein Rassismusproblem? Und wie? In der Politik sowieso, wo die größte Oppositionspartei im Bundestag ein Tummelplatz für Erzrassisten ist, die Deutsche nur mit reinem weißen Stammbaum so richtig deutsch finden. Bei der Polizei... Tja, das ist auch schon mal allein aus dem, also er redet natürlich über die AfD, für die Leute, die es nicht wissen. Und die hatten ja einen relativ hohen Migrantenanteil, was den Leuten ja nicht gefallen hat. Also zumindest von Leuten aus Osteuropa, Deutschrussen, gab es da ja relativ viele bei der AfD im Bundestag. Also bei der letzten Wahl war die AfDlerin, die man hier bei mir wählen konnte, es gab nur zwei Frauen, einmal bei der FDP und einmal bei der AfD. Und bei der AfD war es eine jüdische Immigrantin aus Turkmenistan, wo ich mir auch dachte, und die macht jetzt nationalistische Politik oder so. Weil ja, Gehirn, also... Klar. Ja, das sind die Erzrassisten. Ausdruck mindestens. Ja, ich keine Ahnung. Man muss aber schon sagen, es ist schon möglich, dass es halt so ist, ja, dass die, keine Ahnung, wirklich rassistisch ist und halt irgendwo richtig kranke Ideologie im Kopf vertritt, weißt du? Aber was du halt nicht sagen kannst, ist, dass hier irgendwo Reinheit nach Blut und Boden und so. Weil ja, eben, ja. Also das ist das Kranke, das ist das Behinderte, das kannst du doch nicht wirklich ernsthaft behaupten. Ja, und auch an Donald Trump kannst du dich über viele Sachen aufregen, aber was soll denn so Scheiße mit der Ku Klux Klan-Ideologie? Also, ich meine... Ja, aber das kennt doch jeder, Meinungsmathematik, Trump, ist ja nur eine KKK. Meinung, genau. Ja, ja, wahrscheinlich die Leute, die er da einlädt, die lädt er wahrscheinlich ein, damit sich die brennenden Kreuze auf dem Rasen vom Weißen Haus angucken können, oder was? Aber weißt du, beim nächsten Mal sagt der Wrestler wahrscheinlich, hey, hey, ho, ho, Western Civilization, gotta go, hey, ich hey, glaub, hey, ho, das hat er schon lange gesagt, mit seinen eigenen Worten. Das Zynische hier dran ist halt, wie ich finde, auch die Unterüberschrift von diesem Video bei Twitter schön eingebettet, Meinung, Doppelpunkt, Rassismus in Deutschland. So, wenn du einfach Abwesenheit von Rassismus in Deutschland als Titel hättest, ja, und sagen würdest so von wegen, was wir jetzt gerade gesagt haben dazu, so, nö, das kommt nicht gut an. Das ist nicht, ja, das sollte hören wollen. Ich so, finde, man kann Hey Ho, Western Civilization, das kann man auch kürzer sagen. Man sagt einfach Boko Haram. Boko Haram. Boko Haram heißt, Bücher sind schlecht, nur damit ihr wisst. Nein, westliche Bücher sind schlecht. Deine Bücher sind gut. Buch verboten heißt das, glaube ich, nur. Nur Abel darf Bücher schreiben. Warte. Warte, ich google das jetzt. Wer weiß das schon so genau. Sei, wo Menschen mit anderer Hautfarbe oder anderem Aussehen immer noch viel leichter ins Fadenkreuz geraten als der angeblich weiße Durchschnittsdeutsche. Ja, westliche, eine andere Übersetzung lautet westliche Bildung verboten. Ha, sag ich's doch. Ja, eine andere Übersetzung, Eble. Aber der angeblich weiße Durchschnittsdeutsche. Was ist das für eine Formulierung, Georg? Ich meine, wir können halt über Zahlen sprechen und da wird halt rauskommen, dass der Durchschnittsdeutsche weiß ist. Und das ist nicht angeblich, sondern das ist angeblich. Der Rest meint doch nur, die Braunen mögen die Schwarzen nicht. Ja, ich glaube, der meint we were slaves. Oder keine Ahnung, was we was. Aber Ich finde es halt wirklich toll, dass Georg Reste sich auch auf Twitter so Journalist über den Tag hinaus, Redaktionsleiter, Monitor ARD und spricht für sich da in der Beschreibung stehen hat, aber einfach so ein Mouthpiece ist und so ein fucking Sock-Puppet, Mann. Nur zur Erinnerung, ne? Also das ist ja der Herr, der bei uns vor allen Dingen auf dem Radar erschienen ist mit seiner Aussage, dass das mit dem, man soll sich mit einer guten Sache nicht gemein machen, jetzt nicht gültig ist, nicht mehr gültig ist. Weil wir jetzt im Ausnahmezustand uns befinden. Mit anderen Worten, der Journalist soll jetzt Politik machen. Und so sieht er sich und so ist auch dieser ganze Dreck zu bewerten, den er hier von sich gibt. Und das ist auch der Grund, warum die Leute sagen, sie wollen das nicht bezahlen, was er da macht. Das ist nicht Gemeinwohl, Funk, keine Ahnung wie was. Das ist sein politischer Krempel, den er ja auch verfolgen kann. Kann gerne in eine politische Partei eintreten und seinen politischen Kram da irgendwie machen. Aber nicht irgendwie sich hinstellen und dann wieder sagen, so jetzt bin ich aber Journalist und jetzt erwarte ich aber, dass die Leute das hier alles fressen, was ich denen hier auftische und dann auch noch Danke sagen und Nachschlag haben wollen. Aber Chris, also sich gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu stellen, ist ein Bekenntnis zur antidemokratischen Grundeinstellung. Ja, wenn er da als Chef da so eine Meinung raushaut, dann ist das auch sowas wie eine Richtungsvorgabe, das ist schon klar. Tja. Ja, Chef, er ist irgendwie Monitor-Chefredakteur oder so. Achso, das ist ja bei Tagesschau auch, okay. Nee, bei Tagesschau glaube ich nicht. In vielen Medien, wo fast täglich rassistische Stereotypen bedient werden, als seien Menschen... Also ich würde mal sagen, dass die wahrscheinlich eher täglich bedient werden, wie auch immer, weil es ist immer so, da ist so viel los, da ist auch Müll los. Da werden doch täglich irgendwelche Ungläubigen verleumdet von irgendwelchen Islamisten oder irgendwas. Das ist da auch alles täglich los. Weil so ist das nun mal in dieser Welt. Es werden auch täglich sterben auch Leute an Hunger und das ist auch alles täglich. Und das ist nun mal so. Das ergibt sich aus der Natur der Sache. Und es werden auch immer Leute geben, die andere Leute nicht mögen, aus bescheuerten Gründen. Wird es auch mal wieder geben. Und das ist immer noch kein Grund dafür, um zu behaupten, dass diese Gesellschaft jetzt hier irgendwie ein besonderes Problem hat. Oder da man jetzt dran rumfuhrwerken muss und die ganzen Regeln ändern, weil das alles so ungerecht ist, was ja das ist, worauf es bei euch immer hinausläuft. Und da solltet ihr euch vielleicht mal überlegen, ob das so eine gute Idee ist, mal die Tomaten von den Augen wegnehmen und mal mit dieser positiven Sicht, die ja, weiß ich nicht, hin und wieder auch mal von anderen Leuten irgendwie fordert, dass sie nicht alles irgendwie als große Verschwörung sehen oder so. Was ihr ja aber diese Woche gezeigt habt, dass ihr das selber ja die ganze Zeit tut. Ihr seid ja selber super bereit dazu, jeden Kram so negativ wie nur irgendwie möglich den Leuten auszulegen und das dann irgendwie als die eine reine Wahrheit von vornherein als Grundannahme hinzustellen, wovon alles andere dann wieder ausgeht. Wie gesagt, auch absolut korrekt. Das kann man auch ganz leicht zeigen, indem, wenn er jetzt einfach anstatt von Farbigen oder von Nicht-Weißen reden würde, sondern sagen würde, ja, das Problem ist Rassismus gegen Weiße in dem Land, weißt du? So, dann und dann da dieses sozusagen Gegennarrativ dann die ganze Zeit anfangen, so würde zu pushen, ja? Dann muss er genauso irgendwo Beweise dafür finden und dann sagen, ja, wie signifikant ist das denn und wo kommt es denn zustande? Es wäre toll, wenn er seinen Beitrag dazu nutzen würde, um eine Kriminalstatistik zu nennen. Das wäre gut. So, ich, Ich wollte nur darauf hinweisen, dass die Stereotypforschung, dass die aus der Birmingham School herausgegangen ist, was eine Lesegruppe war, die zunächst sich mit Marx beschäftigt hat und später als Sowjetunion-Verbrechen zu bekannt waren, haben sie sich mehr um Kultur gekümmert. Und da gibt es ein interessantes Buch, was sozusagen die Geschichte von der Stereotypforschung mit aufbearbeitet. Und das heißt Cultural Marxism in Postwar Britain, History of the New Left and the Origins of Cultural Studies. Und das Buch wurde von Dennis Dworkin geschrieben und das kommt direkt aus der Zeit von damals. Also. Du Streber. Nur deshalb gefährlicher oder krimineller, weil ihre Hautfarbe dunkler ist. Im Alltag, wo Arbeitgeber und Vermieter dann doch lieber Menschen bevorzugen. Ja genau, jetzt kommt's nicht so, ne? Die sind nicht krimineller, weil ihre Hautfarbe dunkel ist. Aber im Alltag, da kommen diese Leute, diese furchtbaren Leute und bevorzugen irgendwelche Menschen, meint der Georg. Ja, also, weil der eine ist das ein Stereotyp, aber das andere Stereotyp, das ist natürlich korrekt. Das ist absolut richtig. Und das ist genau, was ich meine. Ja. Die eher in ihr Bild des klassischen Deutschen passen. Und ja, Georg steckt bei denen im Kopf, der weiß genau, wie die denken. Wo Werbekampagnen für Aufruhr sorgen, nur weil darin zu wenig weiße Deutsche vorkommen. Ja, Georg, das kann ich dir erklären. In dieser Gesellschaft hier gibt es relativ wenig Leute, die nicht weiße Deutsche sind. Und wenn man dann ständig irgendwelche Werbung raushaut, wo man irgendwie genau guckt, dass das ja bunt ist, aber dann irgendwie diejenigen Leute vergisst oder nur an den Rand stellt, die eigentlich die Mehrheit der Gesellschaft sind, dann fragen sich die Leute halt eben, was das soll. Und die wissen auch, was das soll, nämlich es ist die reine Ideologie. Das sagt er ja die ganze Zeit, dass ihr das unbedingt machen müsst, um den Leuten irgendwas mit mutwillig in den Kopf zu ballern, weil die ja alle so eine furchtbare, schlechte, falsche Ansicht haben, brauchen die euch ja, um sie zu erziehen, dass sie auch ja die richtigen Bilder sehen, um die richtige Politik zu bekommen, weil ihr das ja meint, dass diese ganzen Sachen die Leute überhaupt erziehen können und dass sie sich nicht einfach nur hinstellen und dann sagen so, pff, was soll denn der Schmarrn, so, das erkenne ich ja sofort, dass ihr nur euren Krempel hier irgendwie durchzieht und es ärgert mich nur, aber sonst macht es mit mir überhaupt nichts. Und das merkt ihr dann auch noch, dass sie das tun, aber ihr glaubt es trotzdem weiter, dass ihr das machen müsst und dass es irgendwas bringt. Außer, dass die Leute angepisst sind von euch und eurer scheiß Ideologie. Ich habe diese Woche auch sehr oft gehört, man müsse, also die Deutschen müssten den Rassismus entlernen. Das mag an mir liegen, aber ich habe da gleich wieder so Umerziehungslager und so. Ja, das ist ja auch direkt aus dem Englischen. Das kommt direkt aus dem Englischen, von diesem Unlearning Racism. Das haben wir ja auch schon vor Jahren schon gehört. Ja, aber wenn das hier so inhärent wäre in der Gesellschaft, das hat damit zu tun, dass es dann so ein theoretisches Konstrukt gibt von einem unsichtbaren Knappsack, so ein Rucksack, ne? So, und da hast du Peggy McIntosh. Ja, genau, Penny McIntosh, die hat das so eingeführt und das wird hier auch an der Uni hier in Heidelberg, da bei mir habe ich da auch schon einfach, wir haben da Bücher ausgeteilt bekommen und haben uns da mit Multikulti-Zeug beschäftigt gehabt und dann suche ich einfach nach Penny McIntosh, ja, und finde es in dem einen Buch und dann suche ich in dem anderen, sehe ich es auch, ist exakt derselbe Text, copy-pasted mit diesem einen Buch. In zweien. So, zwei Büchern. Ja, in zwei komplett verschiedenen Büchern, ja. So, und das ist so ein Gedankengang, der mit reingepackt wurde, ohne irgendwo Einordnung oder Gegenposition. Einfach weil unsichtbarer Rucksack von Privilegien, so, das ist alles von die Welt ist für Rechtshänder ausgerichtet, weil Rechtshänder eher in der Mehrheit sind als Linkshänder und das ist schon ein Privileg. So, genau so geht es da auch mit dem Unlearning von Schwarz und Weiß sein. So, das, bei mir kommt nicht Umerziehungslage übrigens in den Kopf, bei mir kommt, was Religion macht, so die Ursünde. So, du hast die Ursünde, weiß zu sein, du hast die Ursünde, männlich zu sein, du hast die Ursünde, so und so und so. Und du. Ja, so richtig, wenn man nicht differenziert wird, irgendwie, ob einer was macht oder nicht, dann ist es ja im Endeffekt auch egal, ob man was macht oder nicht, und dann fallen vielleicht irgendwelche Hemmungen und man macht vielleicht was man eigentlich nicht gemacht hätte, wenn das jetzt sozial geächtet würde auch, dass man irgendwie was gemacht hat. Also es ist ja nicht unabhängig davon, ob einer was macht. Es ist ja nicht, wenn ich Rassist und nicht weiß bin, so ein Blödsinn. Ne? Vor allem ist es ja halt wirklich richtig seltsam, denn wenn du zum Beispiel jemandem helfen willst, mit einem Drogenproblem klarzukommen, dann solltest du der Person eben so ein Leben einrichten, das so gut wie möglich ohne diese Substanz funktioniert. Das heißt, das, wovor du die Person befreien willst, musst du ihr schon von vornherein irgendwie wegnehmen oder stückweise zurückbauen. Ja? So, sozusagen wäre das mit ideologischen Ansätzen das Ding, dass Leute, die ihren Rassismus entlernen wollen, müssen sich so wenig wie möglich ideologisch nach Ethnie und Rasse so irgendwie was einreden lassen. Aber das passt den Leuten ideologisch nicht, denn dann kannst du sie nicht führen. Weißt du, du kannst Leute nicht irgendwo führen und kannst nicht ein Held sein für dein eigenes Leben, wenn du sagst, hier, die Lösung für dein Problem ist einfach nur weniger rassistisch zu sein, Leute. Es geht in diesen soziale Gerechtigkeitsansprachen nicht um Rassisten per se, sondern darum, dass wir der Mehrheitsgesellschaft Dinge unterstellen. Ja. Ja, aber weißt du, der Ansatz ist halt, du musst deine Privilegien loswerden und ja, das macht man, indem man einfach die Leute entspannter leben lässt, so. Und nach den Regeln der Reverse Psychology ist es ja eigentlich auch so, dass jeder Kommentar von Restle irgendwen im Land radikalisieren wird. Ja? Je öfter du jemandem sagst, du bist Abfall, weil du bist ein Rassist, du bist weiß und deswegen bist du ein Rassist und du kannst das auch gar nicht verhindern, dass du ein Rassist bist und so weiter. Wie oft sagt man das jemandem, bis irgendwann bei dem irgendwo ein Äderchen im Gehirn platzt und er sich radikalisiert und dann halt eben in die andere Richtung im Zweifelsfall? Ja dann er wirklich rassistisch wird, das meine ich ja. Ne? Dann fangen die Leute vielleicht an zusammenzuhalten, weil sie irgendwie braun sind, weiß sind, gelb sind, keine Ahnung. Ja, was ich auf jeden Fall auch interessant fand, eben ist ja gerade, das ist mit der sozialen Gerechtigkeit gefallen und da musste ich jetzt auch wieder dran denken, als ich mir das jetzt hier angehört habe, dieses Ding, dass ja jetzt irgendwie in den letzten Jahren irgendwie immer mal wieder irgendwelche Leute kommen und meinen so, dieses Anti-SJW und dann habe ich mir immer die gleichen Videos angeguckt und jetzt merke ich, dass alles total blöd war und so. Und ich mir auch mal wieder so denke, ja, aber diese ganze Scheiße, das ist doch auch alles total austauschbar. Diesen ganzen Bullshit mit dem Wage Gap und diesen ganzen Krempel, das erzählen die Leute seit den 70er fucking Jahren. Ne? Immer denselben Kram. Da hat sich überhaupt noch nichts geändert an der ganzen Rhetorik, aber wirklich gar nichts. Das Einzige, was wir noch eingefügt haben, sind noch 100.000 Buzzwords und irgendwelche neuen Konzepte, die nach oben drauf kommen, weil sie ja mit ihrer super tollen kritischen Theorie immer nur neue Scheiße finden, die Leute alle unterdrückt und vom Glücklichsein abhält. Also von außen jetzt, ne? Nicht, die Leute selber dürfen, brauchen natürlich nichts ändern. Das heißt, es sei denn natürlich, sie sind weiß und müssen Rassismus entlernen. Dann halt schon. Das wissen nur, dass sie früher auch institutionell nichts zu sagen hatten, ne? Ach doch, hatten die auch, aber du hast halt, die Leute, die irgendwas zu entscheiden hatten, die haben halt an der Kacke nicht dran geklebt. Und du hattest bei den Journalisten und so, hattest du das auch noch nicht drin. Das ist, glaube ich, eher was sich jetzt geändert hat, dass dieser ganze Mist jetzt halt in diese Leute, die jetzt halt öffentlichen Diskurs mitprägen, dass die halt diesen ganzen Krempel jetzt mittlerweile auch kennen. Aber Politikwissenschaftler, die dann Artikel schreiben und so weiter. Halt, es ist alles auf jeden Fall schon. Das ist nichts Neues. Aber ich meine, und da denke ich mir dann auch wieder immer so, naja, also diesen ganzen Krempel, was die Leute erzählen mit den zwei Geschlechtern und diesem Zeug, das ist halt auch leider immer noch wahr. Ne? Und die anderen haben auch nicht damit aufgehört, da irgendwie zu behaupten, dass es mehr als zwei Geschlechter sind. Und dann tut mir das ja leid, dass sich das langweilt, dieses Thema jetzt, aber diese andere Scheiße hier langweilt mich auch und kotzt mich an. Und dann verstehe ich ehrlich gesagt dieses Argument nicht, dass das dann irgendwie einen langweilt und deswegen frisst man jetzt die ganze Kacke wieder, also kapiere ich nicht. Tut mir leid. Ich will keine Kacke fressen, Chris. Warum sagst du da was? Oder ich finde aber auch, dass es über Amerika, über diese Vorfälle da und so genug zu sagen gäbe und dann genug eine Meinung zu bilden gäbe, dass man eigentlich nicht auf das in Deutschland vielleicht vorhandene Problem hinweisen muss unbedingt. Also ich bin sogar der Meinung, man könnte sehr viel über Deutschland reden, aber man könnte darüber reden, warum diese ganzen Antifa-Handels da alle antifaschistische Aktionen in ihrem Logo stehen haben auf Deutsch. Darüber könnte man reden, darüber müsste man eigentlich mal reden, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Und ob man da nicht dann wirklich irgendwie mal sich überlegt, ob das überhaupt so schlau ist, dass wir hier in Deutschland jede beschissene Ideologie, außer rechts und Kram natürlich, das ist auch wirklich das Einzige. Ansonsten Religion packen wir in die Schulen rein, diesen ganzen Dreck hier, Gender-Kram und so müssen wir überall den Leuten von oben herab überstülpen, weil es ja der Weg ins Heil ist und das alles fördern von sämtlichen Stellen aus. Und ne, jeden Mist. Und, ja, und dann sich irgendwie hinstellen und sagen so, oh, hier in Amerika, das aber blöd, was die da machen mit ihrer Freiheit und ihrem ganzen Kram. Das unterdrückt ja die Leute total. Aber wir hier sind ganz normal. Wir sind total normal, aber halt voll rassistisch auf jeden Fall auch. Oh, ja. Ja, gerade dieses Land, was ich tausendfach noch Mühe gibt bei diesem ganzen Krempel überhaupt noch immer noch. Und auch wenn sie dann wieder meinen, die ganzen Grenzen werden jetzt so entgrenzt und so. Also es tut mir leid, das Gefühl habe ich ehrlich gesagt auch überhaupt gar nicht. Also da habe ich auch immer noch das Gefühl, dass es heutzutage eher so ist, dass, also zum Beispiel, ich habe seitdem ich vielleicht so irgendwie 16 war oder so, habe ich keinen Menschen sich mehr abfällig über Homosexuelle äußern hören. Keinen Menschen. Jo. Dass sie sich nicht küssen dürfen oder so, dass das ekelhaft wäre oder irgend sowas. Das habe ich das letzte Mal gehört, irgendwann Ende der 90er Jahre. Und dann nie wieder. Oh, schon lange her. Oh, du bist aber echt alt, Alter. Wow, 90er Jahre. Wow. Das ist ja so, das wird ja auch so begründet teilweise, das sind ja angeblich Schulhofprobleme, ne? Aber was meinst du mit Grenzen werden entgrenzt? Ja, das ist ja das, was die da immer behaupten, dass ja jetzt irgendwie diese ganzen unsagbaren Sachen alle sagbar werden und so ein Kram halt, ne? Ah, also ja, okay. Ich habe halt das Gefühl, dass wir uns wirklich immer nur weiter bewegen. Wir bewegen jetzt uns immer weiter sagen, und die Mehrheit der Leute ist eigentlich wirklich offen, hat gute Einstellungen und ist nicht so drauf wie die Hansels da, diese depressiven Hansels, dass sie überall immer das Verderben wittern und den Leuten immer die schlimmsten möglichen Motive und Sachen zuschreiben. Also das kenne ich halt überhaupt nicht aus der Gesellschaft. Und ich glaube auch nicht, dass das nur an meinem Umfeld jetzt liegt. Also ich weiß nicht, das ist so richtig. Schon so lange dabei bei diesem Kram. Ich mache es weiter. All das ist Rassismus und er reicht weit hinein in Milieus, die sich sonst ganz gerne mal als liberal und weltoffen bezeichnen. Da hört man ihn dann auch oft, diesen Satz: Ich bin zwar kein Rassist, aber. Genau hinter diesem Aber offenbart er sich allerdings der scheinheilige, unverhohlene Rassismus der gesellschaftlichen Mitte. Funktioniert Sprache nicht. So funktioniert Sprache nicht. Das ist ein bisschen von gestern auch das Argument auch, ja. Meine Fresse, Alter. Dieses Scheißding von der hat aber gesagt und danach kommt jetzt. Nein, so funktioniert das nicht. Nein. Ja, was mag denn das alles sein? Irgendwie so das Aber, ne? Also wir fallen da schon ein paar Sachen ein. Wenn er da irgendwas meint mit hier Vermietung oder so ein Kram. Ist, einfach nur als Beispiel. Ich bin kein Freund von Black Lives Matter, aber ich betrachte schwarze Menschen als Menschen. Wo ist da jetzt Rassismus? Fick dich! Ja, ich könnte mir eher sowas vorstellen, weil er gerade diesem Beispiel, die er meinte, das kann halt irgendwie sein, dass, also zum Beispiel, wenn jetzt einer irgendwie einen Job kriegen will, vielleicht war der einfach nicht so qualifiziert wie ein anderer. Und dann sagst du, ich bin kein Rassist, aber der war einfach nicht so qualifiziert, deswegen stelle ich den nicht ein, auch wenn er Türke ist. Es ist eher so, dass der Grund, warum Leute überhaupt diesen Spruch sagen, nicht wegen dem zweiten Teil des Satzes ist, nicht wegen dem Aber, sondern wegen dem ersten Teil des Satzes, weil die Leute dann einfach ideologisch schon verstehen, von ihrer Weltanschauung, die sie ja über Medien bekommen, was die Grenzen des Sagbaren sind und dann deklarieren sie im Endeffekt, dass sie schon irgendwo die Grenzen des Sagbaren anerkennen und zusätzlich halt einfach eine andere Position haben, die sich in gewisser Form unterscheidet. Dazu zählt auch, dass man rassistisch ist, weil es halt eben nicht der Mainstream ist. Wow, klasse, wie spannend. Wow, super toll. Weißt du, so, aber es kommt halt einfach relativ auf den Konsens gesellschaftlich an, was jetzt außerhalb davon ist. Und alles, was davon außerhalb liegt, heißt nicht unbedingt rassistisch zu sein. Kannst du bitte neue Begriffe lernen? Meine Fresse, ey. Es gibt auch, ja, das ist schon ein bisschen ideologisch, ne? So, weißt du, so, ich bin kein Feminist, aber ich unterstütze das Recht für Frauen zu wählen. Weißt du, so Sie finden das jetzt alles ein bisschen überzogen? Dann sprechen Sie doch mal mit Menschen dunklerer Hautfarbe über die vielen großen und kleinen Widerwärtigkeiten, denen Sie in diesem Land immer wieder ausgesetzt sind. Sie finden... Jeder, Georg, jeder ist großen und kleinen Widerlichkeiten ausgesetzt, in diesem Land und in allen anderen Ländern auch. Und in diesem Land ist es noch relativ wenig. Also... Weißt du, das ist halt voll rassistisch, einfach zu sagen, dass weil du schwarz bist, heißt es, dass du schwarze Erfahrungen machst. Und somit, weißt du, muss ich dir zuhören, wenn es um Rassismus geht, weil ja, Rassismus gegen Schwarze ist so das, was existiert. Weißt du, ja. Warum kommen keine Schwarzen zu mir und meinen nicht, hey Dennis, du bist weiß, erzähl mal, wie ist das so? Apropos Widerlichkeiten, ne? Ich muss da direkt an diese ganzen Städte denken in Amerika, diese wunderbaren liberalen Städte, die im Müll versinken, da wo die Leute auf die Straße machen und so und dieses. Ja. Na, hier in Kalifornien mit dem ganzen Camping und dem ganzen, ganzen Gedöns. Weißt du, Gleichbehandlungsgesetz, da steht drin, du sollst die Leute nicht wegen ihrer Hautfarbe und Geschlecht irgendwo diskriminieren, halt runterstellen oder irgendwie bevorzugen aufgrund dessen. So, und der hat einfach den zweiten Teil nicht gelesen, weil er so emotional voreingenommen ist und so ein Kleinkind, dass es dann heißt, ja, aber Benachteiligung ist schlecht und Bevorzugung ist doch gut. Also wenn ich die Schwarzen jetzt bevorzuge, dann bin ich doch ein guter Mensch. Man sollte Deutschland nicht mit den USA gleichsetzen. Da haben Sie recht. Aber das Krebsgeschwür des Rassismus breitet sich weg. Ja, keine Ku Klux Klan-Ideologie hier bei uns, oder wie? Weltweit aus und schleichend. Und dann werden aus Worten Parolen und aus Gedanken Ideologien und aus Vorurteilen Ausgrenzung geweiht. Ja, ja, das musst du gerade sagen, ey. Der zieht sich doch den Soupé ab, wenn er rausgeht aus seinem Büro da und da kommt der Irokesenschnitt zum Vorschein oder was? Also, Hanau oder anderswo. Es ist einfach, in der Sowjetunion gab es so einen Spruch hier, heute hört der Jazz und morgen verkauft er das Vaterland. So. Also, was willst du von mir, Alter? Du willst Globalismus haben, du willst Pluralismus haben, da hast du es. Kommst nicht damit klar, dass Leute verschiedene Positionen haben, weil sie verschiedene Positionen haben. So, oh ja, geil, halt doch's Maul. Es war aber unhöflich, halt doch's Maul. Ja, aber es war doch wahr. Weißt, wer nichts es zu sagen ist aber nicht zivilisiert, also das sind Hasswörter. Also. Ja, aber ich gehe nicht hin und sage hier, der macht Ku Klux Klan, okay, also irgendwo respektiere ich ihn schon mehr, als er sich selbst. Ja, aber das ist ja verklausuliert, dann ist es in Ordnung. Ja, ja. For every 10,000 black people arrested for violent crime, 3 are killed. For every 10,000 white people arrested for violent crime, 4 are killed. I'm going to keep tweeting this until someone can explain to me how this is possible if there is truly pervasive racial bias in policing. Ja, die Statistiken vom FBI und so, die wurden alle gefälscht. Da hast du es. Ja, das FBI ist so unterwandert, die fälschen ihre eigenen Statistiken, damit ihre irgendwo Vorherrschaftsrasse der Weißen irgendwo schlechter dasteht. Genau. Richtig. Und weil sich ja beschwert wurde, für jede 10,000 schwarzen Menschen, die in den USA für gewalttätige kriminelle Handlungen verhaftet werden 3 getötet und bei 10,000 weißen Menschen sind es 4 und er sagt, er wird das so lange tweeten, bis jemand ihm erklären kann, wie das sein kann, obwohl die USA rassistisch ist. Das ist genau dasselbe, den kannst du genauso gut sagen mit Feminism und Patriarchy. Also welches Patriarchat sorgt denn bitte dafür, dass die schwierigsten, gefährlichsten Jobs und die größte Rate von Selbstmord bei der sozusagen privilegierten Gruppe liegt, von Männern? So was, wie macht das Sinn? Das ist so dämlich. This is how patriarchy hurts men too. Ja, ha, ha, ha, ha, ha. Ha, Alter, wer kommt denn immer mit Patriarchy um die Ecke? Ja, Feministen. So. Ja, das Problem an dieser ganzen Sache ist, und das wird einfach außen vor gelassen, was vor allem sehr seltsam ist, da ja sehr viel von diesen Protestbewegungen einen marxistischen Hintergrund auch hat. Das Problem ist nicht Rasse, das Problem ist, ja, Reichtum, beziehungsweise kein Reichtum, Armut. Ja, und so erklären sich halt auch diese Statistiken. Ich würde sogar sagen, relative Armut, weil richtige Armut gibt es im Westen nicht. Ja, relative Armut natürlich, aber richtige Armut gibt es ja auch noch ein bisschen mehr. Sagen wir mal, Vermögensdisparität, Stratifikation. Das finde ich auf jeden Fall sehr schön hier, Neues Deutschland, deswegen habe ich das hochgespielt, gescrollt, weil vor allen Dingen dieses Neues Deutschland Plus finde ich gut, jetzt fangen die auch schon so an. Das ist das neue Deutsche. Sie wollen Geld von dir haben, um dir irgendwelche Scheiße von dir durchlesen zu können. Wundervoll. Rationale Riots, politische Plünderungen. Ja, hier haben wir Joshua Clover. Das ist hier ein Ausschnitt, glaube ich, aus einem Buch von ihm teilweise und auch vermischt mit einem Artikel. Riot, Strike Riot heißt das Buch The New Era of Uprisings. Also so ein bisschen so ähnlich wie das, was Abel vorhin hatte. Da will ich nur einen kurzen Ausschnitt aus dem Artikel vorlesen. Zum anderen werden Riots von vielen Politikern als Ausdruck einer animalischen, unzivilisierten schwarzen Menge rassistisch diffamiert. Vor allem in den 1960er und 70er Jahren wurden auf diese Weise die sozialpolitischen Motive derartiger Aufstände negiert. Ob sich an diesem Fokus aktuell unter Umständen auch etwas verschiebt, weil Donald Trump nun vor allem linksradikale Kräfte als Feindbild ausmacht, bleibt abzuwarten. Die Plünderungen werden medial nach wie vor als unpolitische Randale verurteilt, die den Protesten die moralische Legitimation entzieht. Joshua Clover, um dessen Person im vergangenen Jahr eine Kontroverse entstand, weil er sich abfällig über Polizeibeamte geäußert hatte und ihnen sogar den Tod wünschte, twitterte vor ein paar Tagen: Plündern ist eigentlich eine gute Sache. Sehr gut. Neues Deutschland. Ja, klasse. Also Plündern ist eigentlich eine gute Sache. Und natürlich ist es, also wenn man anfängt zu brandschatzen, zu plündern, delegitimiert das überhaupt nicht den Protest. Wann bewaffnen wir eigentlich die Protestierenden? Also. Kann sich jemand noch an die Hetzjagd von Chemnitz erinnern? Da sind doch Leuten hinterhergelaufen, oder? Ja, Hase. Da wurde gejoggt. Du bleibst hier. Oh. Habt ihr mal ich habe auf Twitter ein paar echt verstörende Sachen gesehen in den letzten Tagen, inklusive gestern der Frau, die da in Großbritannien von ihrem Pferd gefallen ist, stumpf, weil die Idioten das Pferd angegriffen haben, die Demonstranten. Du, das ist gar nichts. Ich habe ein Video gesehen, wo ein Typ einfach nur mit Leuten redet, so ein Polizist auf dem Motorrad redet einfach so mit Leuten. Ein Typ kommt da rechts ins Bild rein, übergießt ihn mit Kerosin und zündet ihn an. Ja, habe ich auch gesehen. Also da denke ich mir, also wenn wir schon hingehen und sagen, es ist voll unmenschlich, 8 Minuten jemanden auf dem Hals zu stehen, so, dann ist es doch erst recht unmenschlich, jemanden einfach so hinterrücks anzuzünden. Ja. Ja, dass die Gewalt delegitimiert nicht das Anliegen. Aber so. Das ist ja alles nicht systemisch, Leute. Ja. Genau. Doch, das hat System. Das ist intersektionales System. Es ist ja eigentlich recht einfach. Wenn es alles irgendwie immer noch ein Problem wäre, dann hätten die Vorreiter nicht existieren können, für die sich jetzt Leute, die sich Leute jetzt auf die Brust schreiben. So, weißt du, die packen ja Floyd drauf mit Malcolm X und Martin Luther und so. Also nicht dem Reformator, so, die wisst ihr. Ja. Rabbit, ja, das geht übrigens auch überhaupt gar nicht klar. Also mit Malcolm X und Martin Luther King Jr., weil die zusammen, die waren halt die übelsten Rivalen eigentlich. Und das ist auch eigentlich total interessant, ja. Unter dem Gesichtspunkt von, weil ja auch immer viel über Islam geredet wird. Das hat man bei denen damals auch ganz schön gesehen. Der eine von denen war ja hier christlicher, wie sagt man, bei den Protestanten Pfarrer? Nee, oder? Ja, Agitator. Meinetwegen. Aber, und der andere war halt eben hier Malcolm X von Nation of Islam und Kram. Und ja, der eine von denen hat halt eben Verständnis gepredigt und der andere hat irgendwas von Feldnegern und Hausnegern erzählt und halt eben für Gewalt da plädiert und das als rechtschaffend dargestellt. Das ist halt wunderbar. Weißt du, so Martin Luther King Jr. würde jetzt nicht mit diesem Protest da irgendwo mitlaufen, weil da so, warum? Da gibt es keine. Genau, er hat schon Schuhe. Der braucht keine mehr. Da haben wir schon Hunderten eingekesselt und ja. Martin Luther King. Das hier ist ohne Scheiß eine der verrücktesten Sachen, die wir je dabei hatten. Beamte von Hunderten eingekesselt und als Rassisten beschimpft. jetzt kommen die Hintergründe. Ein 18-Jähriger soll in der Nacht zum Sonntag einen Polizeieinsatz provoziert haben. Als die Beamten den Mann festnehmen wollten, solidarisierten sich 100 Schaulustige mit dem Verdächtigen. Die Polizei muss sagen, und das ist noch nicht das Verrückteste, jetzt kommt das Verrückteste. Ein junger Mann hat in Stuttgart einen großen Polizeieinsatz und Tumulte provoziert. Der 18-Jährige habe in der Nacht den Notruf gewählt und gesagt, er sei mit einem Stich verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Als die ersten Streifenwagenbesatzung gegen 2 Uhr in der Sowieso-Straße eintrafen, stellten die Beamten fest, dass der junge Mann unverletzt war. Der 18-Jährige gab den Notruf als Spaß aus. Als die Beamten seine Personalien wegen Vortäuschung zu einer Straftat aufnehmen wollten, hatten sich tumultartige Szenen entwickelt. Der junge Mann mit dunkler Hautfarbe habe sich heftig gewehrt, sodass Polizisten ihn zu Boden brachten und ihm Handschellen anlegten. Inzwischen seien mehrere hundert Schaulustige aufgetaucht und hätten die Beamten eingekreist. Die Polizisten, eine schöne Situation provoziert, ne? Ja, die Polizisten seien unter anderem als Rassisten beschimpft worden. Das sind ja schon Zustände, wie in den USA sei des Öfteren aus der Menge herauszuhören gewesen, so ein Sprecher der Stuttgarter Polizei. Rund 30 Streifenwagenbesatzungen sei nötig gewesen, um die Situation in den Griff zu bekommen. Wegen einem Scherz, Leute. Also das ist wahrscheinlich das, was ihr meint mit diesen Witzen, die die Gesellschaft zerstören hier. Ich würde das gar nicht mal so als Scherz sehen. Ich kann mir vorstellen, dass er das genau aus dieser Dynamik gemacht hat. Ich glaube, die wollten Videomaterial haben einfach. Von der Polizei hier ein bisschen rumschubsen und wehrt irgendwie. Ja, das kann gut sein, aber ich meine halt eben, ne, so nach dem Motto, hahaha, ne, also rund 30 Streifenwagenbesatzungen und das Polizeipräsidium in Stuttgart geht nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der junge Mann die Situation absichtlich herbeigeführt hat. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und wertet auch die Aufnahmen der Bodycams der eingesetzten Beamten aus. Und dann gibt es hier noch eine Nummer für Zeugen. Also liebe Stuttgarter, falls ihr es zufällig gesehen habt, dann meldet euch auf jeden Fall hier. Also absolut irre. Und das ist hier jetzt, das ist das Resultat. Das Resultat wird nicht sein, dass irgendjemand, der jetzt vorher ein Arschloch war, jetzt kein Arschloch mehr ist oder so. Dass irgendjemand, der vorher ein Rassist war, jetzt kein Rassist mehr ist oder irgendwas. Das ist nicht das Resultat, was davon kommt. Diese Scheiße hier, das ist das Resultat, was ihr davon kommt, von eurer ganzen beschissenen Aktivistenkacke. Das ist das, was ihr dabei herauskriegt. Und nichts anderes. Ja, oder anders formuliert, ich habe so keinen Bock auf schlechte Beziehungen mit der Polizei, dass ich die Polizei mit Absicht provozieren werde und das alles im Endeffekt weiter die Beziehung vernichtet, was noch mehr Polizei bedingt, was noch weiter eskaliert. Ist genau das, es ist einfach Agitation. Ja, und wohin soll das denn auch führen, wenn, ich meine, wir sehen es ja in Berlin mit diesem neuen Diskriminierungsgesetz, wo Polizisten in Zukunft nachweisen. Ja, kommen wir auch noch gleich dazu. Wohin soll das denn führen? Dürfen wir jetzt wegen George Floyd, darf unsere Polizei niemanden mehr festnehmen, der mehr Pigmente hat als auf irgendwie Chart, arrest, don't arrest. Ja. Ja. Vielleicht führt das dazu, dass die Polizei dann wieder neue Mittel an die Hand kriegt. Nicht unbedingt irgendwie andere Waffen oder so, aber irgendwelche anderen Mittel. Und dann verschärft sich das Ganze wieder. Und dann müssen sie sich wieder mehr einfallen lassen oder noch einen anderen Witz, der irgendwie nicht so witzig ist. Jeder gleiche Mittel, oder wie? Und dann pusht sich das so rauf, ne? Es schaukelt sich so hoch, ne? Hat sich inzwischen dann darauf berufen, das sei alles Rassismus, dass die Polizei, es wird ja noch hier behauptet, Racial Profiling wäre ja auch ein ganz schlimmer Rassismus, aber wenn ich durch den Görlitzer Park gehe und da Leute irgendwie stehen sehe und die kontrolliere, dann tue ich das ja nicht, weil die schwarz sind, sondern ich tue das, weil das ein Drogen-Hotspot ist. Nee, weil sie im Park stehen. Ja, was tust du draußen? Geh nach Hause. Ja. Ja. Vor allem, wie gesagt, wenn ich der Ansicht bin, dass Polizeigewalt ein richtiges Problem ist und Polizisten sind sowieso schon gebiased und am Arsch, warum mache ich dann daraus so eine Schau und bin überrascht, wenn meine Weltanschauung sich bestätigt? So, ich verstehe das wirklich nicht. Wenn die Leute glauben, jo, hier Polizei sind jetzt schon rassistisch und sexistisch und hier voll böse und wie können die nur? Ja, warum provoziere ich sie dann weiter? Ich weiß doch schon, was passiert. Das ist doch einfach dämlich. Ja, das war jetzt nicht nur provoziert, das war ja richtig inszeniert. Also. Ja, ja. Bayern überprüft Amtshilfe. Berlin warnt vor politischer Verweigerung. Ja, genau. Aha. Das ist jetzt das Ding, was wir eigentlich gerade schon besprochen hatten mit mit dem neuen Polizeigesetz in Berlin, woraufhin jetzt hier diverse andere Bundesländer dann da halt keine Einsätze mehr machen wollen in Berlin, weil es ja sonst auch mal vorkommt bei irgendwelchen größeren Dingen, dass ja dann über diese sogenannte Amtshilfe dann halt unterschiedliche Bundesländer ihre Beamten dann nochmal hergeben für irgendwelche Lagen. Und ja, das wollen die dann hier scheinbar jetzt nicht mehr tun. Wir hatten ja letzte Woche schon dieses Ding aus Hamburg dabei, von der Gewerkschaft war es, glaube ich, die da irgendwie gesagt hat, nee, wir wollen dann da bitte keine Einsätze mehr machen. Und, ja, genau. Ja, jetzt auch noch Bayern, ich meine, das kommt halt dabei raus. Ne? Und auch da wieder, man erreicht damit nichts. Man hilft damit niemandem. Absolut niemandem. Höchstens vielleicht ein paar Kriminellen oder so. Und ansonsten, klar, dieses ganze Ding, also ich bin ja schon froh, dass wir da eben schon was von Bodycams und sowas geredet haben. Ne? Also das sind absolut Sachen, die man braucht. Und ich war auch der Meinung, dass sowas wie eine Kennzeichnungspflicht für die Polizisten jetzt zwar nicht, dass man jetzt unbedingt direkt weiß, wie die heißen oder so, aber irgendwas, wo man das hinterher herausfinden kann, wer da was irgendwie gemacht hat, durchaus sinnvoll ist, weil ja diese Leute halt eben natürlich auch sich falsch verhalten können, klar. Aber ja, jetzt irgendwie sowas aufbauen, dass die dann irgendwie beweisen müssen, dass sie jetzt irgendwie in ihrem Kopf auch die richtigen Ansichten irgendwie hatten, ehe sie da irgendwen kontrolliert haben oder so. Ich sag mal, das ist halt Quatsch, sondern es gibt halt irgendwelche Oberflächlichkeiten, klar. Also ich habe das auch gemerkt, seitdem ich angefangen habe, mir eine Glatze zu rasieren, werde ich auch in der Innenstadt von Hannover häufiger mal, wenn irgendwelche Sachen sind, gefragt nach meinem Ausweis oder so, da von den Polizisten. Entschuldigung, Sie sind der Typ bei dem Weltraum offen, oder? Nee, das sagen die nicht. Ich hatte früher schulterlange Haare in meiner weit zurückliegenden Jugend und ich weiß nicht, wie oft ich kontrolliert worden bin abends auf dem Weg von irgendeiner Kneipe oder im Club nach Hause. Da weißt du schon, okay, hinter dir fährt ein Fahrzeug langsam, okay, ich hol schon mal den Perso raus, so ungefähr. Ich meine, es gibt halt nun mal Zusammenstellungen von Orten und äußeren Merkmalen, die für die Polizei interessant sind. Es wäre zum Beispiel ganz easy für die Leute, diesem Racial Profiling zu entgehen, indem sie keine Drogen verkaufen. Das hat zum Beispiel im Görlitzer Park. Das hat auch zum Beispiel einfach damit zu tun, um welche Uhrzeit du dich treibst. Wenn du um 4 Uhr morgens da einfach in dem Park rumlungerst, dann ist so, okay, seltsam, Junge. Aber guten Tag, so. Das war jetzt aber rassistisch. Ich fand aber auch die Antwort noch mal gar nicht so schlecht, die vom Berliner Verantwortlichen da kam. Die Amtshilfe ist eindeutig gesetzlich geregelt, hat er gesagt, der Sprecher der Justizverwaltung. Eine Verweigerung aus politisch motivierten Gründen kommt nicht in Betracht. Ja, kommt irgendwie doch mit Betracht, machen sie ja, ne? Schon geil. Im Zweifelsfall würde ich mich als Polizist dann einfach, hätte ich einen ganz schlimmen Rücken oder. Justizsenator Behrendt verteidigte das Gesetz noch vor allem in Bezug auf die Polizei erneut. Es richte sich nicht an den einzelnen Polizisten, in Anspruch genommen werde das Land Berlin, sagte Behrendt. Ich bin es aber irgendwo schon leid, dass Weiße mir erzählen wollen, dass Weiße keinen Rassismus erfahren können, weil ihre Ideologie ihnen das sagt. Digga, du glaubst an dieses heilige Götztum-Ding von Rassismus gegen Weiße existiert nicht. Heißt nicht, dass das die Wahrheit ist. So, komm, Alter. So, nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd wird wieder die Mär vom Rassismus gegen Weiße fortgeschrieben. Das muss aufhören. Ein Kommentar von Hannes Soltau. Ja, mittlerweile waren da 10 Kommentare, die habe ich nicht mal gelesen und die waren alle dagegen. Die haben das alle für Blödsinn erklärt. Bis auf einen, der dann irgendwie so ein bisschen rumdiskutiert hat mit den anderen. Also eine, so eine Nase. Muss ja, das verteidigen. Hier ist auf jeden Fall mit den ganzen Talking Points. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, sich das jetzt noch durchzulesen, weil wir haben da eigentlich schon drüber gesprochen, über die ganzen Sachen mittlerweile jetzt. Aber ja, ist hier nochmal runtergeschrieben halt, um es den Leuten nochmal reinzuwirken und Gott, wenn ich ja schon wieder lese, dass weiße Menschen keine Sklaverei-Erfahrung und bla, von Leibeigenschaft haben die noch nie ein Wort gehört, glaube ich. Ja, ja. Alle Deutschen, die nicht adlig waren, haben irgendwann mal in einem Sklaverei-ähnlichen Abhängigkeitsverhältnis zu ihren Adligen gestanden. Also was soll der Fuck? Ja genau, nicht die Macht. Weiße können zwar auch, wie soll man sagen, farbenbezogene Ressentiments erfahren, so hat der Typ da in den Kommentaren geschrieben. Aber das ist dann kein Rassismus, weil da die Macht steht. Oder so. Das ist geil, ne? Menschen können in äußerst schlechte Lebensbedingungen hineingeboren werden. Selbst da würden es schon Leute bestreiten. So, selbstverständlich könnten sie unter Mobbing leiden und von strukturellem Diskriminierung wie Antisemitismus, Sexismus, Homophobie oder soziale Ausgrenzung betroffen sein. Aber, also da ist das Aber, dieses Rassismus. Genau, das ist ja, ich glaube, damit macht man echt das Tor zur Hölle irgendwie auf, weil man verliert doch die Hemmung, weil die Leute verlieren doch die Hemmung, sich irgendwie sozial daneben zu benehmen, wenn es nicht auch sozial geächtet wird. Das ist doch irgendwie, so funktioniert es nicht. Da ist buchstäblich der Abschnitt, fängt mit einem Aber an. So, Weiße können durchaus die Erfahrung machen, als Minderheit benachteiligt zu werden. Man braucht da nicht viel zu sagen, nur nochmal halt, dass es ist halt diese progressive Rassenlehre, Punkt. So, ne? Ja, natürlich. Dieses ganze Ding von wegen die Macht und so weiter und so fort. Und da müssen die Leute einfach sehen, das hier, dieses die Macht, das ist eure scheiß Verschwörungstheorie. Das ja, absolut. Also, die macht sich von alleine wie Krempel irgendwie, ja, genau. So. Dass alles dann auch so ein Plan halt eben ist, ne, um da, also diese ganzen Individuen, die da irgendwo sind, bei anderen Sachen, da würdet ihr das sofort sagen, wenn jetzt einer irgendwie mit den Juden oder irgendwas kommt, da würdet ihr das sofort sagen, dass das ja Quatsch ist und so und dass das total Unterstellung ist und da hättet ihr auch absolut recht, aber bei diesem Ding hier dann irgendwie wieder nicht. Da ist es dann plötzlich so, ja, die haben alle die Macht und die hängen alle unter einer Decke und ja, da fallen vielleicht unten auch mal ein paar unten raus oder so, aber das ist ja dann eigentlich egal, weil die Macht haben sie ja natürlich trotzdem und deswegen... Wenn man sich ansieht, was halt, wir hatten ja eben schon über diese Bilder gesehen, die gesprochen, die man auf Twitter sehen konnte. Und wenn ich mir da die Leute angucke, die von so einem Mob von 5, 6 Leuten zu Boden gebracht, getreten werden, dann irgendwie ein blutiges Gesicht haben, die werden sicher froh sein, dass sie aber die Macht haben. Also man hat ihnen gerade die Fresse poliert, die Zähne eingetreten und sie zu 5 irgendwie zu Boden gebracht und verprügelt, aber sie haben die Macht. Das wird die sicher trösten. Ich würde gerne da an der Stelle sagen, die größte Gruppe global gesehen, das ist ja auch noch so ein Ding, da schaut ja keiner auch global drauf. Das ist alles, wie gesagt, ein Ausschnitt eines Ausschnitts an einem Ausschnitt von einem Ausschnitt, weißt du? So, und global gesehen sind Asiaten die größte demografische Gruppe. Das heißt, sie hätten nach dieser Logik die größte Art an Anzahl an Privilegien. Das heißt, wir müssten uns im Endeffekt jetzt vollkommen okay finden, wenn wir hingehen und asiatische Läden plündern und vernichten, weil es heißt, ja, hey, es geht nicht um dich als Einzelner, Asiaten. Es geht um die Macht, die Asiaten als Kultur haben, so als Gruppe, so global gesehen. Es ist genauso auch Afrikanern. Wir als Afrikaner. Denk doch mal an den Opiumhandel und lauter Dinge, die alle schon ewig vorbei sind. Ja, und die inszenieren sich noch als Opfer. Die kriegen ganzen Opium vor die Füße geschissen und dann sagen sie auch noch, ja, oh nein, das ist aber furchtbar. Also, auf Opium so reden, okay? Die würden sagen, oh ja, ich schlafe. Und da siehst du mal, wie weit die Propaganda geht. Das lernen wir in unseren Schulbüchern. Genau, das ist schlecht. Wenn Ebel das nächste Mal nach China fährt, dann schreit er erstmal rum, so, ja, raucht doch erstmal euer Opium auf hier im Feuer. Ich würde sagen, wenn du das in Menschenmeter rausrechnest, dann sind die Weißen vielleicht doch mehr. Weil die so kleiner sind, die Asiaten. Oh, ist das ein Vorurteil, ne? Das ist ein Vorurteil. Das ist aber ein lustiges Vorurteil. Als ich das erste Mal in China war, habe ich innerhalb der ersten 4 Stunden jemanden getroffen, der war locker 2,15 Meter, 2,20 Meter. In den ersten 4 Stunden, wo ich da war, der war halt 8 Köpfe größer wie ich. Und ich denke mir so, was soll denn das jetzt? Du musst klein sein. Das ist ein Basketballteam. Ne? Ja. Ist eigentlich recht einfach. Auf Wikipedia gibt es da so ein tolle Demografik dazu. Wikipedia ist keine Quelle. 60% der Bevölkerung auf der Erde 2019, der Stand, ist asiatisch. 16% ist Afrika und dazwischen ist nichts. Danach kommt erst Europa mit 9%, dann Nordamerika mit 7%, Südafrika mit 5%, Ozeanien mit 0,5% und Antarktika mit 0,00002%. Das ist sehr wichtig. Also Antarktika-Mitbewohner Bewohner sind eigentlich die am schlichtesten privilegierte. Aber es sagt ja jetzt nichts über die ethnische Aufteilung. Vor allen Dingen sind die Antarktika-Leute auch total marginalisiert. Ne? Also die sind richtig an den Rand gedrückt vom Globus. Margarinisiert, glaube ich. Me and white supremacy combat racism, change the world and become a good ancestor. Von den Social Justice Critical Race Theory Büchern, die ich bisher gelesen habe, ist das eins der wirklich besseren, weil du halt so einen richtigen Psychological Warfare Narcissism Vibe bekommst, weil du halt anfangen sollst, ein Tagebuch zu schreiben. Du sollst regelmäßig Sprechgruppen abhalten, bei denen du über deine Privilegien redest, und das, die ganzen Talking Points, die wir auch immer abkauen und aufbearbeiten, kommen da auch drin vor. Aber die Anleitung, wie du sozusagen dir einen kleinen Kult aufbaust, der eben nach Privilegien Ausschau hält in anderen und in sich selber, ist schon richtig heftig. Also da muss ich sagen, Leila F. Said, das hast du schon richtig gut hinbekommen. Und man sieht auch 829 Ratings und so. Ist auch ein bisschen viral gegangen. Also, okay, mit einem Vorwort von Robin DiAngelo, ja. Ja, und die ist ja eh die Beste. Genau, die wird ja auch in deutschen Medien, ne, mit dieser einen, die sich darauf berufen hat, die ja beim Deutschlandfunk direkt da irgendwie ihren Krempel wiedergeben durfte und so. Was ich immer sage, ey, Deutschland und seine scheiß Ideologien, ey, überall den Leuten reinknallen bis zum Abwinken. Ist das die Saat? Ist sie verwandt mit dem Gazat oder was? Nein, nein, das ist nur ein Nachname, der das üblich ist, ja, in Mittel, außen. Ein anderes Buch, das aber richtig gut ist, Miete pro Kopf, ja. Ja, das ist sehr gut. Und das hilft vor Corona. Also. Ja, da, das ist auch mit einem Vorwort von DiAngelo. Ich habe nie gehustet, ja. Nee, das ist ein Vorwort von Gazat, ja. Für viele Amerikaner bedeutet der falsche Polizist Lebensgefahr. Ja, das ist eigentlich eine selbsterklärende Sache, ja. In Vereinigten Staaten gewinnt die Bewegung gegen die strukturelle weiße Vorherrschaft immer mehr Unterstützung. Allegedly. Ich meine, ja, das können wir auch überspringen. Das war, glaube ich, von Abel, aber steht hier jetzt noch irgendwas Neues drin? Oder ist es einfach nur, dass wir gemerkt haben, dass mal wieder, dass es hier in diesem Fall ist es die Frankfurter Allgemeine, die hier diesen Krempel wieder käut, als wäre es irgendwie der Weisheit letzter Schluss. Und das Lustige ist ja, das ist es bestimmt nicht. Ich denke nur, dass es irgendwie schon auch eine relativ klare Linie gibt. Leute gegen die Polizeigewalt oder so, der Polizeigewalt und so, das scheint mir schon ein bisschen verbreitet zu sein. Das ist nicht irgendwie gerichtet gegen irgendwelche speziellen Leute, sondern einfach, weil die ja auch immer Schiss haben müssen, dass irgendeiner auf sie schießt oder so, aus dem Hinterhalt oder so. Und so agieren die eben auch und ziehen selber irgendwie sofort die Waffe. Und das heißt, die ganze Geschichte, wenn man auf die Polizei trifft oder so, hat da schon von vornherein eine gewisse Härte, die man hier irgendwie nicht kennt eventuell. Ne? Und wie gesagt, das ist ein Problem, glaube ich. Ne? Das alles findet statt, während eine Pandemie abgeht. Warum ist da nichts von erwähnt? Psst, nicht drüber reden. Ist verboten. Es ist wie im Flugzeug. In Schulen dürfen die Kinder dürfen nicht so eng zusammensitzen, aber im Flugzeug müssen alle Plätze besetzt sein. Und dann darf der Virus das einfach nicht, ne? Sich fortführen. Ja. Wir machen einfach eine virusfreie Zone, indem wir so Schilder aufstellen. Ja. Grünen-Politikerin Touré erklärt, warum die Tötung von George Floyd in den USA einen Schmerz auslöst, den viele schwarze Menschen weltweit teilen. Doch sie kritisiert auch die Lage in Deutschland. Der Mindestanspruch sei, wie jeder Weiße behandelt zu werden. Ja, das Ding ist halt zur ersten Frage, warum die Tötung von George Floyd in den USA einen Schwarzen auslöst, warum viele schwarze Menschen weltweit das teilen, so diesen Schmerz, ne? So, das ist ganz einfach, weil die innerethnische, so ideologische Zusammenhalt bei Schwarzen höher ist als bei Weißen. Das heißt, wenn ein Weißer von einem Polizist getötet wird, heißt es nicht, oh shit, die töten Weiße. Wenn ein Schwarzer getötet wird, dann heißt es, oh shit, die töten Schwarze. So, aber wenn Schwarze töten, heißt es, hey, Snitches get Stitches. Weißt Bescheid. So, und das ist einfach ein Problem, was innerhalb der schwarzen Community entsteht derzeit und nicht eben von der Polizei entsteht, wie es früher mal war. So früher, verstehst du, früher, Frau Touré, früher, damals. Ja, ist ja rassistisch. Ja, nee, ich meine halt einfach, weißt du, wenn du einfach mal anschaust und eine Person aus Jim Crow-Gesetzen herholst, mit Segregation, mit diesen Colored-Only-Schildern, gehst du hin und zeigst denen jetzt heutzutage Unicampus in Amerika, wo halt links alles versifft ist, heißt es auch. Da gibt es so Spaces, wo halt eben, ja, so Safe Spaces für Schwarze, wo Weiße nicht willkommen sind. Wir haben im Endeffekt einfach nur das Schild umgetauscht, klasse. So, super, sehr progressiv alles. Dankeschön, Linke. Ach, ja. Aminata Touré, Grüne, ist Vizepräsidentin des Landtags Schleswig-Holstein. In ihrer Fraktion ist sie Sprecherin für Migration, Frauen und Gleichstellung, Kinder und Jugend, Quer- und Antirassismus. Die 27-Jährige wurde in Neumünster geboren und ist Tochter malischer Flüchtlinge. Welt. Frau Touré, auch in Deutschland gibt es nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt. Das Thema Black Lives Matter, schwarze Leben zählen, ist auch in Deutschland so präsent wie lange nicht. Wie erleben Sie die? Ja, ein schwarzes Leben, zwei schwarze Leben, drei. Wird sie gefragt. Das ist rassistisch. Aminata Touré, der Tod von George Floyd hat dazu geführt, dass weltweit schwarze Communities auf die Straße gehen. Sie machen ja, das stimmt ja gar nicht so. Es sind ja auch Weiße, da sind voll viele Weiße bei. Die Gewalt und der Rassismus mögen sich zwar unterscheiden, finden aber überall statt, auch in Deutschland. Es ist notwendig, auf die Straße zu gehen und seinen Protest Ausdruck zu verleihen. Ja, weißt du was, wenn sie da sitzen würde und Kriminalstatistik aufzählen würde, würde sie von vornherein nicht dieses Interview bekommen und es würde auch nicht ausgestrahlt werden. Sei doch still, Welt. Meine Fresse, ey. So, das ist, was ich meine. So eine Schwarze muss nicht einfach nur schwarz sein, sie muss auch ideologisch passen. Das heißt, du hast jetzt im Endeffekt einmal den rechten Rassismus, das heißt, ja, die sollen so aussehen, wie ich aussehe, und das gibt es immer noch. Und dann gibt es eben den linken Rassismus, die sollen so denken, wie ich will, dass sie denken. So, weißt du, das ist halt einfach, das ist beides behindert. Das ist beides nicht divers. So, meine Güte, ey. Die sollen mal die Frau interviewen aus dem Video, was wir davor kurz mal als Standbild gezeigt haben. So, das will ich mal sehen als Interview hier. So. Oder die sollen mal reden lassen. Die läuft nur bei Breitbart, bei der Weißen Vorherrschaft. Ja, die genau. Die machen die Weiße Vorherrschaft und die Dame hier erzählt uns hier, alle sind unterdrückt, die Vizepräsidentin vom Landtag. Weißt du, die stellt sich selbst hin und sagt, das ist ein sehr komplexes Ding. Und dann geht sie hin und gibt einfache Antworten auf komplexe Probleme. Und ich meine. Populismus machen nur die anderen. Das, was sie sagt, ist die reine Wahrheit und sie spricht endlich mal einfache Sprache und spricht Truth to Power und du bist Rassist, weil du kritisierst. Bist du anti-schwarz? Wenn Worte, die du verwendest, mehr als zwei Silben haben, sprichst du zu lang. Was? Ja, das ist jetzt die Kommunikation. Einfach, wenn ein Wort mehr als zwei Silben hat, sprichst du einfach schon zu lang. Deutschlandfeindlichkeit. Ja, zu viele Silben, da kann man nichts machen. Nächster Artikel, fast nicht. Ist nun eine Kategorie in der Polizeistatistik und das ist gefährlich. Ho, ho, ho, ho, gefährlich ist das? Ho, ho, ho, ho. Warum ist das wie der Begriff aus der rechtsextremen Ecke in der geschafft hat und wie man Angriffe auf Deutsche stattdessen nennen sollte, ein Kommentar. Oh ja, wie sollte man Angriffe auf Deutsche am besten rechtfertigen? Das meint er, ha? Huh? Tja. Köterrasse darf man noch sagen, oder? Kartoffel ist erlaubt. Bin gespannt, was das alles in die Mitte schafft der Gesellschaft, wenn die SPD erstmal weg ist. Kann nicht mehr lange dauern. Ja, ja. Wir freuen uns alle drauf. Ja, also es geht darum, dass das BKA das in einer Statistik eingeführt hat. Im vergangenen Jahr wurden 3703 ausländerfeindliche und 132 deutschenfeindliche Straftaten erfasst. Unter den deutschfeindlichen Straftaten befinden sich 18 Körperverletzungen. Der größere Rest sind Beleidigungen, Sachbeschädigungen, das Tragen von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Verstehe ich zwar nicht ganz, was das dann jetzt ist. Ausländische Nationalisten oder so vielleicht, türkische. Was genau ein Deutschenfeind ist, ist dabei nicht immer ganz eindeutig. Die meisten Täterinnen und Täter sollen einer ausländischen Ideologie anhängen, wie zum Beispiel türkische Nationalisten oder aus dem linken Spektrum stammen. Allerdings führt das BKA auch 10 Taten auf Rechtsextreme zurück. Auch Deutsche sind plötzlich Deutschenfeinde. Ja, naja, ich meine, wenn irgendwelche Eritreer einen Hitlergruß zeigen und dafür in der polizeilichen Kriminalstatistik unter Rechtsextremismus auftauchen, dann können die Rechtsextremen wahrscheinlich auch deutschenfeindlich sein. Die Unterscheidung Deutschenfeindlichkeit und Ausländerfeindlichkeit sorgt am Ende nicht für mehr Trennschärfe, sondern für mehr Ausgrenzung, denn es gibt in der Kriminalstatistik schließlich keine Unterscheidung in Türkenfeindlichkeit, Russenfeindlichkeit oder Bahamesenfeindlichkeit. Es gibt nur Unterteilung Deutsche und alle anderen. Müsste das man das kommt übrigens Rassismus daher, zusammenfassen oder was? Ja, dass womöglich. Wir hier Deutschland sind und halt nicht In Polen wirst du Russenfeindlichkeit finden. In Ungarn wirst du Türkenfeindlichkeit finden. Das sind alles historische, gewachsene Sachen. Und also, wir sind halt hier in Deutschland. Also willst du mir sagen, die sollen ihr eigenes Land aufmachen gehen? Manchmal hätte ich ganz gerne, dass wir halt irgendwie sagen, die ganzen Träumer in Deutschland und die ganzen Sozialisten und so, und die glauben, dass man irgendwie diese Utopie schaffen kann, die kriegen ein Land und die anderen kriegen auch ein Land. Aber ja, ich finde, wir sollten langsamer anfangen. Wir sollten einfach damit anfangen, dass Leute transparent ihre Glauben ganz ehrlich und ungeniert ausleben, damit andere wissen, was die Person denkt, ohne Zensur. Und wer das will, der geht auf thatsafespace.net. Dankeschön. Deutschenfeindlichkeit entsteht demnach nicht, weil die Ausgegrenzten wirklich Deutsche hassen, sondern ihnen eine eigene deutsche Identität verwehrt wird. Ja. Ach ja, hier, das hier, das habe ich ja auch in Echtzeit gesehen, da konnte ich auch nicht glauben, was da abgeht. Es wurde so ein Paper unterschrieben von Wissenschaftlern und Politikern, da hieß es hier, warum die Proteste wegen George Floyd gegen Rassismus da erlaubt sind und warum Corona-Zeugs, also alternative andere Proteste gegen die Maßnahmen des Lockdowns verboten bleiben. So, da, Health Experts support anti-police protests. As public health advocates, we do not condemn these gatherings as risky for COVID-19 transmission. This should not be confused with a permissive stance on all gatherings, particularly protests against stay-home orders. Ist genau das. Ist so Kopf, ich gewinne, ist eine Zahl, du verlierst. Das ist das. Ja, in Amerika ist es ja von Staat zu Staat sehr unterschiedlich, aber es ist tatsächlich so, dass in Städten, wo teilweise diese Aufstände da stattgefunden haben, während die Häuser gebrannt haben und die Polizei sich da zurückgehalten hat, zeitgleich irgendwelche Geschäfte von der Polizei geschlossen wurden oder Kirchengemeinden quasi aufgelöst wurden und sonstige Sachen, wo die dann einfach auch gesagt haben, Moment mal, die rennen hier auf der Straße rum, machen alles, warum sollen wir uns da nicht treffen? Nee, da wurde knallhart durchgegriffen, halt in den jeweiligen Staaten. Genau. Ja, der Boris Reitschuster hat das ja auch für Berlin gestern dokumentiert. Der hat auf der Demo am Alexanderplatz gefilmt und hat aber auch auf der Demo der Corona-Gegner oder wie auch immer man das nennen will, Gegner der Corona-Maßnahmen, hat er auch gefilmt und die sind angehalten worden, Abstand einzuhalten und so. Also kurz umgesagt. Ja, kommen wir gleich noch zu. Also kurz umgesagt, wenn Trump dann erneut gewinnt und die nächste Amtszeit bekommt, so dann wisst ihr warum, dann wisst ihr wieso. Ist ein neuer Kandidat am Horizont aufgetaucht. Einfach die Gegenseite ist so inkompetent, die kriegt nichts geschissen. So, welche Gegenseite? Also Merkel, die Gefährlichkeit von Demonstranten verhält sich reziprok zum Verhältnis, ob sie den Anweisungen der Polizei folgen. Ja, ist klar so. Also. 1,200 of the country's most renowned public health experts have signed a letter calling outdoor mass gatherings vital to the national public health and to the threatened health specifically of black people. We're in the midst of a mass psychotic break. 1200 von den meist bekanntesten Landesmenschen, die im Public Health, also in Gesundheitssachen Experten sind, haben einen Brief geschrieben, wo es darum geht, dass eben die Massenproteste wichtig sind für die Gesundheit von schwarzen Menschen. Und Michael Tracy hat es noch damit kommentiert, dass wir in der Mitte von einer Massenpsychose sind, weil, also ich habe mir auch, als ich den Open Letter gelesen habe, dachte ich mir auch, bitte lass das alles irgendwelche unwichtigen Menschen sein, die das unterzeichnet haben, weil wenn du als irgendwie höherrangige Person das unterzeichnet hast, tust du damit einfach nur Institutionen zerschlagen. Also ja, wer wird damit noch auf... teilweise von ihren Institutionen zu angehalten worden, weil sonst nicht mehr die Fördergelder fließen oder so. Apropos hier Lockerung, ne? Corona-Lockerungen gelten nun in Berlin. Wieder ein bisschen mehr Normalität. Ja, Moment. Kinos öffnen auch schon. Ja, das meiste davon ist eigentlich egal. Also uns zumindest, wenn ihr in Berlin wohnt, ist es vielleicht nicht egal, aber ich habe das hier mit reingenommen, weil hier halt auch Sachen drinstehen zu den Demonstrationen. Und das war das, wo wir ja gerade schon kurz drüber geredet hatten. Also hier steht, für Demonstrationen gelten schon seit dem 30. Mai keine Begrenzung der Teilnehmerzahl mehr. Das ist das erste Ding, weil ne, gestern haben wir ja da ziemlich viele Leute da gesehen am Alexanderplatz, wie wir gerade schon gehört haben. Und da haben dann diverse Leute jetzt heute bei Twitter auch gemeint, von wegen so, ja, ist ja Demonstrationsrecht, ist ja ein ganz besonderes Grundrecht, was ja prinzipiell auch richtig ist. Aber derzeit sind öffentliche Veranstaltungen freien. Innensenator Geisel sagt, nachvollziehbar darstellen, wie für die Abstandsregeln und all das sonstigen Erfordernisse Sorge getragen wird. Also diese ganzen Sachen mit dem Abstand und so weiter, die gelten natürlich weiterhin, wie wir ja gerade eben auch schon gehört haben, auch in Berlin. Und auch, wie hier steht, für religiöse Veranstaltungen unter freiem Himmel. Und die hätten also auch gegolten für diese Demonstrationen. Der einzige Grund, warum man da gestern darauf verzichtet hat, ist, ja, man wollte es nicht durchsetzen, weil das wäre natürlich ein Riesending gewesen. Wie wir eben schon gesehen haben, da die 100 Leute, die da die Polizisten umkreist haben, das wäre natürlich auf dem Alexanderplatz da auch hochgegangen, das ganze Ding, wenn die da jetzt reingerückt wären und die Leute da getrennt hätten und diese ganze Demonstration da aufgelöst hätten. Und das ist einfach jetzt das Recht des Stärkeren da, ne? Die Leute, die die ganze Macht haben und irgendwelche Bilder, die man nicht produzieren will und solche Dinge, warum das gestern egal war. Und das ist der einzige Grund und nicht Demonstrationsrecht oder irgendwelche Dinge. Das ist die gute Sache, die Leute da mögen. Und wo man das nicht dagegen vorgehen kann, weil man dann halt eben auf der Seite der Bubenmänner da nur steht, weil man da nur verlieren kann. Und so weit haben sie uns schon. Und das wird sich gesamtgesellschaftlich auf allen Ebenen genauso weiter zutragen, dass diese ganzen Sachen sich alle immer weiter bewegen in deren Richtung, weil sie das alles so hinframen, ne, dass ein Einspruch gegen diesen Kram ist ein Einspruch gegen den Antifaschismus, also für den Profaschismus, gegen den Antirassismus, also für den Prorassismus und diese ganze Scheiße. Und da machen Hong die Kong. Jetzt richtig den Sack zu mit diesem Dreck. Hongkong. Fucking Clownswelt, Mann, meine Fresse, ey. Wir leben in einer Gesellschaft, aber müssen wir in dieser Gesellschaft leben? Die Domain meinefresse.org, die leitet auf den Weltraumaffen-Kanal weiter. Ja, das ist wichtige Seite, ja. Meine Fresse. .org. Meine Fresse, ja. Antirassismus-Demo in Berlin. 93 Festnahmen und 28 verletzte Polizisten. Ausschreitungen auch in anderen Städten. Auch lustig, Antirassismus-Demo, naja, könnten sie auch gleich Antifa-Demo nennen, aber das wollen sie ja nicht, ist ja keine Organisation, bla bla bla bla. Ja, das Phänomen ist ja, dass, wie es gerade schon gesagt wurde, Demonstrationen sind ja an sich beschränkt, ja, und was jetzt halt passiert ist, dass irgendwelche Leute organisiert halt Demonstrationen für ein paar hundert Teilnehmer anmelden und dann kommen Zehntausende. So, ne, das hätte ja keiner ahnen können. Ja, das ist, da wird einfach das System total umgangen, ne, und es wird akzeptiert. Ja, da kann man sich jetzt wirklich nur an den Kopf fassen, wie die ganzen Reaktionen darauf sind, meiner Meinung nach. Ja, wenn man sich hier in dem Artikel ist auch ein Tweet vom Jens Spahn drin, ja. Der Kampf gegen Rassismus braucht unser gemeinsames Engagement. Ja, schön, jeden Tag, ach, die ganze Zeit. Doch dicht gedrängte Menschenmengen mitten in der Pandemie besorgen mich. Auch bei wichtigen Anliegen gilt Abstand halten, Alltagsmaske tragen, aufeinander Acht geben. Um uns und andere zu schützen. Ja, man merkt, die wissen selber nicht, wie sie da irgendwie mit der kognitiven Dissonanz umgehen sollen, weil, ja, wie es schon gesagt wurde, wenn man sich, wenn man diese offensichtliche Tatsache anspricht, das, dann gilt man ja direkt als Gegner der Gegner. Ja, genau, richtig. Ja, weil, aber hier, die Zahlen sprechen ja für sich. Ja, das sind jetzt nicht massive Zahlen. Ich meine, bei anderen Demonstrationen haben wir ganz andere Zahlen, aber hier. Hannover 8.000, Frankfurt 8.000, Freiburg, Köln, Düsseldorf 10.000, Hamburg 14.000, 20.000, nee, 10.000 in Stuttgart und 20.000 in München. Und wie gesagt, immer bei irgendwelchen Demonstrationen, wo halt nur für ein paar hundert Leute angemeldet wurde. Ja, das ist schon hart. Und in Hamburg und in Stuttgart ist es wohl, genau wie in Berlin, halt auch teilweise gewalttätig geworden. Und natürlich hat das nicht die Dimension wie in Amerika. Aber das wollen wir ja auch nicht hoffen, dass es so weit hier kommt. Wie gesagt, die Leute können sich halt ziemlich schwer vorstellen, wie dicht die Leute da aneinander standen. Das ist wirklich krass. So, ich habe so wirklich eine Demo in friedlichen Zeiten davor noch nie in so einer Dichte gesehen. Das ist wirklich übertrieben. Viele Leute auf einem sehr kleinen Raum gewesen. Besonders damit, dass die sich ja auch so kulturell, haha, als Anlehnung auf George Floyds Tod, das legen sie sich hin auf den Boden. und schreien dann hier I can't breathe, ne? So sich auf den Boden legen und I can't breathe schreien, ja, genau. Ja, es ist schon wirklich krass, wie diese, ich will es jetzt nicht als Massenhysterie bezeichnen, weil das ist falsch, ja. Es ist, ja. Die Leute sind medial total durch einen Fleischwolf gedreht worden, ja, und sind jetzt alle auf einmal Experten, was das Verhältnis von Polizei zu Schwarzamerikanern angeht. Ja, das ist ein großes Problem in Amerika. Allerdings ist es ein amerikanisches Problem, kein deutsches Problem. Und wie die ganzen organisierten NGOs und Stiftungen und sowas halt auch auf den Zug drauf aufspringen und alle Leute mitziehen, zu den Reaktionen von Unternehmen kommen wir ja, denke ich mal, später auch noch. Ja, das ist eine groß angelegte Kampagne, ja, also das ist ziemlich eindeutig, ja, und es ist echt traurig, dass die Leute sich so einfach mitschleifen lassen. Ja, wobei man auch sagen muss, die Leute lechzen ja nach irgendwelchen Großveranstaltungen, weil jetzt ja die ganze Zeit diese Lockdown-Angelegenheit da war. Ne? Im Endeffekt ist perfekte das ein Ventil. Das ist ein Push für die intersektionale Ideologie, das ganze Ding. Weil einfach der Mit. Ja, die Leute, die intersektionale Ideologie vertreten, die sind ja schon in den Institutionen jetzt seit Jahren überall tätig und die decken ja das Ganze, ja. Sonst könnte das ja nicht passieren, dass da die Demonstration für 200 Leute angemeldet wird und dann sind 20.000 da und das wird nicht aufgelöst. Ja, also sowas passiert normalerweise ja nicht. Ja, darüber reden wir. Ja, wenn nicht die Leute, die da zu entscheiden haben, nicht darüber hinweggucken und es einfach laufen lassen, aus ideologischen Gründen oder aus anderen Gründen. Das aus praktischen Gründen. Du könntest das halt, das ist halt zu viel, so was willst du da machen? Und dann auch, wenn sie schon keine Amtshilfe mehr kriegen, dann in den umgehenden Bundesländern. Also ja, du kannst nicht eine Demo gegen Polizeigewalt und Kram machen und dann kommt die Polizei und löst die auf. Das kannst du vielleicht aus PR-Gründen nicht machen, ja, aber natürlich, nicht so. Theoretisch solltest du das können müssen. Ja, aber das ist die einzige Entscheidung dahinter. Auch, ne? Da brauchst du keine Ideologie. Müsste jetzt hier der Punkt wäre der die Demonstration angemeldet hat, ja, der müsste ja jetzt haftbar gemacht werden für die ganzen Verstöße. Meinst du, das passiert? Ich glaube nicht, dass das passiert. Nee, das passiert auch nicht. Ja, also sagen wir es mal so, das ist ein Freifahrtschein und das ist halt so, ich habe den Eindruck, dass es so ist, dass es daran liegt, dass die Leute halt an den Schaltstellen sitzen, die das stoppen sollten, wenn sie es neutral betrachten würden, aber es nicht machen. Und ja, ne? Ja, Verantwortung ist das eigentlich die Frage, um die sich jetzt die Leute am wenigsten kümmern, ja. Übrigens, was auch da hier zusammenhängt mit dem, was die Medien da wohl scheinbar verzapft haben, ja. Die haben halt falsch berichtet und zwar massenhaft falsch berichtet. Ja. Also hier geht es um die Geschichte, dass Donald Trump angeblich vor dem Weißen Haus hat Tränengas einsetzen lassen, damit er rüberlatschen kann zum Lafayette Park und da eine Bibel hochhalten kann vor der Kirche. Das ist überall und auch in deutschen Medien wiederholt worden und wird auch hämisch, also so, ja, der benutzt Tränengas und martialisch und was weiß ich. Nur, dass da laut anderen Quellen halt gar kein Tränengas eingesetzt worden ist, sondern sogenannte Smoke Canisters, die halt einfach, das ein bisschen unangenehmer machen, sich dort aufzuhalten, aber in keiner Art und Weise mit Tränengas zu vergleichen sind, wo man halt schwere Symptome hat, wenn man dem direkt ausgesetzt ist. Selbst wenn nicht direkt ausgesetzt ist, denn weißt du so, das macht doch keinen Sinn, mit Tränengas den Weg für Trump zu säubern, weil so Tränengas, Pfefferspray und so, also, ja, nee, Tränengas, das ist ja dann selbst wenn es nachdem es gesprüht wurde, immer noch aktiv. Und ja, also der Trump hätte nicht Minuten später da vorbeilaufen können, wenn das Tränengas gewesen wäre, ohne Husten und rote Augen. Genau. Aber alle großen Medien haben das nachgeplappert, inklusive der Deutschen. Und nur hier Frau Hemingway vom Federalist hat das mal nachgeprüft und ist zu der Überzeugung gekommen, dass das nicht stimmt. Ja, da ist ja sehr viel Blödsinn erzählt worden, auch mit dem, dass er in seinen Bunker gegangen ist und dass er eine Foto-Op vor der zerstörten Kirche gemacht hat, die ja von friedlichen Protestanten, ja, wie war das nochmal so gleich? Ja, das ist schon alles sehr seltsam. Ich möchte an der Stelle eine Sache sagen, was ja auch im Gespräch ist, dass der Trump das Militär einsetzt, um die Nationalgarde und die Polizei zu unterstützen. Da gibt es ein Gesetz, was der Trump ziehen könnte. Der könnte es sogar so interpretieren, dass es so ist. Das Gesetz sagt nämlich, die Polizei und die Nationalgarde muss überfordert sein. So. Und man könnte das so darlegen, einfach A, weil die Polizei ja mehr oder weniger punktuell überfordert ist. Und B, die Nationalgarde sowieso schon im Einsatz war wegen Covid-Maßnahmen, ja, und jetzt zusätzlich noch diese Anti-Insurrection-Maßnahmen fährt und deswegen personell halt auch an die Kapazitäten stößt in vielen Staaten. Ja, also ist das eine Möglichkeit, die der Trump vielleicht sogar wirklich ziehen könnte, und das ist dann, das ist, wenn er das macht, dann ist das Geschrei natürlich sehr groß oder wird sehr groß sein. Und dann gibt es noch Washington D.C. und Washington D.C. ist ja ein Spezialfall. Washington D.C. ist ja Washington District of Columbia und ist kein Bundesstaat. So, und ist quasi Federal Land, ja, und da gelten andere Gesetze. Und in Washington, da könnte der Trump sofort sagen, hier, Armee, komm, peng, mach, so. Also wenn der Trump wirklich so drauf wäre, dann werdet ihr sehen, dass es, was in Washington D.C. mit der Armee passiert. Wenn da, das wird dann die Bestätigung sein, ob er wirklich so böse ist oder nicht. So gegen 16 Uhr heute hat er getwittert, I have just given an order for our National Guard to start the process of withdrawing from Washington D.C. Also die Nationalgarde aus Washington D.C. abzuziehen, weil alles unter perfekter Kontrolle sei. Sie gehen nach Hause, aber sie können schnell wieder da sein, wenn sie gebraucht werden. Ja, und das ist halt der Punkt. Wenn der Trump irgendwas mit Militär machen wird, wird er es zuerst in Washington machen. Ob es da notwendig ist oder nicht. Weil er das so sofort darf und kein Gesetz dafür ändern muss. Und ja, mal gucken, ob da was passiert. Ich glaube auch nicht. Und aber diese Heuchelei auch, das Militär, so wie in Amerika, auch bei uns gibt es auch Polizisten, die mit Maschinenpistolen ausgerüstet sind. Und es ist völlig egal, wenn dich so ein Ding irgendwie an der richtigen Stelle trifft, aus welcher Waffe das gekommen ist. Ob das ein Soldat war, ob das ein Polizist war. Es ist schon ein Unterschied, vor allem halt auch im rechtlichen Sinn. Ja, ja. Und dann muss man ja auch eine Sache sagen. Es gibt ja immer das Argument, die Soldaten sind halt nicht dafür ausgebildet, Polizeidienst zu schieben. Ja, die sind halt dazu ausgebildet, Kampfaktionen gegen den Feind durchzuführen. So, das wird ja immer als Argument gesagt. Allerdings werden ja viele Soldaten in Auslandseinsätzen als Polizeitruppen mehr oder weniger eingesetzt und wurden dahingehend schon ausgebildet. Also na gut, ich finde es nicht gut, sollte es passieren, aber warten wir es mal ab. Das ist ja auch, es werden dann diese Bilder vom Lincoln Memorial gezeigt, wo Soldaten, Nationalgardisten davor standen und man konnte auf den Schildern sehen, dass da Military Police drauf stand. Ja, das war, ja. Leute, die. Aber wie gesagt, was in Washington passiert, für Washington gelten komplett andere Regeln als für den ganzen Rest. Ja, und wenn man diese Schmierereien und das Defacing von den National Monuments gesehen hat, die Graffitis überall und so, das lässt sich Amerika so halt nicht gefallen. Ja, die haben da natürlich auch Angst gehabt, so Gott, was ist, wenn wir dann später Bilder haben, wo die Demonstranten die Statue irgendwie geköpft haben oder sonst was. Ja. Ja. Ich habe übrigens gerade noch einen Artikel von Reuters gefunden, bei dem protokolliert wird, was die Polizei da verwendet, also was das Militär da verwendet. Das sind unter anderem Pepperspray, Teargas, Pepper Canisters and Balls, Wooden and Rubber Bullets, Sponge Rounds and Stingball Grenades und Flashbangs. Also das ist das Zeug, was die verwenden. Und ja, heißt nicht, dass sämtliche Formen von Spray, was man da sieht, halt eben zwangsläufig nur Rauchgranatenspray ist. Es wird auch Pfefferspray verwendet. Aber da muss man eben unterscheiden. Du kannst nicht einfach sagen, ich wurde besprüht und das heißt, das war jetzt Pfefferspray. Also, ja. Mal eben den Wikipedia-Artikel ändern, um ihn dann als Argument zu verwenden. Was ist denn da los? Ich sehe nur Robert Peach. Ja, genau, das war der gleiche Typ, der hier den Wikipedia-Artikel geändert hat, damit da halt eben das drinsteht, was hier der Konstantin von Deutschland schreibt. Wikipedia, erster Satz, Antifa ist im deutschen Sprachraum das Kurzwort für Antifaschismus. Da stand da vorher nicht drin, da stand da auch nachher nicht drin. Ja. Aber zwischenzeitlich hatte das halt der Herr Peach da eingefügt und ja, dann das hier, der Herr Peach war, glaube ich, aber bei der SPD und nicht bei den Grünen, ich mich da richtig erinnere. Also Konstantin von Notz sollte sich von der Antifa distanzieren jetzt, weil er halt falsch recherchiert hat. falsch recherchiert, ja. Ja, und der hat sich auf jeden Fall entschuldigt, der Herr Peach, mit dem Argument, dass er schließlich im Duden stehen würde, das wäre die Kurzform für Antifaschismus und deswegen könnte man das ja wohl auch in die Wikipedia schreiben. Und hat sich danach noch einen schönen Edit War geliefert. Antifaschismus für Antifahrradfahrer. Also Antifahrradfahrer. Antifahrradfahreraktion. Ja, vor allem die Liegenradfahrer war ganz schlimm betroffen. Hitten die Pedale, Genosse. Oh, Alter, KJÖ, kommunistische Jugend. Alle Antifa. Wir sind alle Antifa. Antifaschistische Aktion. Ja, genau. Nochmal für die Leute, die meinen, das bedeutet ja nur Antifaschismus, hat nichts mit Kommunismus und Kabel zu tun. Doch, ja, natürlich. Ja. Also ich finde keine Mentions von Antifaschismus aus faschistischen Kreisen, ja. Das ist schon. Also schon das mit den roten, mit der roten Fahne, die ja auf den normalen Dingen halt auch drauf ist. Und auch dieses ganz Antifaschistische, das gab es ja in der DDR auch, antifaschistischer Schutzwall und diese ganzen Sprüche. Ja, ja. Diese Ansicht, dass man da irgendwie der Klassenfeind ist, der Faschist, und ja, die gibt es halt immer noch. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, ich überlege mir echt, ob ich selber vielleicht doch nicht Antifa bin, weil es gibt keine Gruppe, die mehr Kommunisten getötet hat, wie Kommunisten selber, wenn sie ihre eigene Bevölkerung unterdrückt haben. Abel, das ist Big Think gerade. Das ist nicht gerade Big Think Moments. Nein, hör auf. Nein, du sollst nicht. Das ist Big Stings. Du sollst, das Einzige, was du endorsen sollst, okay, ist in den Wald zu gehen, Freiheit zu genießen und Bücher zu kaufen. Das ist alles, was du endorst. Verstehst du? Das sind deine Talking Points. Du hast ein Skript, okay? Miete pro Kopf. Ja, lies dein Skript ab, Junge. Ja, Pornographic Priestess schreibt auf Twitter, wir haben Hass auf das System und dafür instrumentalisiert diesen Leute den Tod von George Floyd, der konnte sich im Sterben nicht wehren und jetzt schon gar nicht mehr, widerlich. Ja, weil dann halt ein Bild von einem Artikel, Randale in Neukölln, Linksextreme veröffentlichen, Bekenner schreiben, ist von Indie Media, also am Freitag sind etwa 50 Personen mit Pyrotechnik durch Neukölln gezogen, Linksextreme bekannten sich, bla bla bla bla bla bla. So. Ja, aber jetzt ist ein Hauptgeheimviertel. Und dann antwortet Marina Weißband darauf, ich will hier inhaltlich gar nichts abstreiten, aber können aber, wir, ja, das Aber muss man in dem Fall auch betonen. Genau, so Aber können wir uns abgewöhnen, Anführungszeichen Bekenner schreiben auf Indie Media als Beleg für irgendwas anzuführen, da kann jeder alles schreiben. Ja, jeder kann alles schreiben, man muss nur schreiben. Weißband, sag mal, hast du irgendeine Ahnung von Geschichte oder so? Früher sind Bekennerschreiben auf Papier irgendwo eingegangen. Hier hat vielleicht jemand getippt oder von Hand geschrieben oder wenn er nicht erkannt werden wollte, hat er Buchstaben aus Zeitungen ausgeschnitten. Also können wir uns darauf einigen, dass wir Bekennerschreiben auf Papier nicht mehr als Beleg für irgendwas nutzen können, weil das kann ja jeder. Ja. Und das hier vom Dude fand ich auch gut. Indie Media ist ja eigentlich nur links unten, oder? Nee, ist nicht mehr. Ne. Okay, ja, und gut, es ist vor allem schlicht falsch, komplett Indie Media als linksextremistisch darzustellen. Da hat jemand definitiv nicht recherchiert. Ja, tut mir leid, lieber Dude. Also, und dann antwortet halt Pornographic Priestess drauf, dafür kann ich jetzt auch nichts. Mir ginge es um das markierte direkte Zitat. Ich finde es darüber hinaus interessant, dass viele jetzt damit beschäftigt sind, sich mit den Schreiben aus, anstatt mit dem hier vielfach auch im Video zu besichtigender Verhalten auseinanderzusetzen. Da merkt man das halt mal wieder, ne? Dieses Ding von wegen so. Und vor allen Dingen die Weißband, das ist diejenige, die hier vor 2 Wochen uns noch was von Gamergate erzählt hat, wo er das hinführt und so weiter und so fort. Aber Bekenner schreiben auf Indie Media, da muss man skeptisch sein, oder was? Und es ist auswendig aufgesagte Geschichtchen über stochastischen Terrorismus oder so. Ja. Und außerdem, ich meine, dieses ganze Ding hier, was die hier behaupten und dass das wegen George Floyd ist und so, das ist aber auch 1:1 deren Quatsch, so. Das ist sowas, was jeder von uns auch schon 100 Mal gelesen hat und auch genauso schreiben könnte, ja. Aber die schreiben das halt auch so. Weil das ist ja deren Ansicht. Also, dass das alles zusammenhängt und bla bla bla und der böse Kapitalismus ist schuld und deswegen müssen wir ein paar Scheiben einwerfen. Tja. Interessant, ne? Auf jeden Fall interessant. Ja, direkte Bezüge sind schwierig, ne? Stochastisch ist das viel einfacher zu erklären als. Ein Gastkommentar der Neuen Züricher Zeitung, die RAF ist tot, es lebe die Antifa. Ja, hier haben wir einen Artikel von Bettina Röhl. Bettina Röhl ist die Tochter von Ulrike Meinhof und als Kritikerin der linken Szene bekannt. Ich denke mal, das ist so eine Art, irgendwie so ein Reflex von Kindern, halt das, was ihre Eltern machen, nicht so gut zu finden. Ich habe gestern auf Twitter auch gelesen, dass sie das Ansehen von Ulrike Meinhof in den Dreck ziehen würde, also Bettina Röhl, fand ich auch lustig. Eine Frau, die an Morden und Brandstiftungen beteiligt war, deren Ansehen in den Dreck zu ziehen, ich glaube, das hat die Frau Meinhof schon selber gemacht. Ja, und es geht hier halt in dem Artikel darum, dass im Endeffekt die Antifa ja keine großen Unterschied hat zu den Forderungen der RAF. Revolution, Schweinesystem, Polizisten sind alle gefährlich und so weiter und so fort. Kapitalismus, ja. Und ja, und dass das, die Antifa sowas ist wie halt eine verbeamtete RAF sozusagen. Der militanten Antifa fehlen im Vergleich zur RAF nur die prominenten Gesichter. Sie pflegt aus Feigheit die Praxis, ihre Gesichter zu vermummen und ihre Namen geheim zu halten. Was sich oft Antifa nennt, droht ununterbrochen mit Gewalt und Anschlägen, etwa gegen Politiker und Polizisten. Sie steht für sinnlose Sachbeschädigungen in enormer Höhe. Gleichwohl monierte die ehemalige Bundesministerin Renate Künast jüngst im Bundestag, dass die Antifa in den letzten Jahrzehnten nicht ausreichend vom Staat finanziert worden sei. Sie sei es leid, seit Jahrzehnten dafür zu kämpfen, dass NGO und Antifa-Gruppen, die sich engagieren, nicht immer um ihr Geld ringen müssen und nur auf ein Jahr befristete Arbeitsverträge abschließen können. Dafür gab es Beifall von Bündnis 90 Die Grünen, von der Linken und von Abgeordneten der SPD. Man darf die Frage stellen, ob die Antifa so etwas ist wie eine verbeamtete RAF, eine Terrorgruppe mit Geld vom Staat unter dem Deckmantel Kampf gegen Rechts. Da kann ich nicht viel hinzufügen und möchte Frau Röhl applaudieren. Ja, dann würde ich das hier nochmal kurz vorlesen. Das ist berühmte Zitat von Frau Meinhof, weil das ja ganz gut thematisch passt zu dem ganzen Polizeiding. Wir sagen natürlich, die Bullen sind Schweine. Wir sagen, der Typ in Uniform ist ein Schwein. Das ist kein Mensch. Das heißt, wir haben nicht mit ihm zu reden und es ist falsch, überhaupt mit diesen Leuten zu reden. Und natürlich kann geschossen werden. Aber Frau Röhl hat das Ansehen ihrer Mutter beschädigt. Das Interessante ist auch, wenn du statt Bullen Juden sagst, dass du halt keinen Unterschied zwischen Nazis und halt Kommunisten darstellst. Ach Elbe, kommst du schon wieder mit dieser widersinnigen Hufeisentheorie? Das Seltsame ist halt, wenn du einfach hier Juden und Ärzte nimmst, hast du die Ärzteverschwörung, die der Sowjetunion so irgendwo nachklingt. Ne? Aber darüber will keiner reden. Aus Berlin. Die Sowjetunion gab es gar nicht, das ist eine rechte Verschwörung. Gab es nie. This graphic has been going around Twitter. There are a lot of little squares to read, but it is worth your time. Worum geht's da? Das ist von der DSA, also Democratic Socialists America. Reform Policy Vorschlag. Leider ist das die Grafik für Ameisen. Ich konnte es nicht entziffern. Ja, aber ich meckere doch größtenteils, immer. Größtenteils geht es ja hier wahrscheinlich darum, dass man die Polizei abschafft, oder? Ja, das auch. Also einmal Reform und einmal Abolitionist, also einmal komplett die Polizei entfernt, steht auch in dem Antifa-Handbook, was da auch immer rumgeht auf Twitter, steht ja auch drin, dass die ganzen Leute im Gefängnis ja nur wegen dem Kapitalismus und den Zwängen des Kapitalismus im Gefängnis sind und nicht, weil es schlechte Menschen sind, die ein Verbrechen begangen haben, sondern weil Kapitalismus böse ist. Und auf jeden Fall, mich hat es zumindest gefreut, dass sie zumindest irgendwas vorschlagen. Weißt du, so keine Ahnung. Also selbst wenn du ankommst und sagst, du willst komplett gar keine Polizei und dann einen Ferguson-Effekt hast, weil mehr Morde passieren, weil keine Polizei da ist, okay, aber dann schlägst du halt was vor. Also weißt du, was ich meinen soll? Das mag dann vielleicht. Ehrlich gesagt nicht, aber gut. Mich hat's gefreut. Ich fand's klasse. Ja, also, ich würde noch sagen, die Twin Cities, das sind auf jeden Fall, das sind Minneapolis und St. Paul, also da in Minnesota, die großen Städte. Das sind die sogenannten Twin Cities. Genau. Ach, Abel, du hast dich gerade für Polizeigewalt ausgesprochen. Mann, Junge. Wie kannst du nur? Menschenrechte, 5 Vorschläge für eine antirassistische politische Agenda. Schwarze Menschen zu Wort kommen lassen und weiße Menschen für Rassismus sensibilisieren. Das reicht nicht. Ah! Das System muss sich grundlegend verändern. Okay, cool. Ja, nee. Also, wir haben 5 Punkte. Erstens, Anerkennung von und Kampf gegen antischwarzen Rassismus. Die Bundesregierung, allen voran die zuständigen Ministerinnen Franziska Giffey und Horst Seehofer, ohne Binnen-I, müssen in Anerkennung der spezifischen Auswirkungen von antischwarzem Rassismus und seinen Verwobenheiten politisch handeln. Sie müssen, das ist, finde ich, 5 Vorschläge und dann kommt sie müssen, sehr schön. Es braucht einen ernstzunehmenden Aktionsplan zur Bekämpfung von strukturellem und antischwarzem Rassismus in allen Gesellschaftsbereichen und zur Umsetzung der laufenden UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft. Antischwarzer Rassismus muss im neu gegründeten Antirassismus Ausschuss auf die Agenda. Es kann nicht sein, dass schwarze Menschen und andere Gruppen in Deutschland länger ignoriert werden. Seid ihr eigentlich Gaga? Wer ignoriert denn schwarze Menschen? Habt ihr mal in die Medien geguckt? Wir haben gerade drüber gesprochen im Zusammenhang mit Restle, dass es Leuten schon irgendwie spanisch vorkommt, wie viele schwarze Menschen in der Werbung vorkommen. Und ihr seht die einfach nicht, oder was? In allen Politikbereichen müssen schwarze, afrikanische und afrodiasporische Menschen spezifisch benannt werden. Sonst werden unsere spezifischen Ausgrenzungen nicht berücksichtigt. Wir brauchen eine Expertenkommission des Bundes zu antischwarzem Rassismus. Läuft, finde ich total gut. Das hätte ich gern. Zweitens, Förderung von Gleichstellung. Die sogenannten Integrationsgesetze der Länder müssen zu Gleichstellungsgesetzen gegen rassistische Diskriminierung und für Empowerment weiterentwickelt werden. Auch der Bund braucht so ein Gesetz, nach dem Vorbild der Gesetze zur Förderung weißer Frauen. Ich wüsste nicht, dass wir Gesetze zur Förderung weißer Frauen haben, ja, Saraya Gomez und Daniel Giamera. Also nicht so direkt, aber... Nee, überhaupt nicht. Das nicht mal nicht so direkt. In den Gesetzen steht nirgendwo was von der Hautfarbe. Ne, das stimmt natürlich. Denn wir müssen nicht integriert werden, sondern wir fordern, dass schwarze Menschen gezielt gefördert werden, um ein angemessener Teil der Politik, Verwaltung und Zivilgesellschaft zu sein. Geht's euch noch gut? Das ist Quatsch. Niemand kann, wir können jetzt nicht anfangen, wenn wir die Gesellschaft in Atome zerlegen und dann jedem Atom irgendwie ein spezielles Gesetz schnitzen. Das ist Quatsch. Ja, das ist einfach, das zerstört unsere Gesellschaft. Wer halt keine freiheitlich-demokratische Grundordnung will, dem steht es frei, dieses Land zu verlassen. Kennt ihr den Satz? Ich möchte sagen, dass ich weiß nicht, was passiert ist hier mit den Gesetzen, aber ich habe mich gerade mit diesem allgemeinen so Antidiskriminierungsgesetz da beschäftigt, das ist kurz aufgemacht, weil ich dachte, da stand in der Definition, niemand darf aufgrund seiner OBX macht Wikipedia auf, ist jetzt Experte. Nein, Junge, ich schaue mir Sachen von antidiskriminierungsstelle.de an. Okay, das ist ein Start, bitte. Ja, Wikipedia, ja, aber vom Staat. So, auf jeden Fall, da steht halt drin nur, dass man nicht benachteiligen darf. Da steht nicht weder benachteiligen noch bevorzugen. Und ich weiß nicht, ob jetzt... Ja, aber geändert wurde. Die Critical Race Theory Leute, die sind schon so weit, dass eine explizite Bevormundung, wenn die nicht stattfindet, dass das rassistisch ist. Bevorzugung meinst du? Also eine explizite Bevorzugung ist gewünscht. Also, dass sozusagen die Gleichbehandlung Rassismus verbreitet. Das ist bereits eine Annahme, die mitbringen. Also, 3. Punkt. Historische Aufarbeitung, Forschung und Bildung für die Zukunft. Es ist absurd. Es gibt in Deutschland nicht eine einzige Professur für Empowerment, Black Studies und antischwarzen Rassismus. Forschung informiert Politik und entscheidet über Menschenleben. Was nicht erforscht wird, scheint auch nicht wichtig. Sag mal, willst du mir erzählen, es gibt keine Forschung zu Rassismus in Deutschland? Oder leben wir im gleichen Deutschland? Amadeo Antonio Stiftung existiert nicht. Deshalb gibt es seit Jahrzehnten die Forderung, Black Studies an Universitäten zu etablieren und Forschungsvorhaben wie den Afrozensus, die bis dato größte Erhebung zu den Lebensrealitäten schwarzer Menschen in Deutschland, langfristig sicherzustellen. Hey, aber wollen wir dasselbe Problem haben, was Amerika schon seit Ewigkeiten hat mit Ebonics? Wollen wir das haben? Wollen wir? Ja, wollen wir, offensichtlich. Ja, scheinbar wollen wir das. Da ein Großteil der Erfahrungen mit rassistischer Diskriminierung bereits in Kita und Schule stattfindet, braucht es eindeutige gesetzliche Diskriminierungsverbote im Bereich Bildung und Jugend. Die Kultusministerkonferenz muss eine Entscheidung für diskriminierungskritische Bildung verabschieden und schwarze Expertinnen bei Entwicklung und Anwendung von rassismuskritischen Lehr- und Lernmaterial unterstützen. Lehrende und Pädagogen müssen kontinuierlich diskriminierungskritisch aus- und fortgebildet werden. Wie gesagt, es ist rassistisch, Leute einzustellen, nur weil sie schwarz sind. Es geht darum, dass du Leute einstellst, die dir ideologisch passen und obendrauf noch schwarz sind. Das ist Fetischismus. Das ist doch falsch, Mann. Das ist doch genau das, was Leute früher eben genau sehr primitiv und rassistisch... Ja, vor allem so viele gibt es ja von dir auch nicht, ja. Also von wegen, boah, das ist ja voll exotisch, du bist schwarz, wow, das finde ich so toll. Und auch du mit deinen schwarzen Gedanken, mit deiner schwarzen Logik, ach, das ist so exotisch. Das ist dieser primitive Rassismus gewesen, den Leute überarbeitet haben, der eben halt diese Segregation da erst noch weiter bestärkt hat. Und jetzt kommt das alles wieder hoch, diesmal aber jetzt von Linken, weil die brauchen ja irgendwen, um den sie sich kümmern. Viertens, eine Stiftung für schwarze Talente. Alle Parteien haben die Verantwortung, Mentoring-Programme und Quoten für rassistisch diskriminierte Communities einzuführen. Der Bundestag muss ein schwarzes May-Ayim-Studienwerk in Anlehnung an das muslimische Avicenna-Studienwerk und das jüdische Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk finanzieren, um sicherzustellen, dass Talente aus unseren Communities den Weg durch die Institutionen schaffen. Was? Warum ist der Bund, warum macht ihr das nicht, wenn ihr das wollt? Fragt doch mal Jay-Z oder Bönze oder vielleicht, irgendwen, ob die euch Geld geben. Vielleicht machen wir eine Volksabstimmung und gucken, ob wir den Obama als Merkel-Abfolge bekommen. Das wäre eine gute Idee. Da wären auch die Presse, die würde klatschen. Ich sag's dir. Fünftens, Bündnisse und Communities. Unsere Arbeit in Deutschland richtet sich auch an uns selbst. Wir sind viele und werden weiterhin eine tragfähige Zusammenarbeit in unseren heterogenen afrikanischen, afrodiasporischen, schwarzen Communities vorantreiben und Bündnisse mit Partnern aufbauen, die unsere Agenda zumindest zum Teil tragen. Die demokratische Zivilgesellschaft blickt oft in eine ähnliche Richtung, zum Beispiel bei der Forderung, dass auch Vereine, die sich politisch äußern, gemeinnützig sein sollten. Hier gibt es zahlreiche potenzielle Schnittstellen mit rassistisch diskriminierten Communities. Daher müssen auch in solchen Bündnissen schwarze Perspektiven mehr Raum bekommen. Der Finanzminister muss klarstellen, dass das Empowerment rassistisch Diskriminierter sowie der Einsatz gegen rassistische Diskriminierung laut Abgabenordnung gemeinnützig wird, was bislang nicht der Fall ist. Nicht nur der Atlantik, sondern auch das Mittelmeer ist der Himmel, den wir uns teilen. Daher muss eine Agenda für schwarzes Leben auch ein Kampf gegen die Festung Europa und gegen die menschenverachtende Abschiebepraxis sein. Außerdem muss die menschenunwürdige Unterbringung in Lagern für Menschen mit Flucht- und Migrationserfahrung abgeschafft, sowie die Kriminalisierung von Menschen durch die Asylgesetzgebung beendet werden. Die sind aber auch nicht ganz unvorbelastet, die beiden Autoren, ne? Also, ich finde es. Stell mir halt vor, ich gehe in ein afrikanisches Land und fange dann da an, Randale zu machen und zu fordern. Also ich mache mal Vorschläge. Das muss so sein und das muss so sein, ja. Und so muss das auch sein. Ja, ja, genau. Vorschläge. Schon geil. Und die Zeit druckt es auch noch. Echt. Wie gesagt, Mann, es ist doch recht einfach. Es geht darum, dass Leute das wählen, was so sie nicht abstreitet. Das heißt, ich würde dahin gehen und die Person wählen, ja, halt, die mich nicht irgendwo ausstößt, wenn ich mich frei äußere. Und das bedeutet eben für sehr viele Schwarze, dass sie dann Trump anfangen zu wählen. Und das sind Stimmen, die eben den Demokraten davor, diese schwarzen Stimmen in Amerika, die für sie so wichtig sind, für die Demokraten, halt einfach weggegangen sind. Da sind großteils Leute zu Trump gewandert. Da würde ich sagen, also es gibt da Zahlen, die immer mit Vorsicht zu genießen sind. Mhm. Es gilt, glaube ich, das Sprichwort unter den amerikanischen Democrats, wenn weniger als 60% der Schwarzen zur Wahl gehen, dann können die Demokraten nicht genug Stimmen bekommen, um die Republikaner zu besiegen. Ja. Also das gilt in Demokratenkreisen so ausgemacht. Ja, man könnte denken, dass die Republikaner denen das böswillig zuschreiben, aber nee, sie denken das selber von sich. Mhm. Und derzeit ist es so, dass bis zu 13% der schwarzen Amerikaner vielleicht für Trump wählen könnten. Wie gesagt, diese Prognosen sind sehr mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Und 48% der Schwarzen für die Demokraten wählen würden. Und da so viele für die Republikaner wählen würden, dann wäre diese Regel quasi verletzt. So, das ist quasi eine Angst, die das demokratische Establishment gerade hat von der Partei in Amerika. Das, was der Maas vorher gesagt hat, das war auch sehr interessant. Du meintest ja, wir gehen in andere Länder und stülpen denen das über. Es wurde ja in der Vergangenheit und wird weiterhin im Zusammenhang mit Finanzhilfen, gerade vom IWF, werden ja solche sozialen Restrukturierungspolicies auch anderen Ländern übergestülpt. Ich sehe da schon eine gewisse Parallelität. Also da hat man sich bestimmt einige Methodiken abgekupfert. Mhm. Ja, 2018 ein Artikel erschienen, der ist jetzt ziemlich auch relevant. We all live on campus now. Das bezieht sich darauf, dass in Amerika auf den Universitätscampus die Leute sowieso schon die ganze Zeit linksradikal, linksextremistisch rumrotiert sind mit diesen ganzen postmodernen, intersektionalen Theorien. Ja? Und ja, ich nehme an, im Artikel geht es darum, dass wir jetzt als Gesamtgesellschaft ein großer Campus sind und ja, mit allen Nachteilen, die das hat. Oder? Der war eigentlich von Ebel. Ist der gar nicht da? Ebel. Wo ist Ebele? Ah, ich war da. Ich habe mir nur angehört, wie der OPEX zusammenwuselt, was das sich so überlegt, wenn er die über. Ja, das nennt man Meinung. Wenn Restle das. Also in dem Artikel geht es halt darum, dass halt die ganzen Fachwörter, also diese ideologischen Worthülsen, die man jetzt in mehreren Dekaden da angekocht hat, die ja auch schon mal in den 90ern am Überkochen waren, jetzt halt mit der Zeit wirklich gemainstreamt worden sind und halt in weiten Flächen der Bevölkerung zugänglich sind. Also dieses Hey, hey, ho, ho, Western Civilization gotta go, das war halt auch ein Demonstrationsspruch aus den 90ern bei den Science Wars oder Campus Wars, wie man es genannt hat, der Kulturkrieg, der jetzt schon eine ganze Weile andauert und der geht jetzt halt in die nächste heiße Phase und wir haben jetzt halt überall in den Zeitungen bestimmte Social Justice Begriffe, die entweder gebraucht werden oder nicht gebraucht werden. Bestimmte Firmen, die sich dazu bekennen oder nicht dazu bekennen. Und ja, der Eternal Culture War goes on. Das habe ich doch gesagt gehabt. Was willst du denn? Ich habe es viel schöner ausgedrückt wie du. Da hast du viel länger gebraucht, um zu atmen. Psst. Ja, okay. Für Menschenrechte. Lehrkräfte in der politischen Bildung, auch der Bundeswehr, müssen rassistische und rechtsextreme Positionen von politischen Parteien kritisch thematisieren. Hashtag Rassismus. Warum? Institut für Menschenrechte.de/ und so weiter. Na, und hier haben wir halt genau die nächste Kerbe, dass wir halt mehr institutionelle Beaufsichtigung durch politische Bildung brauchen. Und wenn da steht politische Bildung, dann meinen die progressive Gedankenkontrolle auch in der Bundeswehr. Und da gucken wir jetzt danach. Also ich will auch nicht, dass in der Bundeswehr rechtsextremer Unfug passiert, aber da haben wir eh schon jemand, der danach guckt. Und das, was die hier vorschlagen, ist halt einfach, die wollen am Ende das Grünwähler in der Bundeswehr rumhocken. Also. Oh nein. Ja, und ich bin auch der Meinung, dass dieses, wir brauchen eine politische Bildung, das ist eine feine Art und Weise zu sagen, wacht auf, schlaf, Schafe. Das ist das. Schafe. Nichts anderes. Ja, super. Ja, ich bin ja für Menschenrechte, aber nicht auf diese Weise. Aber nicht für Progressive, wolltest du sagen. Nein, Quatsch. Die bekommen kostenlose Helikopterflüge. Hier haben wir an der University of California in L.A. einen Fall, dass ein Student hat seinen Professor angeschrieben, hat gesagt, hier ist ja jetzt so viel los und ist ja auch sehr belastend für Students of Color, was im Moment passiert. Wie wäre es denn, wenn du für die Anforderungen bei der Abschlussprüfung runtersetzt? Daraufhin hat der Professor zurückgeschrieben, hat gesagt, weiß ich ja jetzt gar nicht so genau, wer was ist, weil wir machen Online-Unterricht und ab wann soll das zählen, halb oder Viertel oder auch Asiaten, und hat dann geschlossen mit einem Zitat von Martin Luther King, dass man Menschen nicht nach ihrer Hautfarbe beurteilen sollte. Und wie das so ist für so einen vernünftigen Standpunkt, wird man dann, kriegt man dann an den Hals, dass die lieben Studenten versuchen, eine Kündigung zu erwirken. Als Beispiel wurde von den Schülern auch angeführt, dass es irgendwo das hier war wirtschaftswissenschaftlichen Bereich. Und im erziehungswissenschaftlichen Bereich hat ja ein Professor gesagt, statt dass ihr mir eine Abschlussarbeit schreibt, schreibt ihr mir eine Seite darüber, was denkt ihr über die Situation der Nation und wie geht es mir damit? Und das hat er dann, und so könnten das doch alle machen, bitte. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Leute, die gleich nach dem Ausbruch hier von Corona gesagt haben, aber dann möchten wir gerne auch ein Abi umsonst haben, wenn wir da jetzt nicht richtig... Also es ist so dieses, jeder versucht einen Vorteil draus zu ziehen, und wenn dann ein Professor sagt, nee, mach ich nicht, weil wäre rassistisch und Martin Luther King hätte es auch scheiße gefunden, dann versucht man ihn aus dem Amt zu mobben. Ja, super. Wie gesagt, wenn du nicht für mich bist, bist du gegen mich, und ja. Und Klausuren ist eh Faschismus in Tarnung. Ich meine, wenn der Professor das so festlegen kann, für alle Schüler so ein Essay zu schreiben und dass die Zehntausende von Studiengebühren den Studenten auch wert ist, warum nicht? Ja, Berliner Eishockeyspieler dankt Donald Trump für Kampf gegen die Antifa. Und ja, wir wissen auch alle, wie das ausgehen wird. Ich finde diesen Artikel richtig ekelhaft von Klaus Vetter. Ein Kommentar soll das sein, aber ich weiß nicht, halt hier gleich so, der hat sich entschuldigt und sollte etwas gelernt haben, dass er das bloß nicht nochmal macht. Der hat nämlich halt Thank you, Mr. President getwittert auf den Tweet von Trump, dass Amerika oder die USA halt die Antifa als terroristische Organisation einstufen wird. Was auch immer sich Mark Zengerle dabei gedacht haben mag, als er einen der sehr vielen in den Orkus geblasenen Twitter-Ergüsse des Präsidenten kommentierte, er bewegte sich damit durchaus auf demokratischem Boden. Er hatte eine Meinung geäußert zu seinem Präsidenten. Zengerle stammt aus den USA und so weiter und so fort. Insofern... Wer als deutscher Profi Eishockey spielt, der macht auch als deutscher Staatsbürger politische Statements. Insofern ist die Aufregung um die Aussage zum Thema Trump tiefergehend. Oh, der Sportdirektor der Eisbären Berlin hat ihm gesagt, dass er damit gegen die ethischen Grundwerte der Eisbären Berlin und der gesamten Anschutz Entertainment Group verstößt. Der musste sich öffentlich entschuldigen, es habe ihm leid getan, was er da angerichtet habe. Er wolle doch nur, dass die Gewalt in seiner Heimat ein Ende habe und auch der Rassismus. Ich find's klasse. Ich kenne Ahnung, Alter. Let the world burn. Ich kenne Ahnung. Ich bin ja. Berlin, Alter. Ich halte dich aus. Mir tut's leid für ihn als Menschen, aber ja. Wow. Mir tut's einfach auch leid. Wow. Da hat er sich sicher gefühlt hier im Ausland, in Deutschland, und nee. Es ist nicht verboten, Trump und damit seine oft widersinnigen Aussagen zu mögen. Aber ein Profi hat auch eine soziale Verantwortung. Das dürfte Mark Zengerle nun womöglich gelernt haben. Dazu gehört, dass sein Arbeitgeber ethische Grundsätze hat, die offensichtlich tiefer gehen als die des US-Präsidenten. Er hat sich ausgesprochen für Frieden und Beruhigung der Situation. Das ist richtig eklig. Das ist neues Deutschland. Und zwar nicht diese leere Hülle, die da jetzt rumspringt, sondern die von vor 89. Der Grund, warum er überhaupt ekelhaft. Der Grund, warum er überhaupt das gesagt hat, ist, weil er sich verantwortlich fühlt oder irgendwie eine Form von Interesse hat an der Politik, die es da gibt. Es kann auch einfach sein, dass er als Privatperson was gesagt hat. Du kannst nicht einfach einen Kontext nehmen, an dir Teile zurechtschneiden und dann sagen, so ist das passiert und deswegen verurteile ich dich wegen dem Kontext, den ich dir aufdrücke, der so nicht passiert ist. Zumal der Mann ja keine rassistischen Inhalte oder sowas geteilt hat, sondern er hat ja einfach nur diesen Antifa als Terrororganisation einstufen Tweet gelegt. Ja, das ist schon Verbrechen genug. hätte irgendwie geschrieben, hier weiße vor noch ein Tor, dann würde ich verstehen, irgendwo komisch und taktlos. So. Ja, aber Trump ist doch Ku Klux Klan. Oder wie hat er vorhin gesagt, der Restler. Ja, das war. Ja. Spaltet die Gesellschaft, fucking Kacke. Mitgefangen, mitgehangen, oder wie heißt das? Fucking hell, Alter. Ja, schlecht. An der Stelle bin ich einfach schon dafür, es wäre eigentlich leichter, wenn wir einfach Schwarze abschaffen, weil es eine Minderheit in Amerika ist. Also. Ja. Trump hat sich in einen Bunker im Weißen Haus vor Protesten geschützt. Hihi ha ho. Wir als Deutsche, hihi ha ho, können aus Erfahrung sagen, ab diesem Zeitpunkt geht es meist bergab. Ho ho, hihi ha. Ja, die Haut ist schon so lame, ne? Einfach direkt der erste Beitrag und schon hast du die Diskussion verloren, ZDF heute Show setzen, Alter. Nee, Mann. Oh. Ich fand das sehr interessant, dass jemand beobachtet hat, wie meint ihr das heute Show? Meint ihr, dass es in Deutschland bergab ging, als Hitler in den, also als der dann endlich ja, weg war? Richtig. Oder? Ja. Oder wie meint ihr das? Vor allem war ja auch danach, eben nach Hitler, trotzdem halt das Machtvakuum da und ziemlich großes Problem und Destabilisierung. Freuen sich die Leute dann indirekt, da Amerika destabilisiert? Ja, komm, spiel ab. Man muss sagen, es mehren sich die Stimmen, die Donald Trump des Völkermordes beschuldigen, schon allein im Hinblick auf die Corona-Krise. Man muss sagen, es mehren sich die Stimmen, die Donald Trump... Völkermord. Was, wovon hat die gerade geredet? Es mehren sich die Stimmen, Ku Klux Klan. Die Trump des Völkermords beschuldigen, vor allem im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Im Zusammenhang mit der Ku Klux Klan-Krise. Ja. Wer ist diese Person? Keine Ahnung, aber die Stimmen, die er hat, da würde ich Pillen für nehmen. Corona ist doch so ein Bier. Ja. Völkermord? Fucking Völkermord? Für mehrere. Alter Schwede. Was also der Bunkersache auch. Also ich finde das auch toll, wie das so lapidar hingestellt wird. Die Sicherheitslage ist da so eskaliert, dass der Secret Service gesagt hat, so, jetzt Sicherheitsprotokolle aktiviert, wir machen jetzt das Licht im kompletten Weißen Haus aus und gehen jetzt in den Atomschutzbunker. Ja, während draußen die Nationalgarde aufmarschiert. Ja, auch sehr lustig. Ja, also das ist an sich die krassere Sache, als zu sagen, ja, der hat sich in seinem Bunker versteckt. Auch ein bisschen noch so feige, zu sagen, feige vor den friedlichen Protesten. Absolut so eine verquere Kacke. Ja, diese Verrückten, die da rumrennen, die sind dann zu vergleichen mit den Alliierten oder was, die gegen Hitler gekämpft haben. Ihr habt doch einen Zockenschuss. Ja, wieso muss das ja gemein sein? Das ist ja sowieso nicht mehr, das reicht ja nicht mehr. Das sehen wir ja gerade auch wieder in London. Gestern haben sie die Statue von Churchill beschmiert. Heute stehen sie drumherum und brüllen, Churchill war ein Rassist. Also nur gegen Hitler kämpfen reicht heute nicht mehr, dass du irgendwie reingewaschen wirst. Aber was den Bunker angeht, ich sehe jetzt halt überall diese Schilder bei den Protesten, so Bunker-Bitch. Also, ja, genau, meine ich ja. Leute, absolut sagen, absolut blödsinnige Verharmlosung der gesamten Situation da, weil... Ja, lass mich doch mal meinen... Ich meine, der Punkt ist ja der gewesen, ja. Was wäre denn die Alternative gewesen, wenn es weiter eskaliert wäre... Dann wäre scharf geschossen worden, weil ich sage jetzt mal, das sollte an sich eben klar sein, wenn man in Amerika ist, in Washington D.C. und dann springt man über den Zaun vom Weißen Haus, dann kann man froh sein, wenn man nicht eine Sekunde später tot ist. Und das ist an sich normal. Ja, und das wird jetzt mit diesen Protesten alles auch komplett ausgehebelt. An sich ist diese gesamte Zone, diese gesamte Mall, ja, dieser grüne Rasen bis zum Kapitol vom Washington Memorial, das ist an sich eine komplette Sperrzone, wo sehr selten Demonstrationen und wenn dann nur sehr gelenkt durch dürfen, in ganz normalen Zeiten. Worum es mir eigentlich ging, war, dass die gleichen Leute, die halt sonst immer von Gendered Slurs und so einem Scheiß sprechen, auf einmal jemanden als Bunker-Bitch bezeichnen können, ohne dass das einen Aufschrei von Anita Sarkeesian und Kollegen oder so auslöst. Ne? Weil ist ja schon irgendwie abwertend und frauenfeindlich, wenn man jemanden eine Bitch nennt, ne? Das hier ist eine Übersicht, wie böse verschiedene Parteien in verschiedenen Ländern sind. Also wie antiliberal, authoritarian etc. Ich habe mir die Eckdaten von der Erhebung nicht genau angeguckt. Ich vermute persönlich, dass ein bestimmter progressiver Bias mitschwingt, aber vielleicht bin ich da auch nur paranoid. Aber auf jeden Fall war es interessant zu sehen, wo welche Partei aus welchem Land irgendwie ankommt. Also die haben auch ein Buch geschrieben, The Culture of, of Authoritarians, also der populistische Rechtsruck, der durch die Welt geht, und ich fand es ganz interessant. Also, ja, aber ich also muss mir das mal. Auf den Achsen haben wir einmal, dass die Partei entweder für oder gegen ethnische Ethnic Minority Rights ist, also Minderheitenrechte, und das andere ist respektiert oder unterminiert liberale demokratische Prinzipien. Also ich glaube, da ist so viel Manipuliertes, das kann man ja auslegen, wie man will. Ja, das dachte ich mir auch. Aber ich weiß, ich muss es immer noch genauer angucken. Ich werde es wieder mitbringen und euch im Detail erklären, mir das Buch dazu Wo lag denn irgendwie die deutsche Parteilandschaft? Worauf hattest du da geachtet? Hast du da irgendwas gesehen? Die waren mehr von den Guten, weil wir. Also wir sind die Guten, ja, dann ist es natürlich die Datenbasis wunderbar. Ne? Ja. We are police behind Trump, even though they benefit little from the plutocratic policies. They feel that Trump will back them even or perhaps especially if they engage in abusive behavior toward racial minorities. Word, Trump takes us to the brink. Da lässt sich die Sandy Locks, also die unsere geliebte Kimberly Crenshaw, die Schöpferin der Intersektionalität, zumindest eine von den Frauen, die mit der Idee ankamen, waren insgesamt drei, aber die am meisten sozusagen Clout dafür bekommen hat, dass sie mit der Idee ankam, meinte, dass es halt plutokratische Policies sind, wo ich sagen würde, weiß ich nicht, jede Staatsform ist mehr oder minder ein Oligopol. Der einzige Unterschied ist der Wettbewerb zwischen den Eliten, die die Mehrheit ausplündert. Weiß ich nicht, aber ja, ich fand es interessant. Ich mag die Kimberly. Das ist auf jeden Fall eine einflussreiche Gegnerin, mit der man sich gerne betteln will. Kimberly Crenshaw. Beste Frau. Es ist interessant, Mensch, dass es hier als plutokratisch bezeichnet wird, sein Politikstil. Das ist akkurater als normalerweise es dargestellt wird. Ja. Ein Plutokrat ist er, ja, würde ich sagen. Pluto. Gerechtfertigte Kritik an Trump, selten. Can the left reclaim nationalism? Ja, wenn sie an der Macht sind, setzen sie den auf jeden Fall um, aber solange sie nicht an der Macht sind, machen sie das nicht. Also, weil es nur ein Mittel ist, die Nation zu schwächen, bis man eben die Macht ergreifen kann. Also, ja. Aber hier wird halt auch wieder über Globalismus, bla bla, und hin und her, Kapitalismus böse. Also. Der Ahmed Mansour hat sich mit der Sybil Schick angelegt, beziehungsweise über sie geschrieben. Und ohne das her ist es, ohne sie gleichsetzen zu wollen, es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen identitärer Bewegung und Identitätspolitik. Das fand ich schon nicht so schlecht, den Ansatz. Beide Ideologien arbeiten mit Fantasien von homogenen Gruppen und mit Opferkonkurrenz. Beide haben klare diskriminierende Feindrollen und Opferrollen. Und beide Ideologien gehen von der Minderwertigkeit anderer aus. Die Identitären und Völkischen wollen Minderheiten ausgrenzen, die Anhänger der Identity-Politik wollen Minderheiten glorifizieren. Dass Großgruppen und Individuen vielfach gemischte Identitäten haben, blenden beide strategisch aus, ja. Und so agiert ja auch der Feminismus gerne. Ne? Aber auch der Tweet von ihr, ey. Warum lest ihr Bukowski? Ja. Lest lieber Sharon Duda Utu. Sie ist tausendmal besser. Hört auf, durchschnittlichen toten Cis-Männern hinterher zu trauern und unterstützt lebende Autorinnen of Color, die einfach besser sind. Fuck. Warum lest ihr Bukowski? Weil er sich durchgesetzt hat. Weil er... Oh Gott, wie funktionieren deren Gehirne? Ich weiß es nicht. Ja, so ähnlich wie die von Identitären, ne? Oh Gott. Ja. Ah, Hufeisen sagen ist aber haram. Ja. Da kriegen wir wieder eins auf den Deckel. Rollt bereits den Berg runter, ne? Wobei, ich habe neulich mit einem Kumpel Streit gehabt. Ich meinte, das ist kein Unterschied zwischen Zöllner und Neubauer gibt. Das ist dieselben Person. Ich sag's euch. Ich war eigentlich ganz schlüssig. Ich habe mir Ideen von dir abgeschaut und habe jetzt einen Freund von mir, den ich regelmäßig so zum Reden habe, habe dem gesagt, stell dir vor, da ist so ein Raum vor dir, so mit einer Tür, und da drin sitzen die Leute, die alles entscheiden, was da so global passiert, ne, politisch. Und jetzt stell dir vor, ob in diesem Raum so niemand drin sitzt, wie enttäuschend wäre das. Und weißt du, so als Idee, da sitzt keiner drin. Das ist einfach Inkompetenz von irgendwelchen Leuten, die machen was und dann, ja. Nein, da sitzt Neubauer und Zellen und machen Armdrücken. Selbst den Arm. Ja. Und Gunnar Kaiser schießt sich dann. Ja, und Gunnar Kaiser sitzt in der Ecke und trinkt Whisky. Ja. Das ist ein sehr, sehr schlechter Titel. Rechtsextremismus, wir bleiben hier. Nach dem Mord an Walter Lübcke und rechtsterroristischen Anschlägen in Halle und Hanau denken viele Menschen aus Einwandererfamilien über Auswanderung nach. Aber Walter Lübcke. Ja, genau. Und wessen Schuld ist das? Wessen Schuld ist denn das, dass die darüber nachdenken? Trumps. Ist vielleicht die Schuld von dir, Ferda Attermann, und diesen Blödsinn, den du hier über diese Gesellschaft verbreitest? Vor allem, wieso sollten die Leute jetzt ernsthaft über das Auswandern denken, so als so ein großes Phänomen? So jetzt, genau deswegen, jetzt gehen wir. Bevor die Corona-Pandemie ausbrach, bestand der Smalltalk in meinem Freundeskreis darin, über einen Plan B zu sprechen. Wo könnte man hinziehen, falls die Luft in Deutschland zu dünn wird? Freundeskreis, da sehe ich schon, Freundeskreis, sei still. Denn für manche von uns ist sie spürbar dünner geworden. Seit 2017 sitzen in fast allen deutschen Parlamenten Politikerinnen und Politiker, die man mit gutem Gewissen als faschistoide Nationalisten bezeichnen kann. Manche von ihnen sind nicht zimperlich bei der Formulierung ihrer Pläne. Moslems und Afrikaner oder auch politische Gegner möchten sie am liebsten entsorgen. Wie, das verraten sie noch nicht. Einige Kameraden wollten offenbar nicht länger warten und schritten zur Tat. Vor genau einem Jahr wurde der hessische CDU-Politiker Walter Lübcke auf seiner Veranda in der Nähe von Kassel per Kopfschuss hingerichtet. Und das sind die Kameraden der Leute, die in den Parlamenten sitzen. Aha. Das heißt, die Leute, die zum Beispiel mit einem LKW über den Breitscheidplatz fahren, sind die Kameraden von denen, die in Moscheen sitzen, Ferda, ne? Oder? Oder nicht gleiches Recht für alle? Ne? Hinter diesem Täter stehen unzählige Hetzer und Einheizer, die im Internet bei öffentlichen Veranstaltungen antisemitische und rassistische Stimmung verbreiten. Mich persönlich werfen auch gemäßigte Leute in Politik und Medien aus der Bahn, die finden, eine Demokratie müsse migrationsfeindliche Positionen gelassen aushalten, statt völkische Ideologien pauschal zu ächten. Ja, nee, Ferda, so eine Demokratie, die muss das nicht aushalten, sie hält es aus. Das ist eine andere Sache. Das geht nicht darum, dass man das ihr zuschreibt oder zumutet. Es ist eine Tatsache. Denn wenn Leute reden, gehen sie nicht raus und fangen an, irgendwas zu machen. Das sind zwei verschiedene Dinge, Ferda. Ja, vor allem migrationsfeindliche Positionen sind nicht völkische Ideologien, Ferda. Man kann auch aus ganz pragmatischen Gründen migrationskritisch sein. Man kann einfach sagen, die Leute, die momentan durch diese seit 2015 zu uns gekommen sind, die machen uns nur schwächer, nicht stärker, weil halt von denen viele einfach keine Qualifikation haben und wir sie wahrscheinlich lebenslang durchfüttern müssen. Und das hat nichts damit zu tun, welche Hautfarbe die haben. Es hat rein mit ihrer Qualifikation zu tun. Ja. Denn aus der Geschichte lernen heißt in Deutschland, dass man besser nicht wartet, bis eine radikale Minderheit über eine schweigende Mehrheit bestimmt. Da stimme ich zu, Ferda. Nur nicht so, wie du das denkst. Ich habe nämlich keinen Bock, dass ich hier von einer Minderheit dominiert werde, die sich für unterdrückt hält und deswegen ständig Forderungen stellt. Man muss dies, man muss das, man muss ihnen Geld geben, man muss. Aufgrund dessen, dass sie Ausländer sind, dass sie anders sind, dass sie schwarz sind. Im Gegensatz zu den Deutschtümlern, die von ethnischer Reinheit träumen und die Bundesrepublik in ein Germanenreservoir umkrempeln wollen, mag ich unser Land. Sag mal, Alter. Also ich träume von rein destilliertem Whisky. Also. Reservoir, das ist das, was vorne am Kondom drin ist, ne? Ja. Und gerade in der Corona-Pandemie zeigt sich, wie beruhigend es ist, eine demokratisch gefestigte Regierungschefin zu haben. Während Autokraten in Ländern wie Ungarn, Türkei und Polen die Gelegenheit nutzen, fragwürdige Beschlüsse in Parlamenten durchzuwinken, setzt die Bundeskanzlerin auf Vertrauen und Freiheit. Alter Schwede. Alter Schwede. Aber ein populistischer Präsident Donald Trump, der keine Gelegenheit auslässt, zu spalten und zu provozieren, regt in mir vor allem das Gefühl der Fremdscham und Dankbarkeit für Angela Merkel. Moment, Fremdscham und Dankbarkeit für Angela Merkel? Naja, Ferda kann halt nicht so gut Deutsch. Ja, vor allen Dingen, ich meine, das ist doch dasselbe, was die auch macht, spalten. Ach nee, Chris, bitte. Das ist doch eine gute. Das ist gute Spaltung. Gute Spaltung, schlechte Spaltung. Ach so, weiße Spaltung und schwarze Spaltung. Oder steht doch an der Scheune, Chris. Weiße Spaltung, ja. Böse. Rechte, schwarze Spaltung, gut. Schwarze können gar nicht spalten, ich mein, weil die so keine Macht haben. Das ist so wie die weiße Magie und schwarze Magie, dachte ich jetzt. Kurze Zwischenfrage. Wenn dann die Schwarzen das alles hinbekommen, was hier gerade verlangt wird, den ganzen Stream lang, können wir dann Rassenkrieg für Weiße anfangen? Ist das legitim dann? Weil dann sind ja die Weißen nicht mehr in der Macht. Hallo? Niemals. Ah, okay. Ich wollte nur zwischenfragen, so, wann der Rassenkrieg denn losgeht, Leute. Kann doch echt nicht sein, Mann. Dass die Leute wirklich mit solchen Gedanken tagtäglich leben und sie dann halt so symptomatisch mal beim Spiegel so schreiben. Deren Leben möchte ich vor allem nicht haben. Ja. Das soll die Hölle sein. Das ist wirklich das Leben, aber das ist so der Höhepunkt in ihrem Leben, so einen Artikel zu schreiben und ihn zu veröffentlichen. Was sind die Low Points, weißt du? So, wenn es denen schlecht geht, geht es denen richtig schlecht. So stelle ich mir das vor, Mann. Ja, ich meine, was sie da immer absondert, dann muss man ja eine Depression haben. Ja, klar. Ja. Tschüss, Ferda. Mach's wundert gut, sie jetzt Ferda. Aus, oder? Nee, ne? Nein. Die wird uns noch erheitern mit weiteren Schnappschüssen. Judenhass in der Freitagspredigt. Ja, Es gibt eine Akte des Verfassungsschutzes, darin wird dokumentiert antisemitische Übergriffe durch Islamisten. Und wer hätte es gedacht? Es ist besorgniserregend. Das Ding ist halt, dass vieles, wie wir es vorhin auch schon mal kurz angesprochen hatten, der politisch motivierten Kriminalität rechts zugerechnet wird, also Antisemitismus immer rechts, dass aber halt die Motivation in dem Fall nicht rechts ist, sondern religiös. Da heißt es also, antisemitische Straftaten sind dem Phänomenbereich PMK rechts zuzuordnen, wenn sich aus den Umständen der Tat und oder der Einstellung des Täters keine gegenteiligen Anhaltspunkte zur Tätermotivation ergeben. Da würde ich sagen, wenn ein Muslim judenfeindlich ist, von vornherein dessen Ideologie auch als Grund nehmen, da einen Verdacht zu haben, dass das von ihm ideologisch, aber halt eben nicht rechts, sondern religiös oder wie auch immer man das nennen will, oder ja, ideologisch befeuert wird. Und der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung sagt selber, ja, es ist so, diese Statistik bildet nicht ab, wie hoch der Anteil arabischstämmiger Menschen ist, die zu Tätern werden. Alle offiziellen Statistiken, nach denen zum Beispiel 70, 80 oder 90% aller antisemitischen Attacken in Deutschland von Rechtsradikalen verübt würden, sind deshalb mit großer Skepsis zu lesen. In ihnen werden auch ungeklärte Fälle mitgezählt und mitunter zählen dazu selbst Fälle wie dieser aus der Berliner Kriminalstatistik von 2014, als beim jährlichen Al-Quds-Marsch dort Anhänger der schiitischen Hezbollah Sieg Heil riefen, wurde dies von der Polizei dem Phänomenbereich PMK rechts zugeordnet. Wisst ihr Bescheid? Judenhass in der Freitagspredigt. Schweden hat sich dadurch hervorgetan, dass sie beim PISA-Test einfach mal die Diversität rausgerechnet haben, damit die Ergebnisse besser sind. Was ich interessant finde, warum man denn Diversität rausrechnen muss. Also, ja, ich fand es interessant. Also, aber hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie weiter. Diversität ist Stärke, das muss man abwaschen, das weiße Zeug. Das haben die bloß rücksichtlich gemacht, damit die anderen nicht so neidisch werden auf die super Ergebnisse. Ah. Aber Diversität ist Stärke, das klebt immer so. Tja, ist halt überall das Gleiche. Neutral wäre ja schlecht, ne? Man muss ja die Benachteiligung ausgleichen. Hier haben wir eine Leseempfehlung, The Cult Dynamics of Wokeness. Sehr guter Artikel von James Lindsay, viel noch bekannt aus dem, wie hieß das, Humanities Hoax? Oder also diese Geschichte, wo der Bogosian, die Frau Pluckrose und der Herr Lindsay verschiedene Artikel zu woken SJW-Sachen geschrieben und das an verschiedene wissenschaftliche Magazine zum Peer Review und zur Veröffentlichung geschickt haben und damit auch teilweise durchgekommen sind. Der macht hier eine sehr gute Aufstellung, wie halt die Sekte, die woke Sekte funktioniert, wie gefährlich die ist und wie schnell die Menschen halt von der Realität abschneidet und nur noch mit eigenen Standpunkten füttert. Empfehlung. Ja, das ist der Faden aus der Hölle. Wie hieß denn der Konstantin Kuhle? Sagt, auf meine Anfrage bestätigt die Bundesregierung, dass stochastischer Terrorismus auch in Deutschland ein Problem ist. Die Herabwürdigung bestimmter Gruppen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass diese Gruppen Opfer von Gewalt werden, weil sich Täter animiert und unterstützt fühlen, meint er. Ich hätte es mir nochmal angeguckt. Ich glaube, wir hatten da auch schon mal reingeschaut gehabt in dieses Ding, in die Anfrage, die war von Anfang des Jahres. Und ja, also ich meine es ehrlich gesagt nicht, dass das dabei herauskommt, was Herr Kuhle hier meint. Außerdem zeichnen sie auch ein bisschen differenzierteres Bild. Da ist zum Beispiel auch die Rede von islamistischen Geschichten, wo halt eben auch Ungläubige dann herabgesetzt werden. Und ja, ob das dann so wirklich das ist, was man da rauslesen wollte, ist eine andere Frage, aber auf jeden Fall, ich fand das auch enorm, was dann hier drunter sich direkt wieder abspielt. Ist auch wieder die Weißband mit ihrem schlechten Video. Und dann haben wir hier noch den Christopher Lauer, der sich freut, dass man es ihm verlinkt hat. Und die ganzen Progressiven aus der Piratenpartei, die da schon nicht mit klar gekommen sind mit den ganzen Leuten, die nicht ihrer Meinung waren. Und die schwirren jetzt um den Herrn Kuhle rum, wie die Fliegen. Und zwischen den ganzen intersektionalen Gesocks ist der einsame Stapel, jetzt zeig ihn doch nochmal. Der einsame weiße Ritter. Könnte man also sagen, dass die konstante Herabwürdigung von Männern die Ursache dafür ist, dass sie häufiger Opfer von Gewalt werden als Frauen? Komisch, hat einer aufsteigend drauf geantwortet. Ich dachte das auch gerade so, das ist doch so dieses Stochastische, das ist doch so die Behauptung, dass das irgendwie mit der Gewöhnung oder so dann dahin treibt oder so. Und genau deswegen ist doch der Titel auch gut, weil Gewöhnung kann ja auch alles andere sein. Eben Gerechtigkeit, Freundlichkeit, Höflichkeit, weiß ich nicht was. Ne? Ging ja auch. Ja, eben. Genau, das könnte ist man ja genauso diagnostizieren, wenn man wollte wahrscheinlich. Ja, oder auch dieses ganze Ding, was wir jetzt die letzten Tage hier erlebt haben. Ne? Also diese ganze Scheiße, wo man da seit Jahren sagt, Antifa ist einfach nur Liebe und Freundlichkeit. Und dass jetzt jeder wie programmiert da wieder zum Besten gibt. Ne? Also, nur gegen Sachen. Ja. Ja. Ein Rant dreht sich im Grab um. Die großen US-Konzerne betreiben digitalen Kolonialismus. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft sind die Gewinner der Corona-Krise. Während Unternehmen in vielen Ländern große Schwierigkeiten haben, bauen die Tech-Konzerne ihre Macht mit enormen finanziellen Ressourcen aus. Das hat Folgen für die gesamte Wirtschaft und Abermillionen für die Menschen. Ein Essay. Ich war einfach nur erstaunt, dass ich so eine Überschrift beim Handelsblatt sehe, aber die werden wahrscheinlich dann auch weniger handeln und mehr Blättle sein. Also, ich habe mir das im Detail nicht angeguckt, weil ich zu viel Kapitalismus-Gebäsche die Woche über gelesen habe. Wieder ein ökonomisches Buch von einem Keynesianer gelesen und da musste zu viel Kopf schütteln. Ja, aber wir haben doch bald unsere schöne, tolle Netz-Cloud-Infrastruktur, europäische Lösung-Plattform. Wie heißt sie doch? X-Odysseus oder X-Ulysses oder. Ja, den Namen merken. Ja, XY ungelöst. Was ist eigentlich aus Galileo geworden? Hm. Ja, gute Frage. Frag besser mal nicht. Upcoming changes to our content policy, our board and where we are going from here. Ja, ich wurde angekündigt als Communist Totalitarian Thought Control. Weiß ich jetzt auch nicht, ob das vielleicht dann auch ein bisschen zu viel ist. Aber auf jeden Fall will Reddit ihre Speech Policies ändern. Und Reddit hat es verdient. Ich keine Ahnung, ich mag Reddit gar nicht. So. Hypothesis, although some newspapers can survive the switch to online subscriptions, none can do it and remain a political neutral newspaper of record. You have to pick a side to get people to subscribe. Und hier sieht man die Mainstreaming von der Social Justice, von den Buzzwords in der New York Times und also die Ideologie wurde gemainstreamt, wurde in den 90ern entwickelt und die auf Ideen von vorher aufgebaut hat. Also. Ja, genau. Und wenn ich mir das angucke, dann denke ich halt auch immer wieder an diese ganze Radikalisierungstheorie von den Leuten. So jedes YouTube-Video radikalisiert angeblich die Leute alle, weil die ja dann nicht irgendwie sehen können, dass das nur produziert wurde von irgendwem, irgendwelchen Hanseln, irgendwelchen Versagern, die im Internet ihren Bullshit rausquatschen. So, wenn ich Hashtag irgendwann mal so werde wie die, dann. Ja, und aber auf der anderen Seite hast du dann die fucking New York Times, die hier eindeutig, also empirisch feststellbar halt solchen Quatsch gepusht hat bis zum Abwinken, wo dann die Leute, wo es halt eben nicht nur irgendwelche Leute sind, die irgendwie ihre Meinung sagen oder so, wo man dann sagen kann, okay, da stimme ich zu oder das halte ich für Quatsch oder was auch immer. Sondern das ist wirklich eine Institution, wo alle Welt von abschreibt. Ne? Also diese New York Times, das ist ja wirklich schon ewig so, dass du davon ausgehen kannst, wenn irgendwas in der New York Times steht, dann gibt es zig Journalisten, die die lesen und die dann den gleichen Kram, irgend sowas ähnliches in die Kerbe dann auch reinschlagen. Aber wenn und du die dann hast ist, als Sort, auf jeden Fall mit der New York Times ist sehr gut, dass du es erwähnt hast. Da gab es nämlich jetzt gerade auch eine Zäsur. Und die New York Times ist ja auch bekannt als die Grey Lady oder als die Paper of Record, wie es auch hier sogar, ich weiß gar nicht, ob das in dem Kontext jetzt gemacht wurde. Aber da gab es ja gerade eine Kontroverse in der New York Times, die gibt sich ja teilweise noch den Anstrich, neutral zu sein. In der öffentlichen Wahrnehmung gilt sie ja weiterhin als der grundsolideste Journalismus und das Beispiel, dem man folgen und das man am besten abschreiben sollte. Mein Vorwurf ist ja, dass sehr viele deutsche Journalisten einfach nur New York Times Artikel schlecht übersetzen. Aber da wurde ein Kommentar von einem konservativen ehemaligen General, glaube ich, veröffentlicht, der halt auch die Sache kommentiert hat, wie das aussieht mit, ob die Armee eingesetzt werden könnte oder nicht. So, und da gab es einen riesigen Aufschrei und 160 oder sowas Mitarbeiter von der New York Times sind in den offenen Streik gegangen deswegen und der Artikel wurde im Nachhinein dann auch von der Website, glaube ich, entfernt. Und also wenn die New York Times noch öfter solche Sachen macht, sollte eigentlich dem Letzten klar sein, dass das mit der Paper of Record halt nicht mehr wirklich so ist. Ja, weil früher konnte man davon ausgehen, du hast halt 5 Leute, die drüber guckten, dass auch wirklich jedes Wort richtig formuliert ist und alles gefact-checkt wurde. Und die haben halt so Standards eingeführt, wie man braucht mindestens 3 Quellen, die namentlich auch bekannt sind. Und die einer muss mindestens bereit sein, sich auch namentlich veröffentlichen zu lassen. Sonst darf man das als Quelle gar nicht nehmen. Über solche Standards kann man ja nur lachen heutzutage. Ne? Was ich anmerken wollte, ist da in der vorletzten Zeile ganz hinten, ganz rechts, da ist Safe Space und das ist in demselben Zeitraum auch hochgegangen, wie meine Webseite sich entwickelt hat. Deswegen danke dafür. Guter Journalismus. Die haben das mitbekommen mit dem Safe Space. So, jetzt müssen die Tatort-Fans alle ganz tapfer sein. Uff. Ich habe auch an Tatort gedacht dabei. MTV Shows now. Also hier haben wir dann den Auswuchs, den Entertainment-Auswuchs dieser ganzen Entwicklung. Polizisten sind so schlimm, dass Krimis jetzt am besten weg müssen, weil Krimis Hollywood hat für ein Jahrhundert lang mit der Polizei zusammengearbeitet und hat Geschichten erzählt, die Police-Shootings halt reingewaschen haben und Polizisten zu Action-Heroes hochstilisiert haben. Und also eine ähnliche Diskussion habe ich auch gelesen die Woche. Ging es dann darum, ob man aus der Täterperspektive noch berichten oder überhaupt Romane schreiben darf, so ungefähr, ja, und dass die Regeln sind. Da zeigt sich doch, wes Geisteskind diese Leute sind. Ja. Das ist absolut abgrundtief zu verachten, die Kunstfreiheit einzuschränken und zu sagen, das dürft ihr nicht mehr und das dürft ihr nicht mehr. Ich stehe nicht borniert. Nächstes, okay. Es hat ja auch schon ein paar Opfer gegeben und eins der ersten Opfersendungen, die halt erstmal delistet wurde aus verschiedenen Online-Videotheken, waren teilweise Comedy-Formate, ja, weil, und teilweise mit der Begründung, ja, da würde halt der knallharte Alltag würde zu flapsig dargestellt werden und die Polizisten, das Polizeigeschehen würde zu vermenschlicht dargestellt werden, indem halt irgendwelche Bürodynamiken, die in jedem Büro stattfinden, halt irgendwie dargestellt werden. Also wirklich, die ersten, die es getroffen hat, waren Comedy-Formate und nicht irgendwelche knallharten, keine Ahnung, es gibt schon Polizeiformate, hier True Blood, oder Blue Blood oder irgendwie sowas, True Blue, bin mir nicht so ganz sicher. Da würde ich auch sagen, okay, da geht es wirklich nur darum, die Polizei ist nur gut und es geht nur um Ehre und es gibt keinen einzigen Polizisten, der korrupt ist oder sowas. Und es gibt das kann man kritisieren als Propaganda, aber sollte natürlich weiterhin sein. Aber nochmal, das Erste, was getroffen hat, waren die Comedy-Formate, die die Polizisten halt vermenschlicht dargestellt haben und eben nicht als diese Action-Überwesen. Es gibt aber jede Menge Scheiß, die alle möglichen Minorities und so als gottgleiche Wesen darstellen, die nichts falsch machen können, die irgendwie nur gute Dinge tun und so weiter und so fort. Lass die Finger von der Kunst, lass die Finger von der Kultur, Kulturmarxisten. Kulturmarxisten. Lass die Finger von Kinderspielzeug. Stone Wars. Nicht zu verwechseln mit, ich lasse es lieber. Ja, es gab ja auch eine riesige Solidarisierungswelle von Unternehmen. Inwieweit das jetzt halt immer so freiwillig war, konnte man anhand von ein paar Beispielen sehen von Unternehmen in Branchen, die sich ein bisschen Zeit gelassen haben oder vielleicht nicht so eindeutige positionierte Messages rausgesandt haben, die haben sich dann schnell entschuldigt und andere Sachen gemacht. Und Lego hat quasi über seinen US-Vertriebskanal, über den das meiste weltweite Geschäft von denen abgewickelt wird und wo die ganzen Lizenzpartner halt dranhängen, die müssen sich an die Anweisung von denen halten, da wurde halt die Anweisung rausgegeben, soll bitte erstmal keine Polizei- und Feuerwehr-Sachen, Sets, Lego-Sets mehr beworben werden und prominent dargestellt werden. Der Wortlaut steht auch ein bisschen weiter unten und das Ganze wurde später klargestellt dadurch, dass es ja nicht Lego selber gesagt hat, sondern nur diese Lizenz unter Company, aber es gilt natürlich weiterhin und Lego spendet nochmal ein paar Millionen US-Dollar an verschiedene Organisationen, die sich halt für Black Lives Matter stark machen. Und weil wir hier einfach nur exemplarisch, wie absurd das Ganze ist, ja, halt Lego-Sets von Polizisten und Feuerwehrleuten zu verstecken, erstmal sowieso daneben, aber whatever. Und hast du nicht Anita Sophiesien gefordert, da nochmal einen draufzulegen und sich dafür dann nochmal zu entschuldigen und zwar nicht zurückzunehmen, aber noch ein bisschen mehr zu spenden und ganz, ganz seltsam. Ja, und wenn die Dänen spielen, dann ist das mit. Ja, also das ist halt eine riesig angelegte Marketingaktion, ja, und es ist schon sehr krass, wie gleichgeschaltet das Ganze ist, ja, ich benutze jetzt mal das böse Wort. Aber man muss halt auch, weil wir hier die Weltraumaffen sind, was der Mammon eben schon kurz angesprochen hat, darauf hinweisen, dass auch Anita Sarkeesian sich da eingemischt hat. Die hat erst halt auch gesagt, oh jo, jubel, Lego nimmt die Polizei aus dem Regalen. Und dann hat sie zurückgerudert und hat gesagt, okay, da ist sie wohl falschen Informationen aufgesessen und Lego spendet Geld. Aber wenn wir schon dabei sind, Lego nehmt die Polizeisets aus den Regalen. Also wir kommen nicht, um eure Spiele wegzunehmen, wir kommen, um eure Lego-Sets wegzunehmen. Ja, ne, Gamergate, Lego Gamergate. Ja, ich bin vor allen Dingen dafür, dass Lego-Spieler erwachsen werden. Mhm. 6 bis 99 plus heißt es doch, oder? Oder 4 bis 99 plus. Steht da drauf. Hier ein wunderbarer Quillette-Artikel, der eigentlich nur Token ist, dass ein Haufen verschiedene Brands anfangen, Black Lives Matter-Kram zu posten. Wir werden Roboters gerade. Ich Roboter? Dein Kabel, wackel am Kabel. Warte. Besser? Ja. Ja. Ah, okay. Nee, der Artikel hier ist das von Quillette. Quillette sehr zu empfehlen. Die sind immer ganz erfrischend, wenn man die liest. Und der Artikel ist einfach nur ein Token dafür, dass ein Haufen Corporations rausgekommen sind und Black Lives Matter Support rausgehauen haben. Und dass sie alle ihre Retweets einsammeln und ja, Corporate Responsibility Konzepte sind haram in meinen Augen. Also, ja. Und ja, hier, das Star Wars in China halt den Schwarzen rausgefotoshoppt hat, weil struktureller Rassismus. Der ist noch da, aber er ist hier viel kleiner dargestellt. Ja. Also hier ist er so groß und hier ist er so klein. Ja, ich weiß, ich finde, das ist rausgeschraubt, aber vielleicht bin ich da auch noch, ich kann ja. Und aus irgendwelchen Gründen haben sie Chewbacca auch entfernt. Ja gut, das verstehe ich aber. Das ist aber xenophob. Die haben wohl was gegen Wookies. Ja. Ja, sehr gutes Beispiel. Das Phänomen war ja halt auch, es reicht jetzt nicht mehr zu Virtue Signalen, sondern wenn du es nicht tust, wirst du aufgefordert, es zu tun. Sonst bist du einer der Bösen. Die sind schon, das ist schon, krass, finde ich. Geil. Oh, Server Maintenance. Ja, ich finde es toll. Also, was? Rockstar Games hat die Game-Server für Grand Theft Auto Online und Red Dead Online runtergefahren für 2 Stunden. In der Nacht. Um an George Deutschland. Das ist so schlecht, das ist ja noch weniger als eine Gedenkminute, ey. Das ist schon. Aber das finde ich dann schon wieder ein bisschen frech. Ich kenne ja. Und die Antwort der Gamer war wahrscheinlich: I can't breathe. Ja, aber der Gag ist ja, solange die Firma nur irgendwie wie Star Wars oder Lego halt ein bisschen Window Dressing macht und Virtual Signaling, dann schadet das ja niemandem. Aber hier kriegen ja Menschen, die für was bezahlt haben, für 2 Stunden ihren Service weggenommen, weil die anderen Virtual Signalen wollen. Und das wiederum finde ich schon ziemlich frech. Die Serverwartung stand da bestimmt sowieso an. Ja, glaube ich auch. Das muss man einfach genutzt, oder was? Serverwartungen sind nur eine Verschwörung des internationalen Administratorentums, was die ganze Macht hat. Mach mal eines Tages wird unsere Geduld am Ende der Python von 192.168.0.1. Programmierer Bryce ab. Haben Sie schon mal einen Stecker rausgezogen? Hier haben wir die Geschichte von einem Videospielekritiker, der die MCA-Claims benutzt, um Videos von ihm selber aus dem Internet zu bekommen, in denen er das N-Wort benutzt, rumflucht, sexistische Sprüche bringt, etc. pp. Den Jet Whittaker kennen wir von Gamergate schon. Ich weiß nicht, ihr erinnert euch vielleicht an das Bild von diesem komischen Typen mit der Pokémon-Kapuze und den vielen Würstchen im Mund. Das ist so das Bild, was ich vor Augen habe, wenn ich an ihn denke. Das ist der gleiche Mann, der den Artikel geschrieben hat, der Nintendo Switch Controller funktioniert auch nicht besser, wenn ich ihn mir in den Arsch stecke. Und der das wohl angeblich auch wirklich dafür getan hat. Fachpersonal. Also wirklich wichtiger Videospieljournalismus. Und es geht hier um ein Video von ihm, wo er halt diverse Sachen sagt, wie er spielt Plants vs. Zombies, den Shooter. und sagt dann so Sachen wie Suck my roots, N-Word. Oder sometimes you get raped back when you're trying to rape. Now they're officially dead because I raped them and raping death is funny. I'm just kidding. I love black people. Didn't mean that as a racist thing. It's a joke. Ha ha ha. It's funny. As long as I say it's a joke, then it's funny. Angeblich war das eine Satire, die er da gemacht hat, aber er möchte jetzt nicht mehr, dass diese Satire in der Öffentlichkeit bleibt, die er gemacht hat. Die Sophia Nawitz hat darüber nämlich geschrieben oder hat ein Video darüber gemacht und dieses Video wurde dann von Jed Whittaker mit einem Copyright-Claim belegt, damit halt nicht ganz so deutlich an die Oberfläche kommt, was er für ein Arsch ist. Auf welcher Plattform war das jetzt? Das war YouTube, glaube ich, wenn ich mich höre. Ja, YouTube. Das steht so wie YouTube. Das ist interessant, weil es gab eine andere DMCA-Sache in den letzten Tagen. Das ist im Endeffekt ein Wahlkampfvideo von Donald Trump gewesen. Ich weiß nicht, oder einfach ein Video, was er gedreht hat. Wahlkampfvideo. Wo es halt jetzt um die Proteste geht und um Corona und ein Redeausschnitt von ihm mit ganz vielen Bildern, die bestimmt viele Leute schon gesehen haben, gezeigt werden, wo er halt sehr versöhnliche Worte anschlägt. Und auf Instagram und auf Facebook ist es mit dem DMCA-Strike weggestrikt worden, aber auf YouTube nicht. Allein das ist schon seltsam. Und weiter geht's mit Computerspielen. Wir haben ja noch nicht genug Probleme, deswegen geht's jetzt darum, dass Frauen beim FIFA, also Fußball, Online-Fußball spielen, nicht stark genug vertreten sind. Die Weltspitze besteht ausschließlich aus Männern. Woran liegt das? Na, und wer kann es mir sagen? Wer kann es mir von euch sagen, woran das liegt? Na, komm. Irgendwem wird doch schon das Wort Sexismus einfallen, ne? Ja, irgendwie sagst du was zwischen, also, dass du die Arme nicht so gut zusammenkriegen wegen der Brüste oder so, keine Ahnung. Die Controllergröße, das wird sein. So in der Art, genau. Die Knöpfe sind zu weit auseinander oder zu nah aneinander. Die Profiszene rund um das Fußballgame FIFA ist dominiert von Jungs und Männern. Ach was. Wirklich? Ein Spiel abbildet in der Realität, das auch in der Realität zum größeren Teil Männer interessiert, ist auch im Internet eher interessant für Männer, wirklich. Hätte ich nicht rausgefunden. Bahnbrechend. Kann nicht zufällig vielleicht auch dran liegen, dass Frauen sich vielleicht einfach gar nicht so für das Sujet interessieren oder dass Frauen vielleicht nicht die Hartnäckigkeit aufbringen oder Nein, die Abteilung des Hamburger SV hatte im vergangenen Jahr ein Scouting-Event extra für Spielerinnen im Volkspark geplant. Laut eigenen Angaben musste die Veranstaltung abgesagt werden, weil sich keine Teilnehmerinnen fanden. Während männliche Spieler die Initiative ergreifen und sich anbieten, hätte sich noch nie eine Frau mit Interesse gemeldet, sagt HSV-Projektkoordinator Robert Cepeda. Es braucht eine Vorreiterin, die zeigt, dass Frauen sich auch im E-Sport nicht verstecken müssen. Ja, aber dann geht gut, do it, mach, aber nicht über Sexismus jammern. Also wenn das helfen würde, diese komische Art mit Vormachen oder so, wo hat das jemals geholfen? Um das zu ändern, hat sich Anfang des Jahres die E-Sports Player Foundation gebildet. Die Stiftung, die unter anderem vom Land NRW unterstützt wird, ist eine Art Sporthilfe für E-Sportler. Mindestens ein Drittel der geförderten Sportler sollen Frauen sein. Wir wollen Vorbilder initiieren, sagt Geschäftsführer Jörg Adami. Ja, also man muss halt erst Geld raushauen, dass die Frauen sich dann vielleicht dafür interessieren, virtuell Fußball zu spielen. Das ist natürlich auch dann wirklich, es gibt ja nicht genug Leute, die das umsonst machen. Ne? Und es gibt nicht genug Leute, die das get good machen, weil sie halt Bock drauf haben. Deswegen müssen aber wir die Frauen dafür bezahlen. Das Seltsame ist halt, die Leute meinen, es wäre gut, mehr Diversität zu haben. Und was heißt das? Heißt, müssen wir jetzt Leute dazu zwingen, divers zu sein? So, wir wollen doch nicht freiwillig sein, weißt du? Nein. Oh. Ach, OPEX, freiwillig führt doch nirgendwo hin. Das ist diese Ku Klux Klan-Ideologie. Die Vernunft in das Volk. Es steht zum Teil auch in deren Literatur drin, dass man auch einfach Zwang anwenden muss für Diversität. Also ganz offen. Also, oh ja. Das oh. habe ich an nicht nur einer Stelle gesehen, sondern halt an mehreren, dass einfach Gesetze und Regeln schaffen und Staatsgewalt einsetzen, um die politischen Ziele zu erreichen, das Beste ist, weil oftmals Resistance in der Bevölkerung vorhanden ist. Also, genau, ja, und das sieht sich dann auch hier daran, Gaming-Szene in Bayern aus dem Schatten holen, das ist auch sehr wichtig. Also die berüchtigte Gamer-Szene in Bayern, die im Schatten ist. Ich denke sogar, dass die Gamer-Szene sich im Schatten der Incel-Szene eingerichtet hat. Wahrscheinlich. Haben die einen Zacken? Die Incels? Die Gaming-Szene Bayern aus dem Schatten holen. Die Grüne Partei möchte uns da beglücken. Ja, mit dem Katar-Kurier, finde ich auch gut den Namen. Katar Schulze. Katar-Kurier? Oh Gott. Mein Newsletter. Die hat auch in dem die Frau Schulze hat auch, als sie das hier geschillt hat, gleich noch keinen Pixel mitgeschillt. Und ja. Jo, hab ich auch gelesen. Ja, finde ich klasse. Ja. Die PDF habe ich allerdings nicht mehr angeklickt. Ich weiß nicht, immer, ich ja, aber ich hatte mal reingeschaut. Also, das klang auch so jetzt auf den ersten Blick nicht komplett verrückt, aber wie das halt immer so ist, dieser ganze Kram, der halt in dem Fahrwasser irgendwie mitfährt, ne, ist halt wieder Quatsch. Also. Sie schreiben halt wieder irgendwelche Sachen, die ja auch alle stimmen, ne, mit von wegen, ja, das machen ja so viele Leute mit dem Gaming und das macht so vielen Leuten Spaß und es ist so vielfältig und dann behaupten sie aber wieder, es ist alles so problematisch und ja, also, ne, dieses Antrieb. Gaming-Communities müssen für alle Gamerinnen unabhängig von Herkunft, Religion, Geschlecht oder Sexualität. Ja, ja. Offen und sicher sein. Moment mal, die Moschee-Communities müssen für alle Menschen unabhängig von die keine Ahnung, Rocker-Club-Communities müssen für alle, die seid ihr eigentlich noch ganz dicht? Weißt du was? Ich gehe zu McDonald's und beschwere mich darüber, dass sie keine Schuhe verkaufen. Ja. Und dass die Schuhe auch ganz anders aussehen als auf den Bildern oben. Bei Ikea neulich, da gab es. Aber sie stecken wie so hin. Bei Ikea neulich, da gab es so Werbung für Hotdogs auf einem riesen Banner. Und dann wollte ich den riesen Hotdog haben, aber dann habe ich den einen kleinen bekommen. Das war voll schlimm, wie können die nur? Könntest du ausrasten? Ja, nicht? Dann habe ich gehört, die haben. Ja, aber auch wieder so eine Gesinnungsschnüffler dabei, ne? Ist das vor allen Dingen auch gut, dass Katas Kurier alle 4 Wochen erscheint. Ja, da werden wir noch viel Spaß mit haben, meinst du? Nee, ich meinte eher so was Frauenmäßiges, aber gut. Ach so. Also, wenn man so schlechte Laune kriegt, meinst du, fängt sie an zu schreiben, ja? Von der Seele schreiben. Kann ich ja anmelden. Euer Lagebild hat sich gerade verschärft, glaube ich. Ja. Vor allem dann auch hier, dann das Bild, ne? So Neonfarben Gaming mit so einer Sonnenblume, Bündnis 90, Sonnenblume, ja. Aha, okay. Die meinen das ernst. Die Staatsregierung wird aufgefordert, für jeden Gamer, egal welches Geschlechts, welcher Herkunft, sexuelle Orientierung oder Religion, eine aktive Teilnahme in der Gaming-Community zu gewährleisten, ohne sich Diskriminierung oder Hassbotschaften aussetzen zu müssen. Selbstregulierung von den Communities kann zu sicheren und vertrauensvollen Gaming und Communities beitragen. Im Konkreten sollen folgende Maßnahmen ergriffen werden. Oh je, Alter. Kein Pixel dem Faschisten. What? Ja, vor allem diese Begründung. Au. Ja, Unterstützung der Selbstregulierung und Moderation sowie einer internen Problemsensibilisierung der entsprechenden Gaming-Plattform, Foren oder Gruppen. Beispielsweise sollen Zusammenschlüsse und Projekte aus der Industrie und den Communities, die sich gegen Diskriminierung im Netz einsetzen und Bildungsangebote für Nutzer anbieten, zum Beispiel die Initiative Kein Pixel den Faschisten, unterstützt werden. Wie kann das denn möglich sein, dass so ein Laden, den es seit einem Monat gibt, in einem PDF von der Partei auftaucht und unterstützt werden soll, und ich dabei keinen warmen Aluhut kriegen soll. Ja, das ist vollkommen, also ich sag Kulturmarxismus. Der Kategoria Wochenschau. Die glorreiche Angriff des Geilpixel des Faschisten hat an allen Fronten die sexistischen und rassistischen Gamer zurückgeschlagen. Schickt Jugendsozialarbeiter in den Kampf vor Ort. Vor Ort. Bildung von Jugend- und Sozialarbeitern vor Ort, im Internet vor Ort, das ist ja alles Neuland, ja, um mit plattforminternen Ansprechpartnern wie Admins oder Community Managern Kontakte aufzubauen und diese für die Moderation von Inhalten und Gegenhaltung zu exportieren. Also vor Ort heißt bei den Firmen, ne? Das ist nicht bei den, nicht bei den, bei den gefährdeten Usern. Ne? Vor Ort heißt, das ist eine Grenze. Ich brauche keine Politik, die mir die setzt. Für vor Ort brauche ich auch noch eine Portnummer immer. Ja, genau. Vor Ort, das ist der Handlungsstrang von Tron Teil 3. Die werden alle hochgeladen und müssen dann vor Ort gegen die Rassisten Gaming-Grid kämpfen. Und ein dritter Punkt, Vermittlung von Mediensouveränität und politischer und sozialer Verantwortung durch Weiterbildung und Beratungsangebote für Influencer in der Gaming-Community, wie zum Beispiel von Projekt Good Gaming, Well Played Democracy. Von der AA-Stiftung. Neo-Antonio-Stiftung. Ja, genau. Souveränität, das heißt, du kannst dann sagen, ich brauche deinen Krempel, nicht deine Beratung oder so, ja, hau mal ab. Ist das auch Souveränität? Nee. Influencer in der Gaming-Community. Wenn du das nachbetest, die Annetta vorgebetet hat. Das ist souverän genommen. Wenn Kreise wichsen könnten, Alter. Gründung. Selbstverständlich dürfen Gamer oder gar die Gaming-Kultur als solche nicht verallgemeinert werden. Warum schreibst du das dahin? Und dann kommt hier einfach schon dann das Aber, was ja, wenn die anderen das sagen, ist das schlimm. Es handelt sich hier um eine vielfältige, große und breit aufgestellte Community. Alle in eine Schublade zu stecken ist möglich. Okay, wir bewegen uns weiter auf dem dünnen Eis. Ist vielleicht nicht möglich, ja. Sollte man aber tun, ist nur leider nicht möglich. Ja, genau, ja. Eine Vorverurteilung verbietet sich. Okay, jetzt, nach drei Sätzen, nach drei Disclaimern, drei Ebenen von nicht. Bitte kritisiere mich nicht, diese Schilder von das ist nur meine Meinung, ja, bitte, ich meine es ja nicht. Sie sehen es ja schon so, ne? Es gibt ja auch die Guten und die müssen jetzt einfallen und die Bösen halt besiegen und dafür brauchen sie noch ein bisschen Staatsknete, weil... Genau. Allerdings gibt es, wie auch von der Gaming-Community selbst anerkannt, gewisse Akteure, die bestehende digitale Räume versuchen zu kopieren bzw. zu instrumentalisieren, um ihre extremistische und hasserfüllte Ideologie und illegale Inhalte zu verbreiten, nehme ich an. Ja, ihr seid die halt Leute, die Gaming-Community okkupieren wollen. Und vor allen Dingen ihr jetzt, seid das. Jetzt schreiben sie sich wieder überall Gaming. Und das ist genau das, was hier steht. Vielen Dank für diese Arbeit. Es geht nicht um Politik in Videospielen, soll nicht hingehören, sondern die Politisierung von Videospielern und Gaming generell. Das ist das Problem. Und jetzt schreiben sie sich hier wieder über Gaming und Gamer und so ein Kram hin. Diese Leute sind doch der Meinung, dass dieser Begriff überhaupt furchtbar ist und nicht mehr benutzt werden sollte und bla bla. Ja, zu verbreiten, neue Anhänger zu gewinnen und ihr toxisches Gedankengut bei jungen Menschen salon zu machen. Sie tun so, als würden sie ein bisschen mitspielen. Im Endeffekt wollen sie nur ausforschen und die Leute beeinflussen. Ja, eben die verbreiten hier ihr toxisches Gedankengut, dass das alles böse ist und dass alle Leute Rassisten sind. Negative und Vermutungen und so weiter. Ja, das ist das toxische Gedankengut. Laut der Initiative den Faschisten ist langem zu beobachten. Also eine Initiative, die es einen Monat gibt, sagt, ja, wir beobachten das schon lange und jetzt muss hier mal Geld her für uns. Wir haben schon vorher länger beobachtet und haben sich dann kristallisiert als Initiative, um dann Geld zu kassieren. Deswegen, also es hat alles ein bisschen andere Richtung, aber ja. Wie rechte Gruppierungen Computerspiele als Kommunikationsplattform nutzen und beeinflussen und der Übergang von diskriminierenden Kommentaren und Hate Speech bis zur Radikalisierung in der Rechten... Vielleicht können Sie Ihren politischen Gegner mal einfach auf der politischen Ebene bekämpfen, anstatt auf so einer sozial strukturierten, gemachten Ebene da möglich. Meine Frage ist, die kommen von einer generellen Aussage darum, dass Gaming instrumentalisiert wird von politischen Ideologien, um dafür Sachen zu machen, was auch schon fragwürdig ist, okay? So, aber als die dann hingehen und sagen, in der rechten Szene, so, weißt du, so, das kommt alles da in die rechte Szene rein, so, die rechte Szene macht's, ja? Die mir so, willst du unterstellen, dass die Linken nicht in der Lage oder nicht das Können haben, dasselbe für sich zu machen? Willst du sagen, dass religiöse Gruppierungen das nicht nutzen können? So, ja, vor allen Dingen, ich finde das doch alles vollkommen okay, also wenn jetzt einer irgendwie ein Videospiel machen will, wo irgendwie der Kommunismus funktioniert. Ich meine, das ist halt Kunst so, ne? Da könnte er es ja machen. Und ja. Oder eben das Beispiel mit Religion. Ja klar, wenn ihr da irgendwie Computerspiele mit religiösen Themen da machen wollt, ich muss den Krempel ja nicht spielen, fertig aus. So, ne? Also es muss ja nicht alles immer allen gefallen. Obwohl die ja hier das scheinbar behaupten, dass alles immer allen gefallen muss. Das, weil geht das Spiel, ist ja geht toxisch. Um die Community, ne? Das ja, die Community. Die Influencer und diskriminierende Kommentare, die von Hate Speech bis zur Radikalisierung in der rechten Szene fließend ist. Ja. Also ich muss immer noch irgendwie einen Typen sehen, also nicht im Sinne von bitte geh einer, mach das, sondern im Sinne von, ich müsste immer noch einen Typen sehen, der sich eben durch Videospiele radikalisiert hat und weil Videospiele, nur wegen dem Videospielen, nicht wegen anderen Sachen im Leben, nur wegen Videospielen, rausgeht und dann anfängt Leute abzuknallen. Mhm. Also nur wegen Videospielen. Funktionierende Meldemechanismen auch, und dann halt irgendwas mit Netz.dg. Ist so einfach, komm, nee. Also in Brasilien mal zwei Jugendliche, die sich gestritten haben wegen Ingame-Werbung. Genau. Dann erschlagen. Also, ja, das hat aber nichts mit Gaming selbst als Konzept zu tun. Gaming ist schlecht. Nein, Gaming ist nicht schlecht. Gaming tötet. Genau. Dasselbe, wie wenn Gaming ist ein Medium. Das ist dasselbe, wie wenn du sagst, Bücher sind schlecht. Bücher sind auch schlecht. Ja, okay, stimmt. Insbesondere sollen die eingesetzten digitalen Kommunikationsmechanismen und ihre Auswirkungen auf politische Meinungsmache untersucht werden. Zum Beispiel Verschwörungsmythen, der Einsatz von Hashtags, die Nutzung von Humor, Parodie, Ironie und Zweideutigkeit und Bildmittel wie Memmel. Was ist das? Was ist das, ein linker Scherz oder rechter Hass? Es ist unglaublich. Ich meine, sind das Außerirdische, die hier gestern gelandet sind und jetzt irgendwie sagen so, insbesondere sollen die eingesetzten digitalen Kommunikationsmechanismen dieser merkwürdigen Lebensformen auf ihre Auswirkungen untersucht werden. Zum Beispiel dieses Ding, was sie Humor, Parodie, Ironie und Zweideutigkeit nennen. Also meinst du Jan Böhmermann? Ja, wahrscheinlich. Also meinst du die Heute-Show? Das ist ja auch von alle Baran, meinst du, der Böhmermann? Ah. Nee. Begründung, der Schutz vor Gewalt in allen Formen ist eine staatliche Pflichtaufgabe. So, Hassrede im Netz besteht aus antidemokratischen Werten, Antisemitismus, Sexismus, Homophobie und Rassismus. Kannst du auch noch Anti-Religion... Ist immer geil, wie sie immer 5, 6 Sachen aufzählen müssen, damit es auch schön schwergewichtig klingt. Ne? Diese Ideologien und Kultur in Deutschland sowie die Mediennutzung von Jugendlichen in Deutschland. Ja, weißt du, was das eigentlich bedroht? Ist, wenn der Staat sich da einmischt... Vor allen Dingen Gewalt. Ne? Gewalt. Gewalt. Ja, ich zitiere nochmal... Der Einsatz von Hashtags, die Nutzung von Humor, Parodie, Ironie und Zweideutigkeit und Bildmittel wie Memes. Das ist nicht zu glauben, ey. Gewalt in allen Formen. Hier, guck nach. Erkenntnissen des Bundes und bayerischen Sicherheitsbehörden nutzen Rechtsextremisten, wie zum Beispiel der Attentäter in Halle, zum Teil auch die Gaming-Plattform für den weltweiten Austausch, für die Verbreitung ihrer Ideologien und für die Rekrutierung von neuen Mitgliedern. Ja, ey, die benutzen alles. Die benutzen alles, wo sie irgendwas machen können. Vor allem, weißt du, so es gab auch schon und wird auch noch ohne Internet die Möglichkeit geben, Attentate zu verursachen. Und das hat also wir nicht müssen Internet hier einfach abschaffen. Ja, ich denke, Datenträger in aller Form müssen geächtet werden. Gezielte aufgesetzte Forschungsprojekte können dazu beitragen, dass die Netzwerke und Narrative systematisch analysiert werden und die Politik informierte Entscheidungen zum Schutz ihrer Bürger und der demokratisch freien und offenen Rechtsordnung treffen kann. Ja, indem sie wissen, welche Witze okay sind und welche nicht. Bullshit. Autoritärer Schwachfug. Ja. Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass es von den Grünen kommt. Ne? Ja, wir dürfen nicht vergessen, dass das hier leider kein Witz ist. Wissenschaftliche Forschung soll sich mit der Frage befassen, welche Plattformen von welchen Gruppen ausgenutzt und instrumentalisiert werden, um gefährliches antidemokratisches Gedankengut in unserer Gesellschaft zu streuen. Wissen die, was eine Plattform ist? Wissen die, was Medien sind? Ich meine, die verwenden den Begriff, aber ich glaube, die verstehen nicht, was das heißt. Gibt das besonders Rechten gut schmeckt? Das sind ganz schön Klimmzüge dafür, dass sie nicht mit den Leuten reden müssen, so ungefähr, mal direkt so ungefähr. So, und ja, den genau. beeinflussen und den beeinflussen, der dann wieder andere Leute beeinflusst und so weiter, aber bloß nicht direkt in Konfrontation gehen. Ja, weißt du, wenn du einfach mal nicht dieses Mentalitätsding hättest von, ja, hier kein Pixel den Faschisten, was halt im Endeffekt ein so ein Resultat ist, wenn du nicht sagen würdest, nö, mit Leuten, die ich nicht mag, mit denen rede ich nicht, dann würden die auch keine Möglichkeit haben, woanders hinzugehen, weil sie dann mit dir im Gespräch wären und bei dir halt irgendwo Anklang finden würden und so weiter, weißt du? So einfach zu sagen, nö, hau doch ab und sich wundern, warum Leute sich dann organisieren irgendwo und dann immer noch nicht verstehen, dass man selbst dafür Verantwortung zu übernehmen hat, wie man selbst mit Leuten umgeht. Ich meine, komm ey. Ja, ich habe offensichtlich mit mehreren Leuten intensiv daran gearbeitet, wa? Mit ganz schön vielen Leuten sogar. Vor allem hat dieses Land schon genug Projekte für Aussteiger aus rechtsextremer Szene, linksextremer Szene, islamistischer Szene. Gibt es alles schon, wird vom Staat finanziert, ist wichtig und richtig, aber nicht alles davon. Aber es ist trotzdem gut, dass wir das haben. So. Da bin ich auch, wie gesagt, voll dafür. Ne? Nur das Ding ist halt, kein Pixel den Faschisten verändert gar nichts. Ja, genauso wie Black Lives Matter. Ja, und hier ist einer gesperrt worden bei Twitter von der ARD. Genau. Das erste hat sich blockiert. Für den Politiker hier. Wie heißt er? Das ist egal. Auf jeden Fall, den haben sie gesperrt. Der hat sich geärgert und dann ist die Zeitung gekommen und hat gefragt bei der ARD, wie das denn kommt, dass die Leute sperren. Ja. Ich glaube, ich bin auch gesperrt. Ich weiß nicht. Ihr doch auch, oder nicht? Also wenn das irgendwie was Besonderes gewesen wäre. Der Grund, er habe in Posts trotz Ermahnungen fortlaufend gegen die Netiquette verstoßen. Unter anderem habe er deftige Wörter wie Bullshit verwendet. Ja, das ist der Standard von unserer ARD, ne? Offenkundig sei ihm das 2 Jahre nicht aufgefallen und dann ist es ihm aufgefallen und er wurde wieder entblockt. Ja, die Netiquette. Du kannst zwar viel Old Man schreiben, aber nicht Bullshit, ne? Ja, ne? Stierkacke! Gülle! Vielleicht könnte man so ein visuelles Piepen einbauen oder so, wenn sowas ist. Dass die Leute sich das selektiv ausblenden können. Hier haben wir wieder das Beispiel dafür, was der Herr Resten vorhin gesagt hat. Ich bin kein Rassist, aber die Sonnenallee in Berlin-Neukölln ist vielfältig. Aber zuletzt wurden hier Frauen, Queere, Trans-Sternchen-Personen beschimpft, getreten oder bespuckt. Ja, also ist sie nicht so vielfältig, wie man es gerne hätte. Ne? Also seid ihr gegen Vielfalt, wenn ihr aber sagt. Ja, also Restler würde das so sehen. Und deswegen machen die eine Podiumsdiskussion. Ich denke, das wird sich voll lohnen. Das hilft. Dass die Grünen, zwei Grüne zu einer Podiumsdiskussion einladen, wird sicher helfen. Ja, glaube ich auch. Vielleicht schützt euch das davor, sogar die richtigen Fragen zu stellen, wenn ihr da nur Grüne in dem Ja, genau. Dass es nicht so unangenehm wird. Genau, woher könnte das denn kommen, dass in Berlin-Neukölln in der Sonnenallee, die man irgendwie die arabische Straße nennt, Frauen, Tiere und Transpersonen beschimpft, getreten und bespuckt werden? Das ist sicher. Ich denke, dass da Rechte irgendwie sich unter die Araber gemischt haben. Irgendwie und da praktisch die über Gaming-Plattformen vielleicht radikalisiert haben. So. René Girard, wir reden so viel über Sex, weil wir es nicht wagen, über Neid zu sprechen. Ja, René Girard, den habe ich jetzt schon so oft gehört an manchen Stellen, dass man den unbedingt lesen soll, dass ich mir den nächstbesten Artikel geschnappt habe und mir gesagt habe, hier habt ihr René Girard, ich tue ihn heraus. Ah, Mammon, man hört dich schnaufen. Oh, René Girard, ich tue ihn schon mal vorschillen, weil einfach zu viele interessante Intellektuelle meinten, der sei es sehr wichtig zu lesen. Und ich lese das Buch und stelle es euch beim nächsten Mal vor. Aber ja, René Girard, guter Mann. Scheinbar, habe ich gehört. Ja, bleiben wir beim Sex. Ja, Sexual Health in the SARS-CoV-2 Era. Was sie damit jetzt genau meinen, weiß ich auch nicht. Ich weiß gerade nur von irgendwelchen Demonstrationen. Aber ja, es gibt im Endeffekt Verhaltensregeln, wie man sich in einem Pandemiefall verhalten soll. Wenn du ein bisschen runterscrollst, da haben wir eine aufschlussreiche Tabelle. Da wird auch gleich klar, worum es geht. Und ja, nee, ich nehme den Witz nicht vorweg, aber ihr könnt euch schon vorstellen, was eine der Empfehlungen hier ist, was man beim Sex tun soll. Ja, also... Kondom benutzen... Hier haben wir verschiedene Risikokontaktgruppen eingeordnet, je nach Sexual Approach. Ja, Sexual Abstinence hat beispielsweise Also Abstinenz hat ein geringes Risiko, sich zu infizieren, aber ist nicht für alle Leute quasi so das Ding halt, ja. Masturbation hat auch ein geringes Risiko der Infektion. Da würde mich ehrlich gesagt interessieren, wo da das Risiko der Infektion besteht. Aber wenn die Fledermaus das Fenster reinkommt. Naja, wenn die du finde ich besonders schön. Finger gewaschen hast ordentlich vorher. Bitte? Wenn du dir nicht ordentlich die Finger gewaschen hast, bevor du dir einen. Stimmt, du hast recht. Du hast recht. Warum habe ich nicht daran gedacht? Keine Ahnung. Hat bestimmt einen Grund. Ja, und Safe Masturbation Tipps, kann man, also Sicherheitstipps für die Masturbation, kann man sich hier bei Planned Parenthood abholen. Das fand ich eine sehr lustige Referenz. Diese Tabelle stellt quasi die Erkenntnisse einer kompletten Studie dar. Ja, einer medizinischen Studie, die jetzt im Rahmen erstellt wurde, eine sehr kohärente Studie von einer Wissenschaftlerin, die normalerweise an AIDS und HIV arbeitet, und sie hat quasi die Sexualtipps für HIV abgeändert und an Covid angepasst. So, ja. Der nächste Punkt finde ich auch sehr schön. Sexual activity via digital platforms such as the phone or video chat. Okay. Ja, Patienten sollten beraten werden, was Screenshots und solche Sachen angeht, weil wegen dem Erpressungspotenzial. Ich weiß jetzt nicht, was das mit Covid zu tun hat, aber gut. Das Gleiche gilt halt für Minderjährige und ja, also Minderjährigenschutz, dass sie auch nicht ausgenutzt werden und so weiter und so fort. Und ja, wie gesagt, was das mit Covid jetzt zu tun hat, weiß ich nicht, aber bitte. Ne? Sex only with those with whom one is self-quarantined. Ja, wenn man Sex mit der Person hat, mit der man in Quarantäne ist, dann ja. hat man das so Risiko, das infiziert zu werden. Klar, klar. Punkt. Und das in zwei Zeilen irgendwie ausgedrückt. So, und jetzt komme zum dicken Textblock. Sex with persons other than those with whom one is self-quarantined. Also Leute außerhalb der Kernfamilie oder wie wird es hier genannt? Ja, also der Patient sollte sich beraten lassen, wie das aussehen könnte, ob der infiziert werden könnte. Und ja, man sollte die Anzahl der Sexpartner minimieren. Das kann das Infektionsrisiko auch einschränken. Guter Tipp, ja. Dann sollte man nicht Sex mit Leuten haben, die Symptome zeigen. Ja, super. dann hier. Avoid kissing and sexual behaviors with a risk for fecal-oral transmission. Könnt ihr euch jetzt selber, das übersetze ich jetzt euch mal nicht, da könnt ihr euch selber mal vorstellen, was da damit gemeint ist. Und man soll hinterher da, wo man Sex hatte, das mit Alkohol oder Desinfektionsmittel alles reinigen. Ja, klar. Ja. Also soll ich Frauen jetzt mit Alkohol abtreiben oder was? So. Was hier nicht steht in dieser Liste, aber was in der Studie auch drin steht, aber das war denen wahrscheinlich so dämlich, dass sie es nicht hier reingeschrieben haben, in die Tabelle war, ja, es macht Sinn, beim Sex Masken zu tragen. Das steht da. Wearing a mask. So, und dann gibt es... Der Punkt ist der. Das Wort Kondom ist hier nicht gefallen. Ich weiß, habt ihr euch vielleicht gefragt, so, könnte das nicht auch so was Offensichtliches sein? Aber nee, das Kondom spielt überhaupt gar keine Rolle. Warum? Weil noch nicht eindeutig nachgewiesen ist, dass halt quasi über die Flüssigkeiten, die Körperflüssigkeiten, das Virus übertragbar ist. Aber der ein Dings oben drüber nicht steht, man soll nichts machen, was Semen involved. Ja, das wird auch genannt. Die Studien, die sich explizit mit Samen und Urin befassen, die sind alle not conclusive. Ja, genau. Man hat, beziehungsweise, was ich weiß, Sperma mit Covid so in Verbindung gebracht. Man hat es da gefunden, ja. Aber heißt nicht, dass es aktiv ist, heißt nicht, dass es so übertragbar ist. Es sind einfach nur irgendwie, was hat man da gefunden. So, ja. Ja, da gibt es halt widersprechende Sachen. Genauso wie bei Urin und bei Fäkalien allgemein. So, das ist halt, gibt es widersprüchliche Studien. Ich finde das einfach nur lustig. Ja. Okay, wie habt ihr Safe Sex, um euch nicht anzustecken? Kondom? Egal, aber Maske, ja. Maske, aber kein Kondom, bitte, ja. Safe so virtuell, sag ich mal. Wie bei Demolition Man. So gegenüber sitzend. Hier haben wir noch eine Tweet-Chain von David Balschak über Preiskontrollen, und Preiskontrollen sind haram. Ja, das war es auch schon. Ja, weißt du, was das Auslöser von dem Ganzen war? Weil er sagte, aufgrund der Debatte gestern, also ich könnte mir nämlich vorstellen, dass es da um diese Tampon-Geschichte ging, weil ich hatte auf jeden Fall so eine Sache mitbekommen, dass mal wieder irgendwelche Leute gesagt haben, Frauen müssen das alles bezahlt bekommen, weil sie sich das ja nicht aussuchen. Ich dachte, es ging um Buchpreisbindung. Könnte auch sein, ja, das war auch Thema. Ja, auf jeden Fall, Preise fixen funktioniert leider nicht. Also. Und die Globalisierung ist dabei kaputt zu gehen. Wenn ihr mehr darüber lesen wollt, bitte hier der Artikel, der ist gut. Von Samir Saran. Ist das gut oder schlecht, dass die Globalisierung kaputt geht? Es ist einfach nur, also es ist, also gut oder schlecht ist Betrachtungsweise, würde ich behaupten. Aber ich ja, Postmodern Able. OPEX Plus. Hallo. Ja, was halt gerade versucht wird, ist ja, dass man die ganzen Produktionsketten von China wegdiversifiziert. Das versucht man ja schon seit einigen Monaten. Aber das scheitert in der Praxis an den gescheiten Managern und Unternehmern vor Ort, die in der Regel irgendwelche Chinesen sind. So, beispielsweise in Vietnam. Und so. Da hast du halt eine Fabrik, aber damit die ordentlich läuft, brauchst du halt mit den Chinesen mit dem Know-how. So, und das ist halt alles eine schwierige Konstellation, ob dann die Partei wirklich dabei ist oder ob das ein Chinese ist, der so ein bisschen in Ungnade gefallen ist oder so. Know-how, nie how. Ja, und das ist halt gerade das größte Problem anscheinend. Das erinnert mich wieder an so eine Dokumentation, die ich vor etlichen Jahren mal gesehen habe. Ich glaube, das war sogar noch in den 90ern. Da hatten sie so einen Typen gezeigt, der quasi in seiner, also irgendwie, die hatten so eine Fabrik in Deutschland geschlossen und nach China verlegt, und er war dann der Einzige, der da noch bleiben durfte, um dann halt den Leuten dabei zu bringen, was sie da machen. Und da ging es irgendwie um Textilproduktion. Und da ist er also durch die Gegend gerannt und die wollten da irgendwas machen, und er hat eigentlich die ganze Zeit immer so gesagt, no, bigger, bigger, bigger, bigger. Zu den Leuten so auf Englisch halt. Und sagt er so, Europeans are big people, big people. Das ist so bei mir hängen geblieben, auf jeden Fall schon ewig her, aber ja. Und ja, und cool. Genau das Gleiche musst du dir vorstellen, halt nur von chinesischer Seite das Know-how. Also wenn da ein Deutscher oder aus irgendeinem anderen Industrieland, wo halt jahrzehntelange Industriekultur herrscht, da hingeht, dann wird das auch funktionieren. Aber sonst hast du jetzt halt Probleme, wie du halt anfangs halt auch in China hattest, wo die mit ihrer Industrie-Exportkultur angefangen haben, ne? Was Qualität angeht und Berechenbarkeit und ja. Können die auch wirklich das liefern, was sie versprechen? Mhm. Solche Sachen. Und Tom Kuhl sieht irgendwie aus wie ein Jan Böhmermann. Tja, cool. Ja, kommen wir kurz zur ganzen Ölsituation. Da hat es ja extreme Turbulenzen gegeben in den letzten Jahren, letzten Monaten. Und was im Endeffekt jetzt passiert ist, ist, dass sich die OPEC-Plus-Länder, das heißt das Ölkartell, Nahoststaaten und Russland darauf geeinigt haben, Sachen zu drosseln. Das ist denen relativ leicht gefallen, weil quasi nicht staatliche, sondern private Firmenkapazitäten jetzt schon weggefallen sind. Heißt, Ölquellen produzieren nicht mehr, andere Infrastruktur hat einfach aufgehört zu arbeiten, weil die Nachfrage nicht mehr da ist. Deswegen fällt es den Ländern jetzt relativ leicht, mal eben 10 Millionen Barrel pro Tag weniger kollektiv zu fördern. Beziehungsweise manchen Ländern fällt es leichter als anderen Ländern. Da spielt halt beispielsweise die Rolle, dass ein paar Länder ja ihre Produktion hochgefahren haben um ein paar Millionen Barrel, und trotz eines jetzt seit 2 Wochen laufenden Moratoriums ihre Produktionsmenge nicht runtergefahren haben. Hauptsächlich deswegen, weil es rein staatliche Ölfirmen sind in den Ländern, wie das betrifft. Die haben jetzt 3 Monate bekommen, quasi, um ihre Kapazitäten zu senken. Ansonsten gibt es wieder Zwist in der OPEC. Und das Ganze gilt auch nur für 1 Monat. Und wir haben ja derzeit die Situation, dass wir langsam durch die immer zurückfahrenden realen Kapazitäten, die auch in Nicht-OPEC-Ländern bestehen, ja, dass wir langsam in eine Situation kommen, dass wir das Gegenteil der Situation haben, was wir vor 2 Monaten hatten. Nämlich, dass die ganzen Tanker, die überall durch die Gegend schippern und keine Häfen anfahren, weil die voll mit Öl geladen sind, dass die jetzt mehr oder weniger langsam wieder leer laufen, weil halt die Ölproduktion der Nachfrage nicht mehr standhält, wenn wir jetzt, wie gesagt, in den nächsten Monaten in die Situation kommen, dass immer mehr Länder ihre Industriekapazitäten wieder hochfahren. Ja, das können die ja ganz bequem steuern, ne? Ja, und das wäre natürlich eine sehr doofe Situation für Länder, die halt keine langlaufenden Lieferverträge haben. So wie Deutschland zum Beispiel. Mhm. Aber ich will keinen Teufel an die Wand malen. Es wird vielleicht ein bisschen teurer für eine kurze Zeit. Könnte sein. Ja. Hat sich der niedrige Ölpreis in einer Tankstelle durchgeschlagen? Was ist das? Hat sich der niedrige Ölpreis in einer Tankstelle durchgeschlagen? Ja, nur marginal. Mhm. Ich muss ja überlegen, der Ölpreis, der so niedrig war, da ging es ja um die Physiker, um die Sachen, die wirklich ausgeliefert werden. Und da hast du ja Planungen trotz der kurzen Just-in-Time-Lieferketten von 2-3 Wochen, bis die Welle quasi ankommt. Real. Ja, man hat zwar die Preissenkung gesehen, aber das hatte dann auch schon wieder andere Gründe. Ja, okay. Das führt jetzt zu weit. Kommen wir zur lustigen Meldung. Ja, Covid ist ja ein lustiges Thema anscheinend. Nein. In Indien, da gab es ein schönes Video von ein paar Affen, die in ein Labor eingebrochen sind und ein paar Labormitarbeitern Blutproben von Coronavirus-Patienten entwendet haben. Und dann sind sie abgehauen damit und haben versucht, drauf rumzukauen, haben es aber nicht aufbekommen. Und nachdem sie mit ein bisschen Essen bestochen wurden, haben sie es auch wieder zurückgegeben. Ja, ich glaube, das Video kann man nicht zeigen, aber eine lustige Sache, könnt ihr euch mal angucken. Mit Essen bestochen, mit so Zuckerstangen, so angefeilt, so angespitzt, so. Ja, das Phänomen der Affen ist ja, dass viele Menschen sich nicht mehr so im öffentlichen Raum aufhalten und die Affen dieses Territorium zurückerobert haben. Das ist ja in vielen Ländern so gewesen, an Stränden auch teilweise. Affen sind ja teilweise intelligent, ja, wenn die halt, und die sind halt bekannt dafür, wenn die sich in der Nähe von Menschen aufhalten, die gucken halt, was machen die Menschen, und wenn der Mensch halt irgendwas in der Hand hat, was irgendwie wichtig aussieht oder sowas, dann klauen die das und lassen sich mit Essen bestechen, um es wiederzubekommen. Die sind gar nicht so doof. Da habt ihr es. Affen sind teilweise intelligent. Weltraumaffen decken auf. Teilweise, teilweise. Genau, wir müssen dringend Anträge einbringen, um Affen-Communities zu stärken, dass sie auch weiterhin kräftig in den Wald gehen können. Und unterstützt affiges Verhalten. Ja. Grundrecht auf Wald. Vielleicht wäre ja auch eine NGO ganz gut. Für Affe gesagt, kriegt man ja immer mal Geld, offensichtlich. Genau. Meine Freunde und Feinde, alle Leben sind relevant und wichtig. Bitte fangt keinen Krieg an, auch nicht auf eurem eigenen Land. Okay, lasst euch nicht spalten, lernt lesen und schreiben. Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert nur, was ihr schadet. Ja. Aber keine Supermärkte. Wenn wir nicht lesen und schreiben könnten, wären wir auch nicht so gespalten. Wir könnten ja auch keine Judith Butler lesen und keine Kimberly Crenshaw. Ja, nee. Das stimmt. Das wäre ein Verlust, ne? Auch nichts anderes machen, was drüber hinausgeht, weißt du? So, es gibt Sachen, die sind besser als Quatsch, den die Menschen machen. Und wenn Menschen keinen Quatsch machen würden, würden sie niemals irgendwas Positives herstellen können. Da wäre die Chance überhaupt nicht da. Wegen Bildung, Individualismus, Freiheit und ja, Liebe wollte ich gerade sagen, wollte ich aber nicht sagen, weil das ist Quatsch. Es geht um sachliche Dinge und nicht um Emotionen. Ja, wenn wir alle Engel wären, wäre die Welt nur halb so interessant. Liebe ist keine Meinung. Genau. Ja. Zum Krafttanken mal in den Wald gehen. Ne? Der Ebel hier, der ist rausgeflogen, aber von ihm sage ich dann auch, hier lest Miete pro Kopf, und von mir aus sage ich, geht doch in Safe Space, hab euch lieb, tschüss. Miete pro Kopf war das. Ja, und thatsafespace.net. Genau, richtig, ja. Ja, wie wir im Weltraum sagen. Guckt natürlich auch immer bei uns wieder rein auf den YouTube-Kanal, weil die Ankündigungen, die funktionieren ja nicht so super. Hm. Ich habe beispielsweise das Video heute wieder nicht gesehen bei mir im eigenen Abo-Feed, aber schön, dass ihr alle wieder dabei seid und sagt euren Freunden Bescheid, vielleicht sehen die es ja auch nicht im Stream. Ne? Ja. Und klick that Like-Button, subscribe, bla. Donate to my Patreon. No, kommentieren, kommentieren. Ja, wie wir im Weltraum, wie wir im Weltall sagen, Black Matter Matter. Ja. Matter Matters, wisst ihr Bescheid. Nicht Black Matter Lives. Black Matter Metal. Also. Ja, Soylent Green is People und da ist egal, ob du schwarz oder weiß bist. So, gute Nacht. Ich esse nur Soylent Black.